Okay, dann mal sehen, ob ich es noch kann. Mach ich den Renegade. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Wie auch immer das zustande gekommen ist. Guten Tag, mein Name ist Gregor. Ich bin ein bisschen wahnsinnig geworden in den letzten Wochen und Monaten, wo es keinen Plauschangriff gegeben hat, deshalb hört es sich ein bisschen komisch an. Wer ist denn auch noch dabei? Könnt ihr euch mal vorstellen? Machen wir es im Uhrzeigersinn. Mhm. Ich bin der Fabian. Hier ist der Trant. Und der Simon. Ja, und ich bedanke mich schon mal jetzt vorab bei euch, weil nachher werde ich es bestimmt dann vergessen, aber wir sitzen gerade hier am letzten Arbeitstag vor der Winterpause. Ja, drumherum wird emsig gearbeitet. Wir haben natürlich primär nach einem Grund gesucht, nicht mit aufzuräumen. Wir haben uns den harten Job ausgesucht. Es ist der härtere Job. Es ist eigentlich der härtere Job, weil hier wird ja mental mehr gewürdigt als körperlich. Wir sind alle schwach auf der Brust, außer Fabian. Aber wenn ich auf das Thema schaue, dann habe ich ein bisschen Schiss, dass wir auch dann noch hier sitzen werden, wenn die anderen längst mit Arbeiten fertig sind und auf der Weihnachtsfeier sind und wir hocken dann hier und sagen so, ach, jetzt gehen wir auch nicht mehr hin. Das ist ein guter Einwand, deshalb glaube ich, sollten wir auch relativ fix dann zu dem hier kommen, oder? Ich wollte nur kurz nochmal einwerfen, ihr wisst, hoffentlich stimmt es auch, dass der Hähnchenmann kommt. Ich wollte gerade sagen, der Weihnachtsmann, aber im Grunde ist es so ähnlich. Der Hähnchenwagen, stimmt. Es kommt angeblich der ein Hähnchenwagen gut. Nachher und wird die ganze Zeit draußen Hähnchen machen für uns. Oh Gott, ich hoffe, es stimmt. Er kommt. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren. Das war die beste Idee überhaupt. Ja. So wie als kleines Kind hätte man sich das nicht geträumt. Du gehst einfach zu irgendeinem Hähnchenmann und sagst, gib mir das und du zahlst nicht mal dafür. Du kannst direkt nochmal wiederkommen. Kommt der denn hier hin oder zu der Party-Location? Zu der Party will er dann hinkommen. Ich dachte vor der Party. Ich dachte, also das Letzte, was ich gehört hatte, vielleicht ist es auch outdated, war, dass während hier aufgeräumt wird und danach ist der Hähnchenmann da und nachher ist drüben dann Party. Vielleicht haben sie den Hähnchenmann aber auch gestrichen. Aus mir völlig unbekannten Gründen. Das werden wir dann zeitig ermitteln, wenn wir denn, ich werde versuchen, das alles vernünftig da so durchzubekommen, dass es nicht so ausartet wie in den letzten Malen. Aber wir haben uns heute nochmal zusammengefunden. Wir haben mit dem Plauschangriff ja ein bisschen länger Pause gemacht, aber es gab ja immer wieder mal dann Anfragen, hey Gregor, der Endjahresplauschangriff, ihr wisst ja, ne? Mal zusammensitzen, ein bisschen Revue passieren lassen, was im Jahr dort passiert ist. Da haben sich die Leute immer ziemlich drauf gefreut und ich muss sagen, ich habe mich auch immer drauf gefreut, weil es so ein bisschen so dieses schön Abschlusslabern gewesen ist, ne? Wirklich doch mal Revue passieren lassen, vor die Augen führen, was denn so alles da passiert ist. Und ich habe schon gesagt, hey, auch wenn ich das nicht mehr regelmäßig mache, wenn die Gelegenheit mal da ist und gerade jetzt, wo sich alle hier nochmal zusammengefunden haben, speziell auch Trant, der eigentlich gar nicht hier sein müsste. Ja, aber du hast mich ja eingeladen, da komme ich doch gern. Ich habe mit der Pistole in der Brust aufgesetzt. Sag mal, hast du deine Superliste auch per Mail rumgeschickt? Natürlich nicht, aber ich kann sie dir gerne dann auch rüberreichen und du kannst dann auch gerne dann drüber schauen, denn okay. Trant hat schon erwähnt, ich habe eine kleine Liste gemacht mit Titeln, die dieses Jahr dann gelaufen sind und wir wollen einfach mal ein bisschen durch die Monate gehen und über den einen oder anderen Titel quatschen. Ich gebe die Liste mal an dich rüber, weil wenn ich dann anspreche, Trant, gleich das Erste, genau. Das habe ich aus dem Kopf. Und du kannst dann auch bei dir vielleicht einfach ein Häkchen machen oder so, wenn du drüber reden willst. Dann wissen wir nämlich später ganz genau. Okay. Dann wissen wir ganz genau, hast du einen Stift? Ich gebe dir hier den mal fettesten. Einen roten. Einen fetten Rotstift. Ja, relativ easy. Wenn wir dann schon mal einsteigen wollen, ging es im Januar los. Da war ja noch nicht so viel. Wir haben in der Post-Weihnachts-Oktober-November-Spieleflut dann ja immer so ein bisschen die Ebbe gehabt. Aber es gab ein ziemlich interessantes, cooles Ding im Januar mit The Banner Saga. Was ich zwar nicht gekickstartet habe, aber eigentlich genauso mein Beuteschema ist bei so Strategiespielen. Habe ich frisch gekauft und direkt 3 Stunden gespielt und wurde so reingesaugt und hätte jetzt nicht direkt gesagt, das ist so ein Spiel, wo ich nicht mehr aufhören kann. Aber dann war es plötzlich einfach so. Weil das Timing ist perfekt zwischen den Runden, die sind nicht zu lang und dazwischen gibt es diese wunderbaren melancholischen Wanderwege, die man abläuft und dann kann man in der Stadt eine gewisse Zeit verbringen und dann ist wieder ein Gefecht, was eben nicht zu lang geht. Finde ich, hat mir zum Nachhinein richtig gut gefallen. Ich glaube, Fabian, du hast es lange gespielt, oder? Nee, ich habe es tatsächlich gar nicht gespielt, obwohl ich es eigentlich interessant fand. Ich glaube, Tim hat es gespielt, weil ich erinnere mich an den TV-Beitrag, den er gemacht hatte. Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da war so eine Akustikstrecke drin mit so Cutscenes hintereinander geschnitten aus dem Spiel. Ich kann zum Spiel selber leider gar nichts sagen, weil es mir dann immer ein bisschen zu sperrig, um es anzufangen. Ich muss mich immer überwinden, bis ich mal so rundenbasierte Strategiespiele spiele, obwohl die mir dann eigentlich Spaß machen. Und das habe ich leider bis heute ausgelassen, aber ich habe eigentlich auch nur Gutes drüber gehört. Ich kann es auch verstehen, ich bin ein bisschen ausgelockt, was solche Spiele in der Art angeht, weil klar, im Westen gab es nicht so viele von denen, aber so nach Final Fantasy Tactics Art aus Japan kommt jede Woche gefühlt 20 dann raus und die haben mir das Genre ein klein wenig madig gemacht, aber ich habe bisher auch noch nicht die Muße gefunden, komplett reinzugehen, ein bisschen reingespielt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, einfach so Strategie, aber mit nordischer Mythologie, mit dem Drumherum, mit der Musik und es sind Ex-Leute, die glaube ich bei Blizzard mitgearbeitet haben früher, die dann eben für große Blizzard-Franchises waren. Das ist interessant, weil es hat mich direkt an Warcraft Adventures irgendwie erinnert. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob die menschlichen Charaktere damals genauso aussahen wie die Wikinger jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mich hat es instant daran erinnert, ohne dass ich jetzt genau wüsste, warum. Eben, es gab es zuletzt, du hast es zuletzt dann nochmal gekauft, wahrscheinlich, da gab es so ein Steam-Sale für 5 Euro, glaube ich, wo man sich es dann nochmal kaufen konnte. Ja, ich habe es irgendwo günstig jetzt vom Laden irgendwie mitgehen lassen, online natürlich, und habe Geld da gelassen, aber eben ermäßigt. Eben also ich habe es gekauft. Ja. Es ist eine gute Chance für die Leute, die es damals nicht mit gekickstartet haben oder verpasst haben, da nochmal mit reinzugehen und gerade wäre ein bisschen sowas, ja, für die besinnlichere Zeit, wo es nicht so Bum-Bum-Action geht, sondern ein bisschen Nachdenken und mit einer schönen Atmosphäre und Stimmung, finde ich, es ist einer der schönsten Kickstarter-Titel, die jetzt letztes Jahr gekommen sind, weil viele sind ja auch versandet. Ich habe es wirklich nie mitgekriegt, dass es ein Kickstarter-Titel war, aber es wundert mich nicht, weil es hat auch, es hat ein sehr simples Design, aber in den Kampfregeln selbst ist es eigentlich in sich klar und ein sehr gutes Spiel. Man sollte nur nicht, wenn man sich jetzt den Trailer anguckt, erwarten, dass da permanent eine animierte Sequenz nach der anderen abläuft. Es ist schon typisch, Charakterporträt redet mit Charakterporträt auch ohne Audio und ab und zu mal so kleine Sprenkler, Videomaterial oder Dialog. Ich fand es jetzt aber auch nicht störend. Ich muss aber auch zugeben, dass ich am Anfang gehofft habe, dass es auch so ein bisschen mehr animiert, dass es noch mehr animierten Content einfach gibt, weil ich den auch richtig cool fand, die Minute, die man hatte am Anfang. Ja. So, das kann ich eigentlich nur sagen. Ja. Und das Kampfsystem, vielleicht um es kurz noch zu sagen, weil es ist schnell zusammengefasst. Jeder hat einen Schildwert und einen Fleischwert. Fleischwert. Genau, und das Interessante in dem Fall ist, dass man beide Werte verletzen kann, indem man auf diesen Wert eben attackiert, aber man muss aufpassen, dass beide Werte immer ungefähr gleich auf einem Level sind des Feindes. Also es hilft nicht, wenn du nur das Schild die ganze Zeit kaputt haust und er noch einen guten Fleischwert hat, weil er dann hart zuschlagen kann und eben trotzdem viel kompensiert. Aber wenn ich ihn dann, wenn er kein Schild hat und ich schlage auf Fleisch, dann zieht es ihm enorm viel ab. Also man muss immer quasi links schlagen, rechts schlagen, so. Also bisher war das ganz interessant. Ich hoffe, dass da noch mehr taktische Feinheiten kommen, weil es gibt auch noch so ein anderes, ich weiß nicht, ob es ein Magiesystem ist. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Waffen, die ich noch nicht erlebt habe. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was an Spieltiefe dann drin sein. Also, ja, aber ich fand die Art, wie es gemacht wurde, ganz gut. Es ist ein bisschen anders als bei XCOM oder so, wo man, es ist nicht genau dasselbe wie das, was man schon 100-mal gespielt hat. Der Vollständigkeit halber kann man vielleicht auch noch sagen, das gibt es jetzt erst seit, ich glaube, so 2-3 Monaten auch für Handys und Tablets, für iOS und Android. Und ich glaube, das ist ein Spiel, was sehr gut spielbar ist, weil es ja nicht so auf so genaue, schnelle Eingaben und sowas setzt, sondern ich glaube, das lässt sich prima spielen. Gab's auch schon mal im Angebot teilweise, das habe ich schon mal im Play Store gesehen für 3,99. Und nächstes Jahr kommt es auch noch für Vita und PS4 raus. Also man wird reichlich Gelegenheit haben, das Spiel nochmal nachzuholen. Ja, es war zusätzlich übrigens auf Platz 16 unserer Top 20-Liste, die von den Usern gewählt wurde. Da hatten wir ja gerade die Sondersendung gehabt und ihr habt es auf Platz 16 von 20 gewählt. Also ist es auch schon mal ein gutes Zeichen, dass es das auch dann Zeichen, gut angekommen ist. Nicht allzu lang darüber quatschen, weil wir das im letzten Jahr schon darüber gemacht haben. Eins meiner Lieblingsspiele letztes Jahr gewesen und dieses Jahr im Januar in der Definitive Edition rausgekommen. Da werden, ich glaube, Fabian und Simon noch dann extra dann das Herz nochmal aufgehen. Tomb Raider gab es dann für die PS4 und auch für die One, glaube ich, ne? Und du hast es nochmal komplett durchgespielt auf der PS4, Fabian? Ich habe es nicht komplett durchgespielt. Das habe ich mir sogar damals gekauft, weil ich das unbedingt gleich haben wollte. Und ich habe es nochmal gezockt und es war echt cool. Also es war ein bisschen seltsam, weil vorher hieß es ja immer so, dass die PC-Version mit Abstand die beste ist, weil sie diese Haareffekte und sowas hatte. Und dann haben sie das nur für Xbox One und PS4 nochmal in dieser Definitive Edition rausgebracht, obwohl es auch am PC locker möglich gewesen wäre. Es sah aber wirklich da auch nochmal ein Stück besser aus. Ist immer noch ein geiles Spiel. Also kann ich glaube, das habe ich wahrscheinlich im letzten Jahr, haben wir das auch schon mal abgefeiert, Tomb Raider. Das ist nach wie vor eins der tollsten Action-Adventures. Ich ziehe es auch jedem Uncharted-Teil vor, muss ich sagen. Komischerweise, also, da haben wir doch neulich erstmal irgendwo drüber geredet. Wir haben irgendwo, ich glaube, in einem der Appcast kurz drüber gequatscht, als Uncharted 4 gezeigt wurde, das spielbare Ingame vor ein, zwei Wochen auf der PlayStation Experience. Und ich würde zustimmen, rein spielerisch, ey, Story-Charaktere ist was anderes, da ist Uncharted wirklich immer ganz weit vorne. Rein spielerisch hatte ich mit Tomb Raider auch Spaß gehabt. Ich musste jetzt nicht die Definitive Edition haben, weil ich es auf PC durchgespielt habe. Und das hat mich damals als eines der bestaussehendsten Games geflasht. Aber schön, dass es auch eben dann diese aufgebrezelten Versionen für die Leute gibt, die nicht die alten Rechner oder alte Hardware anmachen wollen. Ja, also ja, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht viel mehr Worte noch drüber verlieren. Ich weiß nicht, ob du auch noch was sagen willst. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass auf GameOn.de gibt es ja unser Nachspiel. Stimmt. Also wer nach Nachspiel sucht, der findet unter anderem Tomb Raider. Wo wir, glaube ich, ich war auch dabei, so ein Stündchen haben wir darüber gequatscht. Die Konstellation eine Stunde über Tomb Raider, da könnt ihr direkt genau. Da könnt ihr euch in Ruhe dort ausheben. Februar war ein bisschen mehr gefüllt mit coolen Spielen, also überhaupt mit Spielen, als der Januar selbst. Und ich weiß, Trant, du hast es jetzt nicht selbst gespielt, aber der Beitrag, das war eine große Produktion und Aufwand, Jazzpunk ist rausgekommen. Das etwas andere Grafik-Adventure, was etwas entrückt war. Kannst du dich doch ein bisschen daran erinnern, wie absurd das gewesen ist? Ich habe es nicht gespielt, wie du richtig sagst, aber ich fand den Style ganz cool, dieses 60er-Jahre-Ding mit diesem Humor. Warte mal, was war denn da nochmal das Coole? Ich kenne da nur so ein paar Szenen, dass die mit den Gags so lustig gespielt haben. Es ist wirklich irgendwie, als ob jemand so ein Arte Deco, naja, nicht ganz so in dem Stil, aber ein Adventure aus der Ego-Sicht irgendwie gemacht hat, wo wirklich die Gesetze der Physik nicht gelten und eher die Gesetze des Humors. Ja, und da alles, also der Gag steht im Mittelpunkt und alles, was du dort machen kannst, selbst so agieren und Zeug mal, du redest mit dem Typen, der an dem Tisch sitzt, während der automatisch immer weiter runterrutscht die ganze Zeit und wenn der Satz ist, dann redet der da runter mit oder du bist auf einmal in einem Shooter drin und musst irgendwelche Tauben abschießen, die dann aus dem Himmel dir auf den Kopf fallen. Da gab es ja nicht auch so eine Hochzeitsshooterei? Irgendwie sowas, ja. Also es ist sehr viel absurde Szenen, aber alles als so Agenten-Adventure aus der Ego-Perspektive präsentiert, dass du irgendwie war es so Russland der 50er Jahre hingesetzt? War so ein Agenten-Setting, glaube ich, auf jeden Fall, weil ich erinnere mich, der Anfang war, dass man irgendwie versuchen musste, in so eine Art Botschaft oder sowas reinzukommen und da konnte man draußen mit den Leuten interagieren und ich weiß, dass Fliegenklatschen eine wichtige Rolle gespielt haben, aber ich habe nur so verschwommene Erinnerungen, weil ich weiß noch, da warst du auch da. Da saßen wir oben im Kaminzimmer hier in der Redaktion, da war, glaube ich, noch Tim da und noch ein, zwei Leute und da kamen wir irgendwie abends darauf, das Spiel mal anzugucken und daraus entstand dann, glaube ich, die Idee auch, dass man einen TV-Beitrag daraus machen kann. Also ich habe es als recht schräges, so ein bisschen Rätsel-Adventure aus der Ego-Perspektive in Erinnerung. Ich könnte jetzt aber nicht mehr genau sagen, was man jetzt im Spiel dann eigentlich so gemacht hat, weil ich es auch nicht so lange gezockt habe. Ja, ich habe es mal versucht zu erklären und dann meinte Tim, nee, das ist alles völlig falsch und er hat es halt weitergespielt und hat es dann halt so erzählt, wie aus seiner Sicht die Story verlaufen ist. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man unterschiedlich interpretieren kann. Ich kann es wirklich eben nahelegen. Ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, aber so zwei, drei Stündchen lang. Der Wahnsinn war schon wirklich meine Kragenweite, auch wenn du durch das Abstrakte an ein paar Stellen ein bisschen echt um die Ecke denken musst. Na, weil so, das ist immer so die Schwierigkeit, das war ja bei Grim Fandango ähnlich. Nicht, dass ich das aufs gleiche Niveau stellen will, aber Grim Fandango fand ich auch ein bisschen schwierig, dann einige Rätsel, weil die einfach innerhalb des Universums Sinn gemacht haben dort. Aber wenn du normal drüber nachdenkst, irgendwie, Moment, warte, die Taube in den Toaster schieben und dann das Ding aus dem Fenster werfen, damit das kleine Kind unten entlangläuft, da muss man erstmal ein bisschen drauf kommen. Aber jetzt fällt es mir endlich ein, ich überlege die ganze Zeit, da gab es, glaube ich, einen Feueralarmknopf, wie man den so kennt, den man halt einschlägt, wenn Feuer ist und gleich daneben war noch ein Eisalarmknopf. Als würde bei irgendeinem Eis in der Bude ausbrechen. Eisalarm! Und man halt überall Flammenwerfer oben. Es ist voll damit, es ist wirklich voll damit. Dumme Flachwitze. Aber ich meine, das ist eigentlich ganz geil, ein Spiel, was nur aus kleinen, kurzen Witzen und irgendwie so mit einer losen Story besteht und es hat seinen eigenen Charme auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sich nochmal angucken, so wenn man es noch nicht... Auch so ein kleiner Steam-Tipp. Ja, sehr viele Indie-Sachen auf jeden Fall dabei. Eigentlich, ja, genau, die kann man... Irgendwann findet man die alle ab 3 Euro, also kann man auch einfach warten. Wir könnten die Liste auch einfach drunter packen und Leute sollen selbst googeln, selbst damit müsste man keinen Blockbuster mehr kaufen, man wäre immer noch gut unterhalten, aktuell, wie das da Steam und dem PC ausschaut. Nicht allzu lange quatschen möchte ich über Lightning Returns Final Fantasy 13, nur dass es erschienen ist, dann dort dritter Teil der Final Fantasy 13 Reihe, jetzt mit ein bisschen mehr so Zeitreisegeschichten mit dabei gepackt. War ganz nett gewesen, ich habe ja den Beitrag damals gemacht, ich glaube auch recht in der ersten Sendung 2014, die dann gekommen ist, weil dieses Ayran Abdallah-Ding. Ja, stimmt, ja. Dann gewesen. Ist schon eher für gehobenere Rollenspieler sozusagen gedacht, die sich so ein bisschen recht in so komplexe Systeme reinversetzen sollen, mit einem stringenten Zeitplan, wo man viele Termine verpassen kann und das Spiel wieder von vorne anfangen muss, damit man wieder gewisse Weltereignisse, so ein bisschen die D-Punkt, R-Punkt, um das Spiel nicht bei vollen Namen zu nennen, auf der Xbox, da gab es ja ein Zombie-Game, was ja auch auf so stringente Zeit ist. Wenn man damit umgehen kann, ist es cool, aber ich weiß, dass es auch ein bisschen sperrig dadurch wird für viele Leute, die nicht eben auf dieses Zeitlimit dann dort stehen. Da gibt es bald eine PC-Version übrigens davon, die erscheint dann in 1-2 Monaten, da gibt es ja auch die Final Fantasy 13-Reihe komplett dafür. Sollte man sich eher dann dafür aufsparen. Aber jetzt ist es endlich rum. Es ist endlich rum, ja. Wir können auf 15 warten, weil 14 ist ja auch schon länger draußen. Ich bin nie so der größte Final Fantasy-Fan gewesen, aber dadurch, dass man wusste, dass das eine Trilogie wird und das erste schon so zweifelhaft war, weißt du, dass, also ich habe nur die, ich habe es nie gespielt, habe nur die Kritik mitbekommen im Sinne von, ich glaube, saulange Cutscenes, dann diese schlauchmäßigen Levels und so. Da war für mich der erste 13er schon gestorben. Wahrscheinlich hätte ich ihn sowieso nicht angefasst. Und dann sind auch alle drei folgenden Teile irgendwie für mich uninteressant geworden. Und du hast ja bei jedem was Negatives drüber gehört. Also man hat am Anfang nicht gewusst, dass es drei Spiele werden, sondern die haben einfach irgendwann mal 13-2 angekündigt und die haben das letzte Spiel nicht 13-3 genannt, weil das ja lächerlich wäre. Deshalb heißt es Lightning Returns Final Fantasy 13. Sie sind kontinuierlich besser geworden, aber nie so auf dem Niveau, wo du sagen wirst, das ist ein richtig geiles Game. Und ey, jetzt ist das Buch geschlossen drauf und es ist auch gut. Ich verstehe immer noch nicht, warum die so seit Jahrzehnten nichts machen als Rollenspiel und trotzdem dann mit jeder neuen IP nochmal neu lernen, wie irgendwie ein Rad funktioniert. Also ich meine, ich hätte gar keine Ahnung, aber die machen ja wirklich nichts anderes. Also eigentlich müssten die doch wie Blizzard oder wie BioWare einfach einen Knaller nach dem nächsten raushauen. Was ist denn los mit den japanischen Entwicklern? Es ist sehr strange. Ich auch gern. Also ich, wenn ich drüber nachdenke, sage ich immer, das ist ein bisschen so die japanische Entwicklermentalität, weil die sehr so insular dann arbeiten. Ja? Wenn für jedes Spiel wird eine komplett neue Engine entwickelt, 6 Jahre Entwicklungszeit reingesteckt, damit es auch geil ausschaut und so weiter, aber dann die Vision ein bisschen, was das Spiel Spaß machen lässt, die fällt da ein bisschen weg. Und dann sind sie in der Zwickmühle. Wir haben die Grafik, wir haben die Tools entwickelt. Ja, wir können nichts anderes als jetzt Sequels damit bauen, ja, damit sich überhaupt das Geld irgendwie rentiert und schon bist du ein bisschen auf der kreativen Seite leider dann bankrott. Ich hoffe aufs Beste, ich habe viel Vertrauen oder viel Hoffnung, besser gesagt, in den 15er, der dann im besten Fall nächstes Jahr rauskommt. Da bin ich auch mal gespannt. Ich wusste gar nicht, ich wusste überhaupt nicht, was das Spiel werden soll und irgendwann gab es mal dieses Angezockt-Video mit den Entwicklern, ne? Die, wo man gesehen hat, dass sie in so einem komischen Cadillac Cabrio so die Stachelfrisur-Boys fahren irgendwie durch so eine offene Welt. Wenn ich das schon sehe, habe ich keinen Bock mehr drauf. Hast du es gesehen? Ja, klar. Das war schon sehr strange, aber trotzdem war die Welt schon mal ganz okay eigentlich. Also sah. Die Welt war in Ordnung. Ja, man, ich fand es relativ, also es hat mich überrascht, sage ich mal. Es hat ein bisschen meine Neugier geweckt. Waren ja auch Dinos drin. Na gut, okay, jetzt hast du mich auch. Jetzt guck ich mir. Ja, wenn du Leute hast, es soll ein Roadmovie als Videospiel werden, haben die Entwickler gesagt, wo man nicht nur in dem Auto unterwegs ist, aber quasi wirklich so wie so eine Art Reise macht und Roadmovie für einen Rollenspielhintergrund durch eine Dinosaurierlanze ist. Ja, ich sag dir was, es gibt das Spiel Cadillacs and Dinosaurs. Ah ja, der Prügler von früher, ne? Der Prügler, wo man, da gibt's Cadillacs und es gibt Dinosaurier. Im Namen steckt alles drin. Ja, was die bleiben muss. Ihrer Linie treu. Da haben die sich wahrscheinlich inspirieren lassen. Ja, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr was, worauf man sich zumindest wieder freuen kann, wenn man von den 13ern ein bisschen im Stich gelassen sich gefühlt hat. Ich will auch nochmal kurz erwähnen, Ikaruga ist jetzt auch auf dem PC erhältlich. Ein ziemlich cooler Shooter von Treasure gewesen auf dem Dreamcast für viele mit so einem System, wo man so schwarze und weiße Kugeln hat und sich dann dementsprechend auch von entsprechenden Projektilen treffen lassen kann. Hat mir sehr viel Spaß auf dem Dreamcast damals gemacht und jetzt für ein paar Euro für den PC. Sollte man unterstützen, finde ich, dass auch andere Treasure-Spiele, so Gunstar Heroes und sowas vielleicht dann mal später auf Steam dann kommen. Du hast es doch gespielt, oder? Ordentlich. Dran. Nee. Nicht? Mhm. Aber also ich weiß, dass ich die Dreamcast-Version hatte, aber du hast das gar nicht gespielt. Ich fand das cool, aber ich bin nicht so ein Shooter-Fan, weil wenn da so viele Schüsse auf mich niederprasseln, ich bin da immer ein bisschen zu dumm für. Um da einen Kumpel von mir zu zitieren, hast du schon Ikaragua gespielt? War immer das Beste. Dann eine alte Umsetzung, die nochmal auf PC gemacht wurde, aber ein komplett neues Spiel aus einer Serie, die lange Zeit dann sozusagen nicht fortgesetzt wurde, war Strider. was dann in ja für alle möglichen Konsolen und für PC rausgekommen ist. Das hat Edi hier ja ein bisschen abgewatscht, ne? Weil sie noch in der TV sind. Aber Fabian, du hast es durchgespielt und wir haben es auch nochmal unterhalten. Das ist eigentlich doch ein ziemlich cooles Game. Ich fand es geil eigentlich. Ich finde es im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich das nicht kannte, als wir da einen TV-Beitrag gemacht haben, weil ich finde, dass wir da dem Spiel nicht so gerecht wurden, weil da ist Edi mit so einer negativen Grundeinstellung schon rangegangen. Und an sich war das ein ganz geiles Metroidvania-Spiel. Das war super flüssig. Also ich glaube, das lief auch auf allen Plattformen mit 60 Frames. Ich habe es am PC gespielt und es war herausfordernd und also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich fand es richtig gelungen rundum. Es war auch nicht so teuer. Es war so ein Download-Titel. Ja. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe da auch mal reingeguckt. Das gab es dann für Plus irgendwann umsonst. Ja, und dann habe ich mir das auch mal angeguckt. Ich fand es halt ein bisschen steril. Ja, das stimmt. Das war eins der kältesten Spiele, was ich hier gezockt habe, kann man fast sagen, weil da alle so blau und kahl sind. Oh, Eisalarm. Eisalarm. Ja, genau. Und ja, aber doch, war schon ganz cool. So. Man konnte ja dann nochmal viele Abschnitte erkunden und Extras sammeln, neue Eigenschaften und so. Und die Kämpfe waren auch so cool, dass man da so zwischen den Gegnern hin und her flitzen konnte und die mit Kombos bearbeiten konnte. Musste auch manchmal halt verschiedene Taktiken anwenden, wenn sie ein Schild hatten oder dich mit Raketen behakt haben. Also von dem, was ich gespielt habe, sah es auf jeden Fall interessant aus. Sehr viele Reminiszenzen zu den alten Striders, die ich gespielt habe. Also speziell so dieser eine Boss, diese fliegende Schlange ist, wo man dann den bekämpft, der ist wirklich 1:1 aus den alten Games. Und ich glaube, gerade als Reminiszenz wird das ziemlich cool wirken. Einer der Lieblingstitel von Fabian dieses Jahr. Oh ja, ich weiß schon. Du weißt schon, ich brauche den Namen nicht mehr nennen, oder? Nee, es ist Donkey Kong Country Tropical Freeze oder Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze auf der Wii U gewesen. Wir haben es ja, Donkey Kong Country Returns Tropifrutti, Tropic Thunder. Ja, was hatten wir? Wir hatten noch so eine Toppelfrist Grieß hatten Toppelfrist Grieß, genau. Das war die Sendung, wo Nils und Budi als alte Leute geschminkt wurden und wir hatten einen Hund namens Toppel. Ja, und dem haben sie dann so Grieß in den Napf geschenkt. Das fanden wir dann aber so unangenehm, dass wir es nur als Outtake geschnitten haben. aber das Spiel war fantastisch, oh also weißt du gar nicht mehr. Nein. Das war dann so kruschig und so Panne in der Sendung, da haben wir es rausgeschnitten. Wir hatten Juni als Toppel und wir hatten da so einen Napf stehen, wo auch nochmal Toppel drauf stand. Und ich glaube, Dennis Richtarski schüttet ihm das so rein und sagt so, komm Toppel, friss dein Grieß. Auch nochmal ganz deutlich für die Leute, die es nicht verstehen können. Oh Gott. Aber das Spiel war ein hervorragendes 2D-Jump'n'Run. Es war sehr schwer, es war sehr herausfordernd, aber es war auch richtig geil. Es war voller Abwechslung. In jedem Level passiert irgendwas super Geiles. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, der eine Wii U zu Hause hat. Ich weiß, dass nicht alle Leute die Begeisterung so darüber teilen, weil es ist schon in gewisser Weise auch so ein Auswendiglernspiel. Es ist schon hart. Ja. Sehr hart. Du hast ja, glaube ich, auch damals den TV-Beitrag gemacht. Genau, ich habe den TV-Beitrag dann übernommen, weil du lieber das Spiel spielen wolltest. Das stimmt, in Ruhe. Ja. Und ich habe es nicht ganz auf 100%. Ich bin bis kurz vor Ende der fünften Welt gekommen und da versuchte relativ viel was zu machen. Ich fand es ziemlich cool, Grafik war super, Musik ist fantastisch. Die Härte war mir vielleicht einen Tacken zu viel. Ich hatte wirklich nicht die Motivation, jeden Level nochmal reinzugehen und jede Kong-Buchstaben zu sammeln und jeden Weg dann dort zu finden. Und einige Sachen war ich kurz davor, bei den Bossen speziell, weil die so ultra lange dauern. So ein kleiner Fehler am Ende, dich dann, also du bekämpfst einen Boss bis hochkonzentriert, 7,5 Minuten lang, ja? Dann ist irgendwas Blödes in den letzten 30 Sekunden und du musst wieder von vorne kommen. Komplett anfangen. Ich war kurz davor, dass das Wii U Gamepad zu durchbrechen. Das ist auch am Ende so. Da gibt es dann, ich glaube, der letzte Bossgegner, der hat viele so Stellen, wo du dann mit einem Treffer blöderweise sterben kannst, wenn du auf irgendwelche Stacheln fällst oder einen Abgrund. Das ist schon schwer und ich verstehe auch, wenn Leute es frustrierend finden. Aber mir hat es richtig viel Bock gemacht, wenn man sich die Zeit nimmt und da rein verbeißt. Das ist halt nicht so ein Spiel, wo du, wie so viele Spiele heute, wo man so durchgleitet, ohne dass da wirklich mal so ein Widerstand vom Spiel kommt, sondern es ist halt eher sowas, wo du quasi extra Leben am laufenden Band sammelst, weil du hast dann noch irgendwann mal 50 Leben auf der Uhr, aber du verlierst dann halt in einem Level auch mal 20 oder so, weil du echt lange brauchst, um da durchzukommen. Aber für mich schon echt eines der besten Spiele generell für die Wii U. Ja, so viel Auswahl gibt es ja leider nicht bei der Wii U, aber die hatte dieses Jahr eben Highlights, da gehört Donkey Kong Country aber auf jeden Fall dazu. Also für mich sogar ein bisschen interessanter gewesen als die Mario 3D-Sachen, weil die ein bisschen so schon oft gesehen worden sind in den letzten Jahren. Da fand ich Donkey Kong Country wieder ein bisschen erfrischender nach 5 Jahren Pause ungefähr. Naja, das letzte ist doch noch nicht so lange her gewesen. Ja, aber in 3D World bin ich nicht so ganz rangekommen. Ich meine, Donkey Kong ist das letzte ist noch nicht so 2009. Lange her. Echt? Ja. Okay. 2009 war es auf der Nintendo Wii dann rausgekommen. Okay, ja, ich habe es zwischenzeitlich am 3DS nochmal gespielt, das Remake. Deswegen kommt mir vielleicht die Lücke da nicht so groß vor. Ein ziemlich cooles Ding für Shooter-Fans, die vielleicht nicht nur Splatter und ab 18 haben wollten, ist im Februar rausgekommen mit Plants vs. Zombies Garden Warfare. Was ja ein Multiplayer-Shooter ist, wo ich sehr interessant damals gefunden habe, als es rausgekommen ist, wo ich durch die Podcasts gehört habe, wo Leute gesagt haben, oh, wir spielen das gerade online. Aber es merkwürdig, da sind lauter Kinder. eben dort, ne? Und die spielen ja miteinander. Und jetzt nicht die typischen Call of Duty-Kiddies, ey, fuck you und deine Mutter und dies und jenes und alles, sondern wirklich Eltern, die mit ihren Kids zusammenspielen und das ja, ein bisschen ja anders aber. Das fand ich sehr interessant und eine coole Idee für einen Shooter, dann eben das Genre ummünzen, dass es eben nicht nur eben auf die gleiche Klientel hingeht. Und hier Simon und Tranti, habt ihr auch ein bisschen gespielt? Oder ja, zumindest mal ja reingeschnuppert? Ja, ja. Ja, ich fand es ein bisschen, es war, es hat mir nicht so Spaß. Ich habe mich ein bisschen drauf gefreut und dann war ich irgendwie enttäuscht. Es ist aber auch nicht, es ist mehr so eine Sache, die ich mit mir selbst ausmachen muss. Mir war es irgendwie zu, vielleicht habe ich es auch nicht lange genug gespielt, aber mir war es zu kindisch. Also ist ja auch okay. Ich meine, es ist ein Spiel für Kinder, was für mich nicht gemacht ist, deswegen kein Problem. Als Spiel kann ich eigentlich nicht viel meckern. Es ist irgendwie lustig, die Charaktere sehen geil aus, aber ich hätte mir eigentlich am liebsten die ganze Zeit nur die Charaktere angeguckt und gedreht und irgendwie rangezoomt. Also das hätte ich eigentlich ja am liebsten gemacht. Also ich habe mich drauf gefreut, als sie schon das erste Mal den Trailer gezeigt haben, habe aber eigentlich gedacht, das wird eher so ein 3D Plants vs. Zombies, also so ein Tower-Defense-Ding halt. Das war aber dann auf einmal ein Shooter. Und dann war es ein Shooter, ja. Wobei der Trailer das auch nahegelegt hat. Ich meine, da ist man rumgelaufen, hat geballert, egal. Aber als es dann rauskam, ich war positiv überrascht, dass das halt ein ganz klassischer Shooter ist, ohne großen Schnickschnack so. Es gibt halt 4 Klassen pro Fraktion, also pro Zombie oder Pflanzen. Und du hast dann so ein Upgrade-System, dass du, wie waren das nochmal? Das war wieder so ein bisschen EA-typisch, dass du da so Pflanzenpacks, so Samenpacks sammelst und schaltest dann deine Skills frei. Und da war dann auch wieder so ein bisschen Micropayment-Kram drin versteckt, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, das fand ich nicht so cool. Aber generell fand ich, hat es super funktioniert, weil die einzelnen Klassen in den Fraktionen auch so lustige Skills hatten. Da gibt es ja den Schnapper, diese lilane Pflanze, die kann sich dann halt vergraben und quasi unsichtbar zu den Zombies hingraben und frisst die dann von unten weg, kann aber dafür nicht schießen. Und die hatten alle ihre Vor- und Nachteile. Der P-Shooter war halt so der Klassiker, der Erbsen-Shooter, das war halt einfach so der Standardsoldat, der hat eine normale Schussfrequenz und Schaden gemacht. Und ach ja, bei den Zombies, da war auch ziemlich fies dieser Bauarbeiter, der auf dem Presslufthammer gehoppelt ist und so. Wenn er das aktiviert hat, dann konnte er die Pflanzen einfach alle wegrammen. Also die haben da echt coole Ideen reingestopft und es war auch vom Balancing her saugut, dass du echt gucken musstest, ist deine Truppe gut ausbalanciert, damit du da irgendwie eine Chance hast. Und die Spielmodi waren auch geil. Also, was war denn Gärten gegen Friedhöfe? Das war, glaube ich, so eine Art nicht Friedhöfe. Also so eine Defense-Klop-Variante, weißt du? Also wo die Pflanzen halt den Ansturm der Zombies verhindern mussten. Na, ich kann mir vorstellen, dass da viel Kreatives natürlich, die Möglichkeit gewesen, steht offen, ja, da wirklich kreativ zu sein. Das Game gab es zuletzt übrigens umsonst zum Download. Da gab es ja nach der PlayStation Experience-Konferenz, dass man für ein Wochenende sich runterladen kann. Jetzt glaube ich nicht mehr das Angebot, aber man hätte es ausprobieren können. Ja, aber ich glaube, ich habe allein 3 eingeschweißte von diesen dünnen Plants vs. Zombies PC-Packungen. Wollt ihr welche? Könnt ihr alle haben. Ey, die Sonnenblume ist auch so lustig, die ihr heilen kann. Ist quasi der Medic in der Truppe. Ja. Wenn die einen geheilt hat, dann hat sie ihre Heilkumpanen immer mit so einem Sonnenstrahl verbunden. Die sollten einfach eine Animationsserie oder einen Pixar-Film daraus machen. Ja, würde ich mir sofort angucken. Stimmt, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe wirklich, bin nur rumgelaufen und habe versucht, Leute beim Laufen zu beobachten, weil es einfach so geil aussieht. Ja, und also es ist kein Battlefield, muss man auch sagen. Bei allem Lob, jetzt ist es jetzt nicht so ein genaues, exaktes, ich finde auch nicht so taktisch ausgewogenes. Aber es gibt Knoblauchdrohnen. Na gut, okay. Das sind Drohnen. Ja. Knoblauchdrohnen. Kannst ja dann auch fernsteuern und aus der Luft ballern. Ja, auf jeden Fall jede Menge dabei. Und ich glaube, speziell für Eltern mit Kindern ist es eher natürlich, was, wo die sich da auch ein bisschen unbedenklicher dann. Aber da kann man wirklich bedenkenlos zugreifen. Da merkt man gar nicht, dass es ein Shooter ist eigentlich. Eben. Nicht ganz so bedenkenlos und das würde ich, glaube ich, auch vielen Erwachsenen dann nicht so direkt empfehlen, aber Castlevania Lords of Shadow 2 ist rausgekommen. Ich muss sagen, ich fand das Spiel nicht so schlecht, wie es bei vielen angekommen ist. Man hat im Nachhinein gehört, dass das da sehr viele Probleme bei der Entwicklung gegeben hat und das Team richtig so hart rangenommen wurde, so dass die oft Überstunden machen mussten und dies und jenes. Und es kommt ein bisschen so, manche Elemente sind so wie einfach Kraut und Rüben reingepflanzt. Ne? Du spielst dann diesmal nicht einen Belmont, sondern Dracula selbst, ja, und muss gegen den noch viel böseren Satan dann dich in so Castlevania-mäßig, God of War-Style eigentlich durch Level und sowas kloppen mit viel so Action-Adventure-Elementen. Stilistisch, musikalisch, visuell cool gemacht. Robert Carlyle, der Schauspieler, spricht dann immer den Dracula dann noch und viele gute Voice-Actors. Patrick Stewart ist dabei als Voice-Actor und so weiter gewesen. Und ich fand das Game okay. Es hat eben seine Stellen wie so manche sehr nervige Stealth-Passagen, die drin sind, die dann wirklich das, also ich an einer bin ich fast verzweifelt. Ich wollte die PlayStation aus dem Fenster werfen, nachdem ich das Wii U-Pad fast durchgebrochen habe. Für das andere Spiel. Ich hatte es in der ersten Stunde schon verloren. Ich hatte es mir ja mal ausgeliehen. Und danach habe ich es mit Alvin ausgeliehen, der es zwar durchgespielt hat, aber auch blöd fand. Also mich hat es verloren, weil es einfach so krude war. So, wo willst du mit mir hinspielen? Weißt du, es war, manche Sachen haben einfach nicht gut funktioniert. Ich musste dann irgendwo mal hochklettern. Das war so ein Koloss oder ein Turm am Anfang. Was waren das nochmal? Du musst ganz zu Beginn ist es, dass du, ja, es war so ein riesiger Mecha der Inquisition. Es hat irgendwie was das überhaupt für nicht funktioniert. Also alles war ganz seltsam und ich fand, nach dem ersten Teil hatte ich schon Bock drauf. Hatten wir nicht auch mal zusammen diese eine Präsentation gesehen? Ja. Da wurden uns ja auch schon so komische Features präsentiert. Ich fand auch diese Verwandlung in eine Ratte so obsolet. Wozu denn? Also ja. Du machst damit ja nichts. Du legst damit einfach nur Weg zurück und bist eine Ratte, damit du durch ein Loch passt. Du legst wirklich dann maximal Weg zurück. Also das Spielprinzip an sich ist schon knallhart, weil die Steuerung auch darauf ausgeht, dass du dich wirklich gut mit dem Kontern und Switchen der Waffenoptionen und sowas auskennst, weil ansonsten siehst du da nicht viel Chance. Ne? Wenn diese Stealth-Parts nicht drin wären, wäre ich da ein bisschen gnädiger, weil die wirklich ganz schlimm sind. Aber ansonsten, ich war okay damit. Das gab es jetzt auch für 5 Euro bei Steam. Dafür würde ich es empfehlen. Hat es überwiegend irgendwie in der Jetztzeit gespielt? Ja, ne? Hauptsächlich, ja. Das fand ich auch nicht so geil. Also, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber am Ende des ersten Teils siehst du ja, dass er quasi auch in der Jetztzeit noch lebt. Der Belmont. Und das fand ich eigentlich cool als Ende, aber jetzt im Spiel diese ganzen generischen Hintergründe zu sehen, also sie haben es schon so ein bisschen gotischer gemacht, das wirkt so ein bisschen Batman-isch. Du hast ja aber nicht wirklich dann diese aktuelle Welt, das ist dann mehr so eine zukunftsgotische, alles so ein bisschen zerstört und du bist hauptsächlich in einem Schloss unterwegs und nicht dort so durch Paralleldimensionen. Ich fand es leider einfach nicht so reizvoll wie den ersten, irgendwie hat mir das überhaupt nicht. Nee, das kann man dann auch so unterschreiben eigentlich. Im Februar auch rausgekommen, eine ziemlich gute, endlich mal eine gute PC-Umsetzung von Resident Evil 4. Finde ich auch, dass man die empfehlen kann. 60 Frames als Download für Steam für 10 Euro ungefähr erhältlich, mit High-Res-Texturen reingepackt und Resi 4 ist immer noch geil. Ne? Und das ist die ultimative Version bisher, heißt ja auch Ultimate Edition. Ja, ich fand die, wir haben das glaube ich mal kurz für GameOn.de gespielt, so eine Stunde mit oder sowas. Ja. Und ich fand es auch cool, also hat mir eigentlich echt Spaß gemacht und sieht nach wie vor noch völlig okay aus, also kann man auch, das ist jetzt glaube ich auch schon fast 10 Jahre alt, das Spiel in seiner Urversion. Ja, 2004, 2005 ist es gekommen. Das ist immer noch echt nett, also ich würde es wahrscheinlich eher nochmal jetzt zocken als 5 und 6, wobei ich die auch nicht so schlecht finde, wie sie oft gemacht werden, aber 4, also du wahrscheinlich nicht mehr, du hast es ja schon 25 Mal durchgespielt, aber ich finde es nett. Ja, hey, also auf jeden Fall, wer das bisher in einer vernünftigen Version verpasst hat und nicht mehr sich die GameCube-Version sozusagen antun will auf einem HD-Fernseher, die hat alles drin, ne, was man mit der aktuellen braucht. Und die 60 Frames finde ich sowieso allgemein schon am besten, wenn man die dann auch vernünftig einstellen kann. Ein Spiel, für das ich extra nach Kanada geflogen bin, um mir es da lang anzugucken, war Thief. Anfang des Jahres und ich bin ja Thief-Agnostiker eigentlich. Ich habe die damals nicht auf dem PC gespielt, diese Stealth-Action-Games. Die haben ja eine sehr, sehr große Fanbase und so weiter. Ich habe es jetzt in Kanada damals so knapp 6-7 Stunden spielen können, als es noch in der Entwicklung war und ich fand es eigentlich auch passabel. Ne? Es sah nach einem netten Stealth-Action-Game aus der EU-Perspektive raus. Vor allem der Schwierigkeitsgrad war zwar nicht so hart, aber man konnte alle möglichen Optionen ausschalten sozusagen, so mit Insta-Kill, wenn du dann gesehen wirst und so weiter und so fort. Dass die KI sehr clever agiert. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich mich nicht damit auskenne. Dachte, das wird zumindest die Hardcore-Fans vielleicht ein bisschen dann freuen. Es ist aber komplett abgewatscht worden von den richtigen Thief-Fans. Also ich hätte es wahrscheinlich für passabel dann erachtet, wenn ich es dann ganz durchgespielt hätte. Aber so wie es gewesen ist, das Deus Ex-Studio stand dahinter. Deus Ex, wie ist es nochmal? Human Revolution oder so? Ja, es gab ja verschiedene Teile. Genau, also Deus Ex 3. Das Neueste dort, das war auf jeden Fall, ich dachte, das gilt als Qualitätsmerkmal, die haben das Thief nicht ganz so gut hinbekommen. Schade, aber ich hätte jetzt auch gedacht, das war ganz geil, ich habe es noch nie gespielt, aber ich war damals ein kleiner Thief-Fan, also ich habe den ersten Teil gerne gespielt. Oh, ich sollte vielleicht mein Mikro eher so halten. Ja, sicher, dass wir mit dem. Ja, ey, wenn du dir dann das gute Gedächtnis an Thief erhalten willst, solltest du vielleicht das Neue nicht unbedingt dann ausprobieren, es sei denn, du kriegst für einen Euro irgendwo als Steam-Key. Ja, mich reizt die Idee mal, aus der Ego-Perspektive ein bisschen was anderes zu machen, als eben immer nur mit einer fetten Waffe rumzurennen, sondern irgendwie halt, ja, ein bisschen Adventure, ein bisschen Schleichen, ein bisschen im Dunkeln agieren, ist ja eigentlich ganz geil. Und ich meine, Metal Gear Solid ist dann ja wieder was ganz anderes. so im mittelalterlichen Setting finde ich ganz cool, weil damals gab es noch nicht so viele, da gab es keine Sensortechnik und nicht ausgebildete Wachen mit Nachtsichtgrillen. Da konnte man noch im Dunkel entlang schleichen über den Wachen, wenn man leise war, ja? Ein Feature, was ich gut fand, war zumindest, ich habe es auf der PS4 damals gespielt und das hatte das Controllerlicht dran, ne? Und wenn du im Licht gestanden bist, dann ist der Controller auch aufgeleuchtet, sodass du einen weiteren Indikator hattest, ob du wirklich unter einer Lampe stehst oder nicht, wenn das da nicht da ist. Im Dunkel war er aus. Im Dunkel war das Licht nicht aus, es war auf dunkelblau gestellt. Ich wollte gerade sagen, ne? Geht doch gar nicht. Wenn die einen Weg gefunden hätten, wie sie das Controllerlicht ausmachen dann hätte man, können. Dann hätte man deswegen Thief gekauft, damit das Controllerlicht dann aus ist. Das ist auch so, wieso, ist ja fast behindert gesagt, aber wieso kann das denn nicht ausgehen? Das ist doch keine olympische Frage. Ich weiß es auch nicht. Würde. Es würde jeder, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwas ist, wenn du die PlayStation-Kamera hast, so damit du das auch als Tracking-Punkt benutzen kannst, ne, für diese Sache. Aber kein Spiel benutzt das ja. Also weiß ich auch nicht ganz, was das soll. Am PC schalte ich es immer aus, das Licht. Da gibt es ja eine Software, wo man den DualShock 4 am PC benutzen kann. Da mache ich es immer aus. Da kann man aber auch alle möglichen Regenbogenfarben einstellen, wenn man lustig ist. Ist auch dann interessant. Ich kann mal einfach das Ding aufmachen, die Träder abklemmen, fertig. Ja. bevor wir den Februar verlassen, möchte ich zumindest noch erwähnen, eins meiner liebsten Spiele des Jahres war Danganronpa auf der PS Vita. Visual Novel, quasi ein bisschen so wie die Witcher's Last Reward Sachen mit so einer Gruppe Teenager, die Saw-mäßig in einer Schule eingefärcht ist, ja, und die müssen dann untereinander sozusagen, wenn jemand rauskommen will, muss jemand einen Mord begehen, aber darf dabei nicht erwischt werden. Ne? Und es war dann so gemischt, eben so Saw, Witcher's Last Reward und Phoenix Wright, so Anwaltsspielchen hinten dran. Sehr anime-lastig, aber ey, ich bin da so versandet in dem Ding drin und ich habe es angemacht und dann 5 Tage lang nichts anderes mehr gespielt. Ich würde es jetzt nicht als ganz so geil wie Witcher's Last Reward bezeichnen oder die Phoenix Wright Sachen, aber es hat schon sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen und wer Visual Novel überhaupt irgendwie ansatzweise Bock hat, der Danganronpa ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Mittlerweile gibt es schon Teil 2, oder? Genau. Auch bei uns Teil 2 ist auch bei uns rausgekommen, ist im August rausgekommen, Teil 2. Beide Teile eigentlich in sich abgeschlossen mit unterschiedlichen Casts, aber der zweite spielt natürlich viel in die Ereignisse des ersten rein. Viele Leute sagen, der zweite ist einen Tacken besser als der erste. Ich persönlich finde das nicht unbedingt. Die beiden sind so schön komplementär von den Elementen und den Charakteren und was da drin ist, im Verbund mit den beiden. Ne, könnte ich vielleicht fast schon sogar sagen, dass die beiden zusammen mein Game of the Year sind, weil das einfach wirklich sehr cool gewesen ist, wie es funktioniert hat. Aber auch alleine, zumindest sollte man in den ersten Teil reingucken, wenn man Interesse hat. Und man wird es auch am Fernseher spielen können mit dem PlayStation Vita TV, mit dem Gerät mittlerweile. Guck mal da. An der Tür. Hallo. Na? Hallo, Budi. Hallo. Soll ich mal rüberkommen, Budi? Oder? Nee, alles gut. Alles gut. Alles klar. Das wollte ich nur mal im Februar reingeworfen haben. Der März ist auch wieder weitergegangen mit vielen coolen Sachen. Auch eins, was für mich auch in der Game of the Year-Liste ganz weit oben ist. Ich habe mich super drauf gefreut und ich war so froh, dass es so ein gutes Spiel geworden ist mit South Park, Stick of Truth. Dann hat es jemand von euch mal durchgespielt oder zumindest weit gezockt? Also das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Ja, ja, du hast gespielt, Simon? Ja, ich bin aber noch nicht durch. Ich bin ungefähr in der Hälfte. Und das war auf dem Rechner, den ich hier abgeben musste für die Arbeit. Und irgendwie, jetzt habe ich ihn mir wieder geholt und werde das noch zu Ende spielen und bin sehr gespannt. Also es ist bisher ist es mega überraschend, ziemlich genau so auf einem Humor und auch popkulturellen Level wie South Park die Serie, also genauso wie man es hofft. Also es sind wirklich Sachen dabei, die richtig gut sind. Und einen vergessen lassen, dass man eigentlich ein Spiel spielt. Das ist es vor allem. Und das, ne? Ist es vor allem, das Look and Feel ist. Wenn da würde ich auch empfehlen, spielt die PC-Version, wenn überhaupt, weil an den Konsolen könnt ihr eben, es ruckelt dort manchmal, speziell die Auflösung ist nicht ganz so hoch auf der PS3 oder Xbox 360, wenn man die alten Versionen spielt. Und auf dem PC habe ich es nicht unterscheiden können, eben von der TV-Serie selbst, ne? Wo ich den Controller erstmal in der Hand sah, das habe ich auch im Beitrag dann verbaut. Ich habe gewartet, dass die Katze nicht vorbeigeht. Ach Moment, nee, ich spiele schon. Ne? Und so das Gefühl ist dann da gewesen. Und ein Gameplay-System, was auf Paper Mario fußt, was eines meiner Lieblingsrollenspiele überhaupt ist, und inhaltlich sich anfühlt wie eine verlorene South Park-Staffel vom Writing, von den Charakteren, von den Geschichten her. Es ist eine ganze Staffel, komprimiert in so ein 15-Stunden-Game. Ich habe es wirklich auch die genossen, Idee so cool, von Anfang bis Ende. Dass die halt selber auch in dem Spiel ein Rollenspiel spielen, ja, und so, nur so tun und dass sie quasi als Kinder ihre Fantasie anregen und dich dann halt mitnehmen quasi, wenn eine, was weiß ich, was man da kriegt, aber da kriegst du vielleicht irgendwie eine Nudelholz oder so, und das ist dann das Schwert des Universums, ja, so, und dann findest du das selber wahrscheinlich auch geil. Also ich fand, es war eine gute Idee. Das sah auch lustig aus. Also rein, du merkst, dass die South Park-Macher Matt Stone und Trey Parker einfach selbst Videogame-Fans sind. haben sie ja auch immer wieder dann weiter gezeigt. Und die waren so involviert in die Entwicklung, dass sie auch ihren eigenen Intellekt oder ihre eigene Art dort reinbauen konnten. Aber immer noch eben mit Obsidian, glaube ich, hat es entwickelt, die Rollenspielexperten, eben so Fallout New Vegas und andere Geschichten, dass da echt ein gutes Ding bei rumgekommen ist. Und ich kann es sehr empfehlen. Ich habe auch den Controller nicht weglegen können, bis es durch war. Hat mir das sehr viel Spaß gebracht. Wesentlich schneller den Controller weggelegt. Haben wahrscheinlich die meisten bei Titanfall. Das war ja ein Hype, ne? Das wäre der große Xbox-Titel. Dass das jemals gab, muss ich sagen. Das man hat schon. Ich habe völlig vergessen, dass es das Spiel jemals gab. Ich habe schon ewig nicht mehr dran gedacht irgendwie. Ich habe ganz vergessen, dass es dieses Jahr schon gewesen ist, ehrlich gesagt. Ne? Es war ja März dieses Jahres, ist eigentlich gar nicht so lange her. Und da war wohl ein bisschen leider der Hype dann schuld. Nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie schlecht oder sowas wäre, aber da wurde ja so viel Hoffnung und der große Exklusivtitel der Xbox One dann draus gemacht. Und irgendwie konnte es nicht ganz halten. Das ist aber auch perfekt, ne? Für die Xbox One, muss ich sagen. Ich finde das... Weil es ist bombastisch, es ist schnelle Action, es ist so eine Art Call of Duty, aber mit einem neuen Setting, es ist perfekt für online, es hat wunderbare Teamfähigkeit, also es nutzt die Sprach, wie heißt es, das Mikrofon. Das, wo du gerade reinsprichst. Da, wo ich reinrede. Nur anders halt bei der Xbox und kleiner. So wie das, was du trägst. Du trägst ein viel angenehmeres Mikro, Gregor. Ich muss ja auch, weil ich Hände frei haben muss wie Stan. Ihr könnt gerne erstmal, am besten sagt ihr erstmal noch was und meckert ein bisschen rum. Und dann erzähle ich von meinen 340 Spielstunden Titanfall. Und davon, wie ich es gestern, habe ich die 55 Gigabyte gelöscht. Die Arbeitsrechner, die wir hier haben, die haben nur ungefähr 60 Gigabyte. Und ich wollte auch noch ein paar andere kleine Spiele installieren. Und es hat mir ein bisschen wehgetan. Ich habe lange überlegt, ob ich es tue, ob ich es wirklich löschen soll, weil ich weiß, was für eine Pain in the ass ist, den Shit wieder draufzupacken, weil es einfach so lang dauert. Aber ich habe mich dann doch dazu durchgerungen. So. Ist denn noch so viel los auf den Servern da? Also Leute, ihr habt keine Ahnung, ihr vergleicht hier gerade, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist nicht Plants vs. Zombies, es ist schon Call of Duty, also was die Leute zocken, das wird gezockt wie blöd, da kommen ständig neue Modi raus, die haben richtig das Ding immer weiter, Schicht für Schicht, wie so eine Zwiebel, die testen immer wieder neue Modi aus, was ich sehr geil finde, dass das einfach gemacht wird und dann werden die implementiert, es gab schon ein Expansion Pack. Das zweite weiß ich nicht genau, ob es das zweite auch schon gab und das dritte gerade kommt oder ich bin da nicht drin. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr seit einem Monat oder so nicht mehr gespielt. Aber ich, für mich ist das mit meinem Spiel des Jahres eigentlich. Eigentlich müsste ich ehrlich sagen, wenn es nicht das ist, was dann? Also weil ich habe es am meisten gespielt, ich hatte so viel Spaß damit und ich finde es wahnsinnig gut. Aber ich verstehe auch völlig, wenn Leute das zu doof finden. Aber es ist wirklich plumper, geiler. Ich finde es gar nicht. Doof. Scheiß. Also mir fehlt halt so eine Singleplayer-Kampagne, weil ich Multiplayer Only eigentlich nicht zocke. Ja, also, die ist wirklich, Destiny spiele ich auch viel PvP, aber ich brauche eine Abwechslung, weil ich auch manchmal einfach nur blöd rumstolpern will und keinen Stress haben will. Und Titanfall ist halt eigentlich, da geht es halt immer um Competition. Deswegen habe ich da wenig Bock drauf gehabt und es ist Xbox One, ich habe leider noch keine. Deswegen habe ich es nie angefasst, aber rein vom Style her und von diesen Fähigkeiten der Soldaten her hat mich das schon angesprochen. Dieses Rumdashen finde ich immer cool. Ich glaube, das gab es damals auch schon bei Unreal. Hat es eingeführt. Genau, das hat es eingeführt, so ein bisschen komplexeres Movement. So, das fand ich schon immer cool. So ein bisschen Dashen, dass man auch Schüssen oder Raketen ausweichen kann. Das ist krass, gell, dass man Doom oder sowas früher wirklich kompetitiv gespielt hat, wo du irgendwie auf Schienen so ein bisschen links, rechts vor zurückfahren kannst. Es war so toll, dass das irgendwann anfing mit Bewegungen, dass du deinen Charakter auch... Deswegen hat mich Call of Duty auch nie so angesprochen und bei dem Advanced Warfare haben wir dann alle so befürchtet, das könnte scheiße werden, dass man da jetzt auch so rumhüpfen kann wie bei Titanfall. Ich kann mir da zwar kein Urteil erlauben, aber rein gefühlsmäßig sage ich, ich mag sowas auch. Ich will auch ein bisschen höher fliegen oder Double Jumps machen oder an der Wand lang laufen, das ist einfach geil. Ja, deswegen habe ich auch Warframe so gern gespielt. Bei Titanfall machst du halt fast nur das. Also du hast halt einerseits diesen unglaublich fetten Titan, in dem es auch Spaß macht, weil der auch dashen kann. Wie in so frühen MechWarrior-Spielen, nur dass es halt viel cooler ist, wenn man mal ehrlich ist, durch die Häuserschluchten zu dashen, zu wissen, direkt hinter der Häuserwand ist ein Feind und dann hebst du dir einen Dash noch auf und dasht vor, zimmerst ihm alles rein, was du an Raketen hast, haust die Extrasalven noch raus, die Klasse-Raketen, ballerst, bis dein Magazin weg ist und dasht wieder zurück, genau in dem Moment, in dem das wieder auflädt. Also es gibt, und das ist nur im Titan und als Soldat kannst du so geil wirklich... Eigentlich kannst du, und es gibt ja auch einen Spielmodus, der heißt Boden ist Lava, wo einfach Boden dich tötet. Ja. Und dass es allein möglich ist, der Spielmodus zeigt, dass es theoretisch eben möglich ist, den Boden gar nicht zu berühren. Weil du hast auch noch diese Jetpacks, du kannst eben so problemlos von einem Haus zum anderen und die Level sind natürlich auch so gebaut, dass man es kann. Also es ist ein absolut fettes, fettes Ding. Es ist wie gesagt plump und ich mag eigentlich auch kein Call of Duty, deswegen, aber Titanfall hat irgendwie, du kannst dich auch rausziehen aus dem Kram, aus diesem Nahkampf und eben taktischer, finde ich, agieren als jetzt in einem normalen Shooter, wo man keine Fahrzeuge hat, weil mit dem Titan kannst du eben auch schön in eine Ecke vom Level und erstmal alles aussortieren, sondieren, gucken, wo man lang muss. Und gleichzeitig, und jetzt höre ich da noch auf, gleichzeitig ist man aber auch nicht sozusagen der Idiot oder verwundbarer, wenn man als Soldat am Start ist gegenüber einem Titan, weil man eben dann auch mit den Dashes und wenn man geschickt springt, ihm halt wirklich wunderbar entkommen kann. Also es ist immer so eine Skill-Sache, ob man, es ist, keiner ist overpowered oder underpowered, das finde ich das Tolle. Nichts ist imbar in dem Spiel. Und das hat mir echt Spaß gemacht, da mal alle Möglichkeiten auszuloten. Aber nach all den Stunden glaube ich auch, dass ich so ziemlich alles mal gesehen habe und wirklich alles schon hatte. Ich bin wirklich, ich habe schon 6, 7, 8 Titans oder so in irgendeinem Match am Stück gekillt. Ich bin schon aus meinem Titan raus, ejected und direkt auf den feindlichen Titan drauf und habe ihn gekillt. Dann explodiert er, du ejectst wieder und landest auf einem anderen Titan. Manchmal hat man so Läufe, ja, wo alles zusammenkommt, wo man 5 Minuten der allergeilste Mensch der Welt ist. Wo man sich dann kaputt lacht und so und fragt sich, wieso geht das gerade? Aber egal, ich mach weiter, ha, schon wieder einer. Und während du lachst, hast du schon 2 Kills mehr. Und das ist aber auch so komisch. Ja. Also, dafür liebe ich das Spiel. Manchmal ist man derjenige, der immer von jemandem abgeschossen wird, ohne dass man ihn sieht. Und dann fragt sich, wo kam denn der denn jetzt her? Und manchmal hast du auch Leute vor der Flinte, also ich rede jetzt eigentlich über Destiny, aber so ist es ja bei Shootern oft so, eigentlich bei allen. Manchmal ist es so, dass die Leute dich nicht sehen und sie rennen so blindlings an dir vorbei, obwohl die ja auch ein Radar haben und du haust denen viel zu spät eine Lasersalbe in die Schläfe und sie sterben und denkst, okay, wieso hat er mich jetzt nicht gesehen, aber oh, das ist schon wieder einer. So als wäre man unsichtbar. Und zack, hast du da so einen Killstreak. Und bei Titanfall kannst du unsichtbar sein. Ja. Nom, nom, nom. Aber wirklich interessant mal zu hören, der Enthusiasmus über das Spiel ist ja da und es scheint am Spiel ja nicht so direkt zu liegen. Es ist wirklich aber aus dem Auge der Öffentlichkeit rausgefallen eigentlich. Also die Leute, die suchen es. Ne? Aber irgendwie so, wenn ich den Hype vor Titanfall betrachte und die Zeit danach, da sind viele Leute schon schnell anders bei anderen Spielen dann auf einmal gelandet. Viele hatten was anderes erwartet. Kann ich, wie gesagt, auch verstehen. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich bin halt wirklich gespannt erst auf den nächsten Teil und den übernächsten Teil, weil das wird ja irgendwann zwangsläufig größer, so wie Battlefield auch. 1942, wenn du da heute eine Map spielst, das war fucking klein. Das war sehr klein und es gab wenig Fahrzeuge. Und aber überleg dann das mit heute. Fühlt es sich ja bestimmt wieder anders an, wenn es größer werden würde. Das ist die Frage, aber Battlefield heute fühlt sich ja auch anders an als das frühe 42. Es müssten dann Modis sein oder spezielle Karten. Genau. So. Das geht einfach verloren irgendwann, das Originalgefühl. Die Erfahrungswerte sind ja eh mitgenommen aus dem hier und man wird das nächste Titanfall, weil das ja noch durch Verhandlungen exklusiv an die Xbox gebunden war oder an Microsoft-Plattformen plus PC, auch dann auf PS4 sehen können. Also das wird zumindest auch dann helfen, dann nochmal ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dann dafür zu machen. Wir haben uns schon sehr ausführlich darüber unterhalten im Extra-Podcast dran. Dark Souls 2 ist rausgekommen dort. Ich spiele gerade Dark Souls 1 übrigens, weil ich es einfach mal angefangen habe auf dem PC und auch da schon sehen kann, weil Dark Souls 1 kann ich nicht, die Kritik Dark Souls 2 gegenüber, dass es ein bisschen simplifizierteres Level-Design hat und wie die Welt verwoben ist, sowas, kann ich 100% nachvollziehen. Ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit Dark Souls 2 gehabt, wurde gerade diese Definitive Edition fürs nächste Jahr angekündigt. Ja, ja. Ne? Obwohl sie am Anfang gesagt haben, es kommt nicht für Next Gen. Natürlich kommt es nicht für Next Gen. Aber es ist wie immer so. Es kommt dann doch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob man die Saves übernehmen kann von der alten Generation. Ich glaube, du kannst sie nicht. Von vorne fange ich nicht mehr an. Du kannst sie nicht übernehmen. Ich würde auch nicht nochmal von vorne anfangen. Du hast sie auch noch 3 oder 4 Mal durchgespielt. Ja, ne? So. Und irgendwann willst du ja nicht umsonst machen. Ich fange du jetzt nicht nochmal von vorne an. Es wird viel Gameplay-mäßig auch in die alte Version gepatcht, was jetzt so bestimmte so, Verhältnis gegenüber Waffen und Gegnern und so weiter angeht. Aber die Versionen werden nicht untereinander kompatibel sein. Das heißt, selbst auf dem PC, da kriegst du bestimmte Patches, damit es sich so anfühlt wie das neue, müsstest aber noch ein komplett neues Spiel dann haben, um die verbesserte Grafik dann drin zu haben. Also das ist ein bisschen weird. Dennoch ein super Spiel, nicht ganz so gut wie das erste. Dann Dark Souls 2. Ja, ach, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, ey. Also ich will nur nochmal zusammenfassen, dass es halt eigentlich der dritte Teil einer Serie war und die bauen ja meistens ab und ich bin einfach total überrascht gewesen, oder was heißt überrascht, aber froh gewesen, dass das jetzt nicht abfällt, sondern dass die immer noch ihrer Linie treu sind, die Stärken beibehalten haben, die haben sich nicht reinreden lassen, wie es bei vielen anderen Serien ist, die entwickeln sich ja dann irgendwann mal in eine Richtung, um eine größere Kundschaft zu erschließen, oder die Entwickler denken, okay, wir machen jetzt mal das und das rein, dann kaufen es mehr Leute und dann ist der ganze Scheiß kaputt und gegen die Wand gefahren, und so war Dark Souls 2 halt nicht. Es ist ein würdiger Nachfolger zu allen, und es hat genauso viel geile Gebiete wie der erste gehabt. Die Welt war jetzt nicht so verbunden, aber trotzdem hast du immer so Augenöffner gehabt, so wo du denkst, okay, wo bin ich hier? Irgendwie ein Gebiet, was komplett von Wasser überflutet ist, aber halt nur so knöchelhoch, und du siehst den Boden nicht und du kannst da runterfallen. Über dir ist ein Wurzelwerk und da scheint irgendwie das Licht von der trüben Sonne durch, und sau viele geile Gebiete einfach, so richtig Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Und das bei einem dritten Teil, weißt du? Es überrascht einfach immer wieder, auch hast mit den Bossen und so. Hast du den DLC mal gespielt? Nee, muss ich nur nachholen. Mach es, weil das die besten Gebiete sind. Habe ich gehört, will ich auch machen, ja. Ich habe halt einfach, es ist so schwer, die alte Generation nochmal anzufassen, wenn du PS4 zockst. So. Wenn du, ja, spielst auf PC wie die coolen Leute. Ne? Jetzt mir jetzt, seitdem ich einen guten PC habe, da kommt mir die PS4 auch vor, als würde ich irgendeine alte PC anfassen. PC? Das ist leider, ja, so. Ist es wirklich so dran? Und ich habe beides. Nee, ihr versteht das alle nicht. Wie wir verstehen das, ich komme von daher, wo du auch herkommst. Aber letzten Endes, du zahlst weniger am PC und du spielst es mit demselben Controller. Ich bräuchte jetzt mal einen Schreibtisch, Trant, der PC ist mittlerweile eine Konsole. Du kannst es an dem Fernseher anschließen, du kannst deinen Controller anschließen, nur alles sieht geiler aus und kostet weniger. Mein PC ist auch ungefähr 10-mal so schnell hochgefahren wie die PS4. Und du musst nicht auf die ganzen Indie-Spiele ein Jahr lang warten, bis sie dann irgendwie für 40 Euro nochmal kommen. Und das hat ja auch nicht nur, es hat für mich ja nicht nur was mit der Technik zu tun, weil ich sag ja auch zum Beispiel, dass ich, die Wii U hat auch ihre eigene Berechtigung, weil sie ein paar exklusive geile Spiele hat. Wenn die PS4, wenn die Bibliothek voll wäre mit geilen Spielen, die ich nur auf der PS4 habe, warum soll ich die ganzen Multiplattform-Spiele, die es auf allen gibt, natürlich spiele ich die am PC, weil sie einfach geiler aussehen, besser laufen. Und Steam einfach auch die beste Online-Plattform von allen. Ich hab am meisten am PC gespielt dieses Jahr, aber nicht PC-typische Spiele, sondern am Fernseher mit dem Controller, meine Dark Souls, meine Adventures, meine Shooter und so weiter. Wolfenstein spiele ich gerade auf dem PC, dann daheim habe ich für 15 Euro über Steam gekauft. Ist perfekt. Ich habe mir vor 2 Monaten erst überhaupt eine PS4 gekauft, und jetzt steht die schon wieder nur rum. Also ich meine, ich habe halt Destiny ein bisschen gespielt. Ich habe so ein bisschen gespielt, was ich halt hier so mir zusammen rauben konnte von unseren Spielen. Tischen, ja. Ja, und es ist okay. Also es ist eine coole Konsole. Aber ich habe auch das Gefühl, ich brauche keine Konsole mehr. Ja. Ich spiele mittlerweile fast mehr auf meinem Mac, weil da eben Banner Saga oder irgendwie bestimmte andere Sachen auch laufen. Ja. Wenn ich nicht so viel Bock auf Explosivsachen hätte, wie ein Last of Us bei der PS4. Ja, das oder jetzt, ich habe jetzt seit kurzem auch eine Xbox One, und da jetzt Sunset Overdrive hatte ich Bock. Und vor allem, weil da Crackdown 3 kommt, dann für sowas okay. Aber ansonsten braucht man Meinst du nicht, dass Crackdown auch dann irgendwann einfach für PC kommt? Nee, auch für den PC vielleicht, aber die ersten beiden sind auch nie für den PC gekommen. Ich meine ja den dritten jetzt speziell. Ja, ich hoffe es, aber ey, im Moment, es hat sich so angeboten, dass ich auch eine Xbox dann bekommen kann. Es ist mir noch nie passiert, dass ich aus Versehen mal so nebenbei eine Xbox 360 hat eingekauft habe. Bei dem Mediamarkt wollte man den Föhn kaufen. Eigentlich wollte ich nur Kaugummis. Ja, aber zumindest kann nachvollziehen. Aber es ganz cool ist, dass das Gerede direkt in den nächsten Titel reinpasst, weil der ist gerade heute vor ein paar Stunden als PC-Version rausgekommen, nämlich Metal Gear Solid Ground Zeroes, das es für PS4 und Xbox One und alte Konsolen gegeben hat, jetzt auch in der PC-Fassung mit allen möglichen Optionen. Man kann auch 4K spielen am Fernseher, wenn man will. Ich habe ja ein bisschen so, ja, meine Probleme mit Ground Zeroes gehabt. Ne? Simon, hattest du es mal ein bisschen länger gespielt oder ein bisschen kurz ausprobiert? Deswegen lache ich schon die ganze Zeit. Ich habe es mir 2-mal in der Videothek ausgeliehen. Und nie eingepackt. Jedes Mal nicht geschafft, wirklich es zu spielen. Also du hättest 10 Minuten gebraucht. Sagen, ja. Die halbe Stunde hättest du dir mal Zeit nehmen können. Um ey, das macht's ja so dumm. Es ärgert mich auch selbst. Ich hätte so gerne gespielt, aber irgendwie, es ging einfach nie. Und beim zweiten Mal habe ich mich dann auch so geärgert, dass ich mir geschworen habe, dass ich es mir nur noch von dir ausleihe oder irgendwas. Aber nie wieder mir eins für also Geld was ich, ausleihe. Ich hab's mir für den PC jetzt gekauft. Für umgerechnet 7 Euro. Ja. Nee, ja, das bezahle ich nicht. Naja, Neupreis ist 20 Euro. Man konnte noch das für 7 Euro dann über ein Sonderangebot da stehen, jetzt wo die Steam-Sales angefangen haben. Ach, ist schon vorbei wieder? Das Angebot, ja, ich muss mal checken. Vielleicht jedes, wenn ich schenke dir, die PS4-Version, Simon. Dann brauchst du sie nicht mehr ausleihen. Wie du schenkst sie mir? Ja, die gebe ich dir einfach. Du kannst mir auch leihen. Also, aber ich würde schon gerne. Wie du schenkst sie mir? Ja, die gebe ich dir einfach. Wenn ich sie dir leihe, wirst du sie nie spielen. Was denn? Wie du ihm das nochmal erklärt hast, was Schenken bedeutet. Ja, die gebe ich dir einfach. Verstehst du es jetzt? Ein netter Appetizer zumindest für das richtige Metal Gear Solid, aber es ist eine erweiterte Demo, die für 30 Euro verkauft wurde ursprünglich, und das ist schon ein recht fader Beigeschmack, wenn man den Vollpreis dafür ausgeben will. Rein spielerisch habe ich auf jeden Fall super viel Bock auf Phantom Pain, nicht nur was die Geschichte dann angeht, sondern hey, keine Ladezeiten, komplett in Gebäude rein und rausgehen, ohne dass da irgendwelche Abschnitte sind, dass da, wenn du Wachen versteckt hast, dass du komplett um den Gebiet dort herumlaufen kannst und richtig Open-World-mäßig das anfühlt, das ist geil. Auch die Steuerung ist ziemlich gut geworden, die KI könnte hier und da ein bisschen besser sein. Gibt es die Ballons auch in der Version schon? In der Version gibt es die Ballons noch nicht. Ah, ne? Okay. Man kann später dann in der neuen Version sozusagen für seine Station, die man aufbaut, Leute, Ziegen, Autos mit Ballons irgendwie in die Luft schweben lassen, die werden dann an seine eigene Station dann geführt für so ein kleines SimCity, ne, nicht ganz SimCity, aber so Management-mäßiges, wie es auf der PSP bei der Version gegeben hat, dann weitergeführt. Ich glaube, bei der PSP gab es genau dieses gleiche Feature dann schon bei, nicht, wie ist es nochmal auf der PSP? Du meinst bei diesem Söldner gegen Söldner-Spiel? Ne, nicht bei dem Söldner, da gab es Portable Ops, das war das Söldner-Spiel, aber es gab ja noch Metal Gear Solid. Peace Walker, meine ich. Peace Walker war das. Aber war das nicht so, wo man von anderen Leuten die Leute geklaut hat? Das konnte also man auch, ja, das war ein Feature. Es gab noch richtige Team-Shooter, dann, die hießen dann Portable Ops und eben noch dieses Peace Walker, was mit Story, aber auch mit gegeneinander spielen und Leute klauen und so weiter. Ich habe den Durchblick verloren. Also gerade bei den tragbaren Versionen habe ich den Durchblick verloren. Phantom Pain wird zumindest ziemlich geil, und ich habe zuletzt nochmal wieder dieses Trailer-Video von der E3 gesehen zu Nuclear von Mike Oldfield, der Musik. Das ist einfach, das ist schon der Hammer, wie das, die Szenen und dann diese Musik, die Gitarre jault auf. Also kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das wird cool. Auf jeden Fall. Final Fantasy X-X2 HD-Version rausgekommen für PS3 und Vita. Auf PS4 kommt das auch. Sehr schöne Upgrades der alten Version. Seit über 10 Jahren auf der PS2. Dann so ein bisschen hinvegetiert. Jetzt den neuen Lichterstrahl kann ich empfehlen für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Infamous Second Son gab es auch im März, wobei ich auch ein bisschen perplex war, weil ich jetzt mittlerweile dachte, es war ein Launch-Titel für PS4. Ach nein, es hat sich verspätet in den März rein. Ich habe ja das First Light gespielt, das Add-on, das komplette Spiel, das alte noch nicht. Ich fand das First Light okay, ne? Weil irgendwie so der Infamous Open World Superhelden Gameplay Touch irgendwie, Infamous hat bei mir nie so richtig gezündet, und First Light war angenehm für 2-3 Stunden, die man spielen konnte. Ich weiß nicht, ob mich das selbst noch so schocken würde, das Second Son selbst zu spielen. Boah, ich fand, ich habe den TV-Beitrag gemacht damals, es hat mir schon Spaß gemacht. Ich fand es spielerisch aber auch relativ gewöhnlich, so muss ich sagen. Da war jetzt nichts, was mich irgendwie total umgehauen hätte, gerade nachdem ich vorher schon mal Prototype 2 gespielt hatte, das war natürlich technisch bei weitem nicht so geil, es war ja auch noch auf der alten Konsolengeneration, aber da hatte ich das Gefühl, da wäre noch mehr Action drin, da waren so geile Szenen, wo das ganze Stadtgebiet dann so mit so Infizierten voll ist und du kannst da so durchfliegen und machen, und das fand ich dann noch ein bisschen brachialer, aber Infamous war schon auch ein sehr, sehr gutes Actionspiel, also ich fand es rundum gelungen, aber es ist mir jetzt auch nicht längerfristig im Gedächtnis geblieben, also... Kein Klassiker jetzt. Wenn es ein Launch-Titel gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall mich auch eher drauf gestürzt. Ne? Ich hätte darauf als Launch-Titel für die PS4 gehofft, und auf Watch Dogs, worüber wir später gleich noch quatschen, sind ja beide nicht zeitig gekommen und beide irgendwie dann an mir dann doch vorbeigegangen. Letzten Endes, ich würde es mir wahrscheinlich nochmal angucken. Das klingt für mich ein bisschen wie so ein Kandidat, den es später bei PS Plus mal gibt. Aber sag mal, in welchem Monat kam das raus? März. Echt? Ja, ich weiß, da haben wir zum Beispiel noch eine Runde mit aufgenommen, das war dann so kaputt, dass wir es nicht ausstrahlen konnten. Ja, also nicht wir, sondern die Aufnahme. Ja, stimmt, ich dachte, das wäre später rausgekommen. Weil ganz genau. Ne? Nee, später kam noch ein Teil raus mit dieser Emo-Truller. Ja, ich dachte irgendwie, das wäre vor Watch Dogs, nach Watch Dogs rausgekommen. Nee, es war tatsächlich fast ein halbes Jahr vor Watch Dogs dann rausgekommen. Nee, Watch Dogs kam im Mai raus. Kam es im Mai raus, echt? Ja, oder? Nein, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Es kam jetzt vor kurzem erst auf der Wii raus. Es kam im Mai raus, du hast recht. Deshalb, wegen der Wii U-Version habe ich das jetzt im Kopf, dass die jetzt rausgekommen ist. Okay, egal. März, so viel große Sachen gab es dann jetzt nicht mehr dort, außer eine Sache, also jetzt nicht, dass das die große Sache ist, aber Witch in the Hundred Nights, das habe ich gespielt, ein PS3 Rollenspiel-Action-Adventure-Gemisch, ein bisschen spezifischer, sehr japanoid, war interessant. Yaiba Ninja Gaiden Z war ein eher, ich glaube, misslungener Versuch, die Ninja Gaiden Sachen auch ein bisschen mit Comic-Style. Also, den Beitrag fand ich sehr lustig mit Tim und dem Augenkrebs und der Ninja, ich lache heute noch, wenn ich das sehe. Aber das, glaube ich, Interessanteste war Diablo 3 Reaper of Souls. dass es da nochmal gekommen ist. Das ist jetzt das Add-on gewesen, ja? Das ist noch nicht die PS4-Version, die später kam, ja, oder? Ja, das war das Add-on. Die PS4-Version und so kam später zur Gamescom raus und auch nochmal für die alten Konsolen. Fand ich, war eine gelungene Fortsetzung. Auch da hatten wir auch einen sehr schönen Beitrag, kann ich da auch nochmal einwerfen. Das war diese, wenn ihr euch erinnert, Pablo Diablo? Diese DGU-Sendung, wo diese ganzen verrückten Beiträge waren. Deutscher Games-Untergrund, ja. Und das war das mit dem, wo... Wer hat da wen interviewt? Dennis, den Dennis, Eddie, ja, als Pablo, also Pablo Diablo so? War, glaube ich, Ede als Pablo Diablo eben, als der Moderator, und Dennis war Johnny Schnobato. Der Grund war, glaube ich, dass wir hatten Diablo schon mal vorher in der Sendung und, glaube ich, auch nicht nur einmal. Ja, die Diskussion war immer, ey, wieso machen wir es nochmal? Wir nichts mehr abgewinnen. Wir haben nichts mehr, ne? Und dann haben wir einfach diese beknackte Talkrunde gemacht, wo man immer so ein paar Schlagwörter mal verstanden hat, dann um den neuen Boss, den es gab, und den fünften Akt und die neue Klasse. Das war der, wie heißt der auf Deutsch? Kreuzritter? Nein. Crusader, ja, Kreuzritter, ja. Kreuzritter, aber ich fand es sehr gelungen. Du hast es doch auch noch mal eine ganze Zeit lang gespielt, oder? Ja, das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich ein Blizzard-Spiel gespielt habe. Und ist das krass? Diablo ist schon genau dein Ding. Kannst du das peinlich, oder? Nicht okay. Mal Lost Vikings? Nee. Nicht mal Rock'n'Roll Racing? Nein. Blackthorn. Blackthorn, nicht dein einziges. Rock'n'Roll Racing fand ich wegen der ISO-Perspektive scheiße. Das ist echt krass, ey. Du warst die Redaktionsleiter. Ja, was ist schiefgelaufen irgendwie? Ich habe den ersten ein bisschen gespielt, aber nie reingekommen. Ich habe ja lange Zeit Internetcafé geleitet, das heißt, jeden Tag ist dort Diablo gelaufen. Das haben die Kids bei mir gespielt, ganz Tag Diablo, Diablo, Diablo 2 hauptsächlich. Ich könnte es mir nochmal vorstellen, weil ich habe gehört, die Konsolensteuerung soll so geil super sein. Das war cool, hat ja richtig Bock gemacht. Es lief flüssig und ließ sich gut steuern. Du hast ja diese Ausweichrolle, okay, die brauchst du nie, aber hat sich einfach gut angefühlt. Und mich hat Diablo ja wegen dem Geklicke nie so angemacht. Das darf ich vielleicht gar nicht sagen. Aber ich meine, als Außenstehender finde ich das nicht reizvoll, wenn ich sehe, wie jemand Diablo spielt. Ja, deswegen habe ich das nie angefasst. Klick, Klick, Klick, ja. Klick die ganze Zeit. Sonst und, nicht. Und das wirkt ein bisschen komisch auf der außen. PS4 habe ich gedacht, so, okay, jetzt gibst du dem halt mal eine Chance. Und hat mich auch gleich gefangen genommen. Also kommst davon nicht mehr los. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kann mir echt keinen Videospieler vorstellen, der sagt, ihm gefällt. Oder ihm macht das keinen Spaß. Das kann sich, glaube ich. Doch, ich hasse Diablo immer noch. Jedes einzelne dreckige Level-Eck. Nee, ich finde, und wirklich jeden so blöden Zauber, jede dumme Waffe, die fällt jedes Mal in diese blöden Menüs. Das ist geil, und dann allein die Geräusche auch dazu. Ich hab die echt so, die sind mir so eingebrannt, wie diese Kisten kaputt gehen und wie das alles klingt, wenn da Loot hinfällt. Und Wo? Ich hab's versucht. Ich hab mit Leuten gespielt. Ich hab alleine gespielt. Ich hab's lange gespielt. Ich hab viele Teile gespielt. Es ist einfach, es hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich hasse mich. Findest du das nicht geil, wenn ein Ring droppt, der dann auf einmal 10+10 Crit-Chance hat? Das ist doch geil. Ja. Looten und Leveln ist für mich wirklich nicht so wichtig, dass ich dafür je alles spiele. Aber die Schadenszahlen steigen doch dann, wenn du dann auf einmal 60.000 anstatt 50.000 Zahlen aufploppen. Ey, es ist immer so, das ist doch geil. Zurückgehen. Zauber. Zurückgehen, warten, heilen. Das ist doch kein Spiel, Leute. Ey, für mich ist das wie so Rasenmähen. Das ist genauso so. Dem kannst du genauso wenig widerstehen wie so Knusperfolie, wenn du oder genau so ist es. Wenn du Diablo 4 Knusperfolie. Wenn du die Gegner lockst, dann heißt es Kite. Special Edition. Und dann hast du ganz viele Gegner hinter dir. Und wenn du dann so einen dicken Zauberspruch machst, dann platzen die alle gleichzeitig. Und das möchte man doch auch mit dieser Blisterfolie machen. Du drückst immer nur ein und denkst dir so, ich will alle drücken. Und so ist es dann halt auch. Je mehr Damage du machst, desto mehr Köpfe platzen. Okay, das finde ich gut beschrieben, ja. Und du musst dir auch mal jetzt vorstellen, mit Rasenmähen verbindet man immer viele negative Sachen, weil es auch körperlich anstrengend ist. Aber wenn du dir vorstellst, du sitzt auf der Couch und machst das einfach nur mit dem Controller in der Hand, ist Rasenmähen ja wohl auch geil. Ja. Weil du alles schön sauber mähen kannst, alles überall wegmähen. Du läufst doch immer nur so Labyrinthen. Ich finde es super, ihr habt beide perfekte Beispiele dafür gebracht. Aber für mich ist es, ich verirre mich da immer, du läufst dann immer rum und dann, weiß nicht, Mann, immer diese Dungeons, immer diese. Ich will und ich mag auch die Perspektive nicht. So. Ja, die mag ich auch nicht. Ich bin kein Top-Down-Freund. Ich finde es schade, dass das nicht in einer krassen Zukunft sein kann, in der irgendwie was Interessantes allein als Hintergrund irgendwie dient. Ich finde, dieses Diablo-Ding ist für mich so ausgelutscht. Das stimmt auch, ja. Ich gucke schon auch sowas wie Hellraiser nicht oder so. Oder hab schon damals nicht geguckt, weil es mir Weiß aber ich mir zu böse. Diablo zu tun. Nein, aber so dieses so, ja, es ist halt Diablo, ist der ultra böse Wicht so. Und der kommt. Ja, die Story ist total wurscht. Und es ist alles düster und Fackeln und Leute werden gepierst von Nägeln. Also ja. Ich finde das kindisch. Wobei ich das aber irgendwie ganz cool fand. Beim ersten Mal habe ich mir das auch angeguckt, aber bei den weiteren Durchläufen klickst du doch sofort alles weg. Du klickst natürlich trotzdem alle Gesprächsoptionen an, nur damit ich du sie abarbeitest. Ich fand es auf jeden Fall besser, als ich erwartet hätte. Sogar beim Reden ist es Abarbeiten. Ja, sogar stimmt. Die dummen Dialoge muss ich alle, aber die interessieren mich nicht. Klacke, die Klack, okay, ist hier noch irgendwo ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen oder ein kleines Haussymbol oder ein Dollar, was, weiß ich nicht, was ihr da alles habt für Zeichen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass mit den Diablo-Updates jetzt speziell auch mit der Konsolenversion, die Steuerung müsste es ja auch mittlerweile auf dem PC, glaube ich, geben, die Controller-Steuerung. Nein, leider nicht, glaube ich. Leider nicht, aber immerhin, die haben ja dieses Real Money Auction House eingestellt, was ja so ein großer Punkt war, dass die Loot nicht mehr so richtig funktioniert hat, weil das ja gegen Geld verkauft werden musste und dass sich dieser große Shitstorm, der zu Beginn war, oh, ich habe es nur 800 Stunden gespielt und alles war im Arsch, dann so die Leute, dass die zumindest da ein bisschen beruhigt sind, was es angeht. Layton vs. Phoenix Wright habe ich mir hier noch aufgeschrieben, müssen wir uns auch nicht so lang da drin versteifen. Nee, danke. Hier, bitte, ich habe noch. Ich habe nicht mehr. Ich wollte mir aber einen Kaffee holen eigentlich. Will einer auch was? Oh, gleich mal Kaffeepause. Du holst dir sicher selbst einen Trant, oder? Ja. Also Layton vs. Phoenix Wright. Soll ich den mitbringen? Crossover der Professor Layton-Serie mit Phoenix Wright gewesen. Zwei meiner Lieblingsserien. Ich muss sagen, es ist ein cooles Spiel, aber auch relativ langatmig. Ne? Und vor allem kam es so schnell hinter gerade aktuell erschienenen Professor Layton und Phoenix Wright-Teilen raus. Und ich brauche immer so eine Aufladephase von einem Jahr mindestens, wenn ich sowas gezockt habe. Das ging mir auch so. Ich habe recht komische Erinnerungen daran, weil ich zu der Zeit hatte ich eine sehr krasse Krippe, so wie ich sie sehr lange nicht mehr hatte, dass ich wirklich eine ganze Weile an Tagen nur im Bett lag. Und das fresst sich dann ins Gehirn, dann ist das Spiel kaputt, ne? Ne, es ist nicht kaputt, aber man hat so sehr fiebertraumhafte Erinnerungen auch nur daran, dass man es immer, wenn man wach ist, gespielt hat, dann hat man wieder gepennt und einen Tee getrunken und geschwitzt. Und ich fand es eigentlich sehr schön und habe es, glaube ich, auch halb durchgespielt oder so. Und komischerweise, als ich wieder gesund war, habe ich es weggelegt, danach habe ich es auch nie wieder angefasst, weil ich dann irgendwie raus war. Ich fand es aber... fand diese Verquickung der beiden Universen ganz schön. Es war sehr schön auf Deutsch synchronisiert. Und es hatte auch sehr lustige Szenen, wie dann, die sind ja dann alle irgendwann, ohne dass man das jetzt, glaube ich, als Spoiler bezeichnen könnte, in so einer Art Mittelalterwelt drin und wie dann Phoenix Wright dann da so ein Bäcker wird und so Brötchen backt in der Bäckerei und so und dann noch seine Kollegen dabei hat. Das ist schon teilweise, das echt eine gute Situationskomik gehabt, aber es war auch in beiderlei Hinsicht so ein bisschen gestreamlined und vereinfacht, hatte ich das Gefühl, also sowohl was die Rätsel angeht, als auch was die Gerichtsparts angeht. Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen so ein Konsensspiel, um möglichst viele Leute damit glücklich zu machen. Ja, man hat sich, also zumindest hätte ich mir ein bisschen was erwartet, dass die Spielprinzipien dann mehr gemischt werden, als dass du konkret Professor Layton-Blöcke hast und konkret Phoenix Wright-Blöcke, wo du einfach das Gameplay komplett wechselt und nicht einfach, dass es in ein richtiges Spiel verwoben wird, was vielleicht dann beiderlei Elemente irgendwie verbindet. Ich habe es auch nicht ganz durchgespielt bisher, was vor allem aber auch lag, dass ich den TV-Beitrag gemacht habe und das Spiel nur auf unserer Einspielstation war und ich das nur am Fernseher spielen kann und nicht zwischendurch mal mitnehmen und sowas spiele ich eigentlich immer gerne auf so Fahrten oder so. Das konnte ich da natürlich nicht machen. Muss, wenn, dann vielleicht nochmal komplett von vorne anfangen, wenn es dann soweit ist. Aber da hatte ich noch leider nicht ganz den Nerv dafür. Innerhalb des Aprilstrans, da ist zum Glück in Anführungsstrichen, aber man konnte sich ein bisschen wieder entschlacken von dem Märzüberfall von den vielen Spielen. Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Championship Edition. Ich hatte das zu Hause rumliegen, aber damals nicht gespielt. Ich habe das tatsächlich letzt aus Spielemangel mal reingeschmissen. Das ist gar nicht lang her, vielleicht 2 Wochen oder so. Ist scheiße. Okay, das reicht mir. Mehr brauchen wir nicht wissen. Also, wobei ich nochmal sagen kann, dass will ich immer noch mal hervorheben, dass Dynasty Warriors, wer nicht versteht, warum das so lustig ist, da kann man vielleicht noch mal an Diablo erinnern, weil im Grunde ist es ja ähnlich. Es geht darum, halt möglichst viele Gegner auf einmal wegzubashen und das ist ja bei Dynasty Warriors auch so. Da hast du halt leider den Loot nicht wirklich, da fallen zwar auch Sachen, aber es ist nicht so reizvoll wie bei Diablo und das Dynasty Warriors 8, das sieht einfach scheiße aus. Also dafür, dass es, ich glaube, das kam ja auch, ja, wann kam es? April? Es kam im April früh raus, genau. So ein typisches japanisches Spiel, wo sie einfach überhaupt nicht die Hardware ausgereizt haben, sondern wahrscheinlich einfach die alte Engine von der PS3, die da auch schon Jahre alt war, einfach rübergezogen haben. Und so sieht's aus. Also ganz, ganz detailarm, läuft nicht mal flüssig, obwohl es das könnte. Immer noch dieselben alten Animationen und also es wird klein und gedrungen. Ganz seltsam kann ich das schade kann es irgendwie nicht beschreiben. Du fühlst dich eingeengt, obwohl das ja alles große Levels sind, aber es hat, glaube ich, sogar Nebel. Aber HD-Nebel mittlerweile, ne? Ja, wahrscheinlich. Dann auf der PS4. Nee, ich muss Trans Spaß. für einen kleinen Moment in den Schnitt, ich bin gleich wieder da, aber du kannst gerne was über Final Fantasy XIV dann erzählen, weil ist die PS4 und PC-Version nämlich zu der Zeit gekommen und ich glaube, du bist ja speziell auf der PS4 nochmal ein bisschen mehr eingestiegen. Du hattest ja vorher lange Zeit gespielt und wir haben ja auch gemeinsam da gezockt, aber du bist selbst dann nochmal ein bisschen eingegangen. Gut, das hätte ich jetzt wahrscheinlich am besten auf PC spielen müssen. Und angefangen hatte ich es auf der PS3, da war es halt zu hässlich, aber trotzdem kann man sagen, dass es mit der Steuerung gut funktioniert hat, wie die diese Menüs, man muss ja sau viel klicken und so, wie sie es aufs Pad übertragen haben, ist schon gut gewesen. Und auf der PS4 hat die Performance und Auflösung dann wenigstens mal gestimmt. War also, das in Full HD schon auf der PS3? Nö, 27p, aber es war halt voll mit Sägezahnkanten und so. Es war das richtig gemerkt, wie sich die Konsole auch abgemüht hat und die hat auch viel weniger Figuren darstellen können als auf der PS4. Als ich dann die PS4-Version endlich gespielt habe, habe ich mich gewundert, so, oh krass, wie viele Leute stehen denn hier rum? Weißt du, und auf der PS3 war das dann alles so, die sind nur in einem ganz engen Radius um dich drumherum aufgeploppt. Und je weiter du dich von denen entfernt hast, sind sie wieder ausgeblendet worden. Danke, Simon. Ach, sowas ist blöd. Also Final Fantasy XIV hat mir, hätte ich gar nicht gedacht, das hat mir schon Bock gemacht, weil es einfach eine sauschöne Welt ist so. Mhm. Es gibt viele große Gebiete, wo man auch was erkunden kann, viele Quests und so. Diese Heimatorte, die man da hat, die sind auch echt schön ausgestaltet. Mir hat echt am meisten Spaß gemacht, halt Items zu craften. Also wie bei jedem MMO musst du da halt Zeug sammeln und Sachen herstellen. Und das war ein schönes Crafting-System, weil das so halt viel auf Wahrscheinlichkeiten aufbaut. Je nachdem, welche Crafting-Moves du nutzt, desto höher ist die Chance, dass es dann größer steigt, dein Fortschrittsbalken. Und je mehr der Fortschrittsbalken von einem Item steigt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein hochwertiges Item wird. Ah, und ich habe da manchmal den ganzen Tag verplempert, irgendwie Schwerter und so zu herzustellen. Und habe die dann ins Auktionshaus gestellt und habe die verkauft. Dann habe ich dann am nächsten Tag gefreut, wenn da irgendwie 100.000 Gil zusammenkam oder sowas. War das ein Auktionshaus, was jetzt nur so ein, ja, so ein Ingame-Auktionshaus war? Aber das haben schon andere Leute dann auch gekauft. Ja, ja, genau. Du kannst dann halt an so einem Board gucken, irgendwie, was gibt's denn für Items, was brauche ich? Oh, hier ist, das ist halt einfach geil bei so MMOs, sich so diese Wirtschaftssysteme irgendwie anzugucken, wenn irgendwo Not herrscht und ein Engpass an einem Gut herrscht, dann gehst du auf die Suche nach Rohmaterialien, um dieses Gut herzustellen und dann kannst du halt viel höhere Preise dafür erzielen. Das ist einfach, das macht voll Bock. Leider habe ich bei Final Fantasy XIV nie wirklich so Endgame-Content entdeckt. Jetzt gehen alle weg. Nein, ja, stimmt. Jetzt grasen wirklich alle weg. Aber ich bin alle da. Weg. Zwei Männer und ihr Kaffee. Ja. Tut mir leid, der ist lauwarm bis kalt. Ach so, hast du hier nicht aus dem Automat? Nee, doch, der Automat hier rechts geht nicht und die Kanne da drüben müsste eigentlich, wundert mich auch, dass das kalt ist. Tja. Ich habe nur gerade über Final Fantasy XIV geredet, aber eigentlich auch nur belanglosen Scheiß. Nö, war sicher interessant. Ich habe nur nicht zugehört, weil ich das Spiel ja wie gesagt auch gar nicht kenne. Weiß nicht, Final Fantasy. Wo sind wir denn hier? Ach, Final Fantasy 14. Davor noch Elder Scrolls und Dynasty Warriors. Haben wir alle schon? Ja, ja. Super. Elder Scrolls haben wir gar nicht. Child of Light. Elder Scrolls, wollt ihr noch über Elder Scrolls reden? Wahrscheinlich Gregor einfach weggelassen, weil es keiner gespielt hat. Was hat keiner von euch über den Goat Simulator gelabert? Nee, den wollte ich überspringen, weil ich warte. Nein, ich wollte warten, bis du wieder da bist, weil du speziell auch. Das war Michael Jackson dann gerade, ja? Ja, ich habe ihn aber nicht gespielt. nein, also es tut mir leid, aber ich habe viel dem Tim über die Schulter geguckt und habe den Beitrag gesehen und will das Spiel eigentlich nur kurz nochmal hervorheben. Sollte man auch auf jeden Fall. Ein übrigens auch sehr, sehr wilder Beitrag von Michael Reinke und Tim dann gewesen. Die nochmal sich übertroffen haben mit Machinima Goat Action. Und dann was war das? Das Ende der Sendung war, dass die Ziege dann in den Weltraum geflogen ist und dann ist sie auf Business Nils rausgestürzt, oder? Was war es dann noch gewesen? Das weiß ich nicht, aber das klingt passend. Ja. Es gibt gerade rausgekommen, oder nee, zumindest den Trailer habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon erhältlich ist, aber Goat Simulator MMO. Das wollte ich gerade sagen. Habe ich auch gehört, ja. Ja, das also quasi wird, als MMORPG, aber mit der Ziege. Ja, es ist vor allem, du kannst ja deinen Charakter komplett selbst designen und ich habe im Trailer schon eine Menge lustigen Kram gesehen und es wirkt auf mich wie eine Garry's Mod, so ein bisschen wie Garry's Mod in einem Online-Universum, auf einer Online-Karte, was ich eigentlich ziemlich geil finde, weil da kommt oft der beste Shit bei raus, wissen wir ja selbst. Du kannst ja jetzt auch auf einmal wahrscheinlich andere Leute beim Scheißebauen zugucken. Ja, ja, so ist es vielleicht auch. Vielleicht bekämpfen sie sich dann, indem sie Äxte in die Zunge nehmen und fechten Kriege aus. Genau und dann Sachen. Kommst du da hin und siehst so irgendwie einen Pulk Ziegen, die sich kloppen. Mittelalter-Ziegen, ein mittelalterliches Ziegenkampf. Die Uridee zu diesem Ding war ja einfach, dass irgendjemand so einen Spieleditor ausprobiert und einfach mal eine Ziege als Hauptcharakter hingebaut hat. Und daraus hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass dieses Go Simulator, dieser Spielplatz dann dort entstanden ist. Und das sind ja manchmal die besten Ideen. Ja, ist halt ein Spiel, was man auf jeden Fall sich mal als Trailer angucken sollte. In dieselbe Bresche, in dieselbe Kerbe schlägt I Am Brad. Was ich jetzt hervornehme, einfach nur, weil wir müssen gar nicht drüber reden, aber es passt so gut zum Goat Simulator, weil das ja so ein bisschen, da gibt es noch kein Genre für, aber es sind Spiele, die gemacht werden, weil sie keinen wirklichen Inhalt haben, weil sie wirklich ein bisschen sinnlos sind, weil aber sie trotzdem ein geiles Spielprinzip dahinter haben, was irgendwie halt faszinierend ist, wie Probably Archery oder wie Surgeon Simulator, Spiele, die den Controller als Handicap benutzen, wie Octodad. Einfach, ja. Ich kann es noch nicht fassen und das muss auch nicht alles dasselbe Genre sein, aber I Am Brad ist halt einfach, finde ich, ein Spiel, was genau in die Richtung geht. Und ich werde es mir angucken. Hast du einen Trailer gesehen? Hat irgendeiner einen Trailer gesehen? Nicht. Okay, ihr wisst aber, worum es geht. Ist ja klar. Nee, überhaupt nicht. Ja, ihr seid ein Stück Toast. Und ihr müsst euch toasten. Das ist die, und ihr könnt euch, du hast quasi als Spielplatz, nehmen wir okay. mal an, jetzt eine Küche. Und du kannst dich, soweit ich das gehört habe oder gesehen habe, kannst du dich dann in der Pfanne toasten oder im Toaster toasten oder irgendwo, wo es sonst noch warm ist, toasten. Das Ziel ist, so lecker zu werden, wie es geht, oder? So lecker zu werden, wie es nur für einen Toast möglich ist. und es ist auch so ein bisschen wie Katamari, dass, ich weiß nicht, ob das Brot, das Toast da gebuttert war, aber du kannst, wenn du über Sachen rollst, bleiben dann, die hängen. Alles klar, ja, über Butter rollen, das wäre logisch eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, und es hat aber so eine Physik-Engine und das macht das Ganze eigentlich so geil. Du hast halt die vier Ecken deines Toasts, kannst du so benutzen, um dich irgendwo festzuhangeln und dann so hin und her zu hangeln oder irgendwo dich zu schwingen oder aufzustehen. Also es ist einfach völliger Quatsch. Und vom Look her erinnert mich das an Mr. Mosquito. Ah ja, auf der PS2 meinst du. Ja, einfach weil man in der Wohnung unterwegs ist. Ja. Weil man so ein kleines Element, kleines Objekt ist nur. Okay. Mr. Mosquito wäre übrigens auch jetzt, das wird bestimmt irgendwann mal wiederkommen, in irgendeiner Form. Weil jetzt, wenn diese ganzen, ich nenne sie mal Schwachsinn-Spiele oder Anti-Spiele, die kriegen durch die ganzen YouTuber ja gerade so einen Hype, weil die dann natürlich direkt gespielt werden. Und dann kennt sie jeder, weil wenn PewDiePie I Am Brad spielt, dann kennt das halt jeder. Das kann sogar Skateboard fahren. Natürlich. Naja, und ich bin gespannt, was da noch kommt, weil ich finde, das ist eine der coolsten, kreativsten neuen Genres oder so, die sich vielleicht noch bilden. Also finde ich besser als jetzt das x-te Final Fantasy. Ja, mir ist auch lieber, speziell im Indie-Bereich, ich bin so ein bisschen überdrüssig ich habe irgendwann mir durch den Kopf gehen lassen, was ist denn das generischste Indie-Spiel, was man kriegen kann, ne? Und das ist ein Metroidvania mit zufallsgenerierten Dungeon, Chiptune-Musik und Pixel-Grafik. Ja, da gibt's hunderte. Ja, und Roguelike natürlich vor allem, dass du wieder dann stirbst und von vorne anfangen musst. Ja, ich habe das mal in Google eingegeben und da hat mir tatsächlich so 5 Spiele ausgedruckt, die das genau sind. Und lieber solche Sachen, als eben über ein bisschen ausgelutschte Konzepte gerade nochmal schnell einen Trailer angucken und es ist so cool, wie es halt so ganz kurz in einer Minute die Reise des Toastbrots durch die Bude abbildet und das letzte Bild ist einfach, wie es vom Schrank hüpft, hat lauter hässliche Katjes-Bonbons an sich dran und fällt dann so schief auf dem Teller, der auch noch kaputt geht. Das ist dann das Ende. So richtig so möglichst dumm serviert. Es ist angerichtet. Aber das Toastbrot denkt sich wahrscheinlich, fertig, cooler Job. Cooler Job, Mann. Fett, Mann. Ja. Das ist sowas wie die Dreipunktlandung, dass der Teller auch noch zerbricht. Bam, hier ist dein Brot, Bitch. Ja. Lass uns kurz dran noch über Child of Light sprechen. Das ist auch dann im Ende April, Anfang Mai dann rausgekommen. Ich fand es total nett. Mhm. Ne? Es hat, glaube ich, auch ein bisschen so, ja, nett ist auch das Wort, das man maximal dafür benutzen kann. Wirklich schön die Optik, ja, mit dieser malerischen 2D-Grafik dann dabei gewesen. Ich habe Interviews damals gemacht, die Entwickler waren hier in Hamburg auf einem Event gewesen und es ist auch interessant, dass der Storyschreiber, das sind die Leute, die Far Cry 3 gemacht haben. Ne? Also die Entwickler, die sind dann von hier dem Vars und Kriegsschauplatz auf einer Insel und das sind sie rübergegangen zu einem Märchenspiel, was inspiriert ist von irgendwelchen so Folktales aus Mexiko, die dann auch als Basis dann dienten. Und daraus so ein 2D-Spiel zu machen mit so kleinen Puzzle-Elementen, mit so Final Fantasy-mäßigen Kampfsystemen drin, fand ich nett und vor allem auch nicht was man von Ubisoft unbedingt erwartet. Naja, eigentlich doch eher von Ubisoft. Gerade die sind doch diejenigen, die solche Projekte immer anstreben, wohingegen andere Firmen sich denken so, ey, wir wollen Gewinn machen. Also gut, will ja jeder, aber ich finde Ubisoft ist die einzige dicke Firma, die so solchen Dingern noch eine Chance gibt. Aber ich finde, mich persönlich hat es eigentlich gar nicht gereizt, leider. Ich finde es sehr hübsch, ich finde es vom Style her cool. Mir war es dann aber auch zu kindisch, weil es ja wirklich arg an Kinderbücher und Märchenbücher angelehnt ist. Und Es ist auch alles in Versform erzählt worden und das fand ich im Deutschen, war das arg anstrengend so, weil du manchmal auch einfach nichts gerafft hast. So, du hast so ganz, es waren Verse, die waren schön geschrieben, waren schön formuliert, aber ich habe es halt nicht gerafft. So, du musstest viel zu lange drüber nachdenken, über was die jetzt erzählen und dann habe ich es einfach alles weggeklickt. Ich glaube, das liegt vielleicht auch an der Übersetzung. Mhm. Ich finde es für mich so ein Spiel, was man achten sollte, weil es einfach, ja, weil es einfach cool ist, so diesen künstlerischen Stil bringt das halt rüber. Also es ist wie die Sketches, die Entwickler machen, wurden 1:1 ins Spiel übertragen. Sowas ist ganz geil. Sowas, was normalerweise komplett verfremdet wird, bis es im fertigen Spiel landet. Aber hier kannst du denken, dass die Zeichnungen, die Urkonzepte schon dann gleich mit drin sind. Ich fand es halt einfach ein bisschen, war das Spiel selber war für mich ein bisschen zu monoton und nicht so spannend. Ob es genau in die Richtung dann geht, aber nächstes Jahr noch ist es ja Ori and the Blind Forest wird ja kommen. Und da haben wir auch schon mal ein paar Einblicke gehabt und mit den Entwicklern gesprochen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es ganz diesen Rollenspielanspruch dann hat, aber so rein visuell musste ich immer wieder ein bisschen so an Child of Light denken. Ist das nicht eher wieder so ein Metroidvania-Spiel? Es könnte durchaus sein. Also ja, zumindest vielleicht gibt es da nicht rundenbasierte Kämpfe wie bei Child of Light, aber so den visuellen Eindruck hatte ich auf jeden Fall. Der Mai selber, da gibt es eine Handvoll eher so mittel- bis kleinere Releases. Der 3DS hat ein paar Titel bekommen mit Mario Golf und Kirby Triple Deluxe, aber es waren solide Games von dem, was ich dann gespielt habe. Es gab ein paar Download-Games wie Transistor, was der Nachfolger von Bastion. Ist das eigentlich gut? Ich habe es bisher noch nicht angefangen. Ich habe aber auch Bastion, war ich nicht so der größte Fan davon. Ich habe es ein bisschen gespielt und für Transistor habe ich speziell den Soundtrack Gutes gehört, aber ich weiß nicht, ob das Spiel selber so viel taugt. Hast du mal angeguckt? Kennst du leider auch nicht. Ich fand das immer irgendwie reizvoll, als ich das gesehen hatte, aber ich glaube, sowas kann auch kacke sein, ich weiß es nicht. Die Bastion gespielt? Nee. Ja, ein bisschen eben, aber mich hat es okay, nicht gepackt. Nämlich auch nicht. Zumindest, ja, ich habe Gutes über den Sound von Transistor gehört und wenn es mal ein bisschen günstiger ist, werde ich es mir anschauen. Im Mai auch erschienen und da auch ein schöner Beitrag von Tim dann in der TV-Sendung gewesen für Wolfenstein The New Order und ich als alter Shooter-Fan, ja, der damals noch auf den MS-DOS-Maschinen dann angefangen hat und die schönen die 2D-Sachen von Apogee und von Id Software. Mein Leben! Ich habe es bisher jetzt auf dem PC, wie gesagt, mir nochmal geholt. Damals leider nicht die Gelegenheit auf der PS4 gehabt. Jetzt die PC-Version für 15 € im Sale. Und es spielt sich angenehm oldschoolig, sieht aber dafür auch geil aus, von der Optik her. Ne? Und ich glaube, da ist so der gewisse Schuss an so ein bisschen Ironie drin, ne? Damit man auch dieses Thema, was eigentlich sehr ultra steif rüberkommen kann, dann auch vernünftig hier rüberkommt. Und vor allem schön, dass man einer der Titel dann nicht indiziert ist aus der Serie. Bis dato. Stimmt. Ich glaube, Simon, hast du es dir mal angucken können überhaupt bisher? Nee, ich wollte es mir auch immer angucken, aber irgendwie bisher hat es mich nicht gereizt, weil ich schon Doom 3 nicht so geil fand und auch das letzte Wolfenstein davor mir schon zu sehr Standard vielleicht. Eigentlich mag ich Shooter, auch wenn sie irgendwie nur Standard sind, so. Aber ich habe halt auch diese ganze Nazi-Kiste und das alles schon so oft gesehen, auch diese alternativen Universen und wahrscheinlich haben die Mechs mit so einem riesen Hakenkreuz hin drauf. Das ist ja auch alles okay so. Aber ich merke halt oft wieder nach 3-4 Stunden ist mir so einfach, ist nur noch... Okay, es sind riesige mechanische... Ich bin die Maschine, weißt du, ich werde gespielt. Ich bin nur noch der das dann... der die Befehle umsetzt, aber in Wirklichkeit fließt das so durch mich durch und interessiert mich null. Ja, ja, aber ich glaube, das ist halt so auf einem Level eigentlich, aber auch mit Call of Duty, dann das magst du ja wiederum. Ich kann es auch nicht, ja, bei Call of Duty, ich spiele nicht so viele davon, von diesen simplen Spielen, wo wirklich nur alles so wie ein Film an einem vorbeiläuft. Und da finde ich, Call of Duty hat ziemlich viel zu bieten. Aber ich habe eben das Gefühl, dass mir Wolfenstein nicht viel bietet, außer du bist in Schlössern, ich weiß es nicht mal, aber du bist mit Sicherheit in Schlössern, 100 Stunden lang in irgendwelchen Tunneln, immer kommen dieselben Gegner, dann gibt's 1, 2, 3 coole Gegner, die kommen spärlich verteilt, aber gegen Ende dann ständig und irgendwie so dieses Doom 3 Prinzip und irgendwie, das kann mich nicht so begeistern. Ich find's schon, also mir macht es auch Spaß, ich kann dir das übrigens hab's nicht gespielt, du, ich kann es dir für die PS4 schenken, ich hab's mir nämlich auch für den PC. Ja, gerne, Mann, da lohnt sich doch dieser Podcast mal. Was musst du denn, Simon, nachher auch noch was schenken? Ja, ich will von euch allen was. Ich schenke euch auch was. Das Dynasty Warriors kann ich dir geben. Ich bring's dir. Oh Gott, auch noch das nehme ich aber auch. Ich bring's dir heute Abend auf die Weihnachtsfeier. Jetzt mit. Wirklich, oder was? Ihr wollt mir. Aber ja, jetzt müsst ihr mich. Bringen wir alles mit. Ich guck mal noch, was ich loswerden wollte. Ich meine, was ich verschenken Siehst wollte. Siehst du, so bringt Steam mir sogar Konsolenspiele noch ein am Ende. So ja, läuft's nämlich. Also. Da wird ein Schuh draus. Das ist bestimmt dieses Steam Family and Friends Programm, was wir hier gerade machen. Ja, eigentlich schon. Ja, ja, ja. Für rekonvaleszente Leute dann hier. Naja, ich werde es mir gerne mal angucken, wirklich, und vielleicht ändere ich meine Meinung. Also so ist ja auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall bisher angefangen und mir macht es bisher Spaß, aber es kann natürlich sich dann auch ausatmen, dass, wie du es dann gerade erwähnt hast, weil es schon bewusst oldschoolig in gewissen Sachen ist. Wieso lag eigentlich Tim im Wald und hat so einen Stein auf dem Kopf gehabt? Weil man unter jedem Stein einen Nazi findet, ja, in Deutschland, ja, oder nicht? Ja, doch, das war der Ursprungsgedanke. Ja. Ja. Es war aber nicht, Adolf Hipster war nicht mehr drin, ne? Oder? Nee, der ist leider ein bisschen. Wobei das eigentlich auch nicht so unlustig war. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, ich hab aus Insiderkreisen gehört, dass in Berlin der Gag halt schon uralt ist. Adolf Hipster. Der Adolf Hipster. Ja, aber ist ja scheißegal, wenn die Szene, die Szene war ja geil, also die, ja, die wir da, oder die ihr da gemacht habt. In Berlin. Aber die, ja. Ja, tut mir leid, es ist nicht Berlin genug. Ich glaube, der Ton war auch blöd. Das war nämlich bei strömendem Regen aufgenommen. Auf ja, das auch. Ich hatte es, glaube ich. Ja. Wir wissen, Hipster gehen bei Regen nicht. Ich habe es gesehen, der war so schön, man wollte ihm eine reinhauen. Also es war genau richtig so. Es war so. Das war, glaube ich, unser Daniel aus der Buchhaltung. Ja, das ist perfekt gemacht. Der wirklich, der schlummern Juwelen, ey. Und unten in der verstaubten Aktenabteilung. Wir haben gar keine Akten. Niemand hat mehr Akten. Die sind alle schon geschreddert. Ja. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, es war tatsächlich dann auch im Mai soweit, dass Watch Dogs gekommen sind. Einer der längsten Beiträge hier bei Game One TV gewesen, mit knapp 9 bis 10 Minuten, ne, wo wir wirklich auch so sehr ausführlich deine Beine brauchen meine Beine brauchen deine. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Die letzten, die anderen drei Teile sind dann die drei Call of Duty-Teile, die wir hatten. Ja, das stimmt. Ist, würde ich sagen, von der stimmt, Länge. Stimmt, ja. Also rein klassischer Beitrag, daneben von der Beitragslänge her aus. Da gewesen, Watch Dogs selber, sehr viel durch den Kakao gezogen. Ich glaube, der erste so richtig große, ja, ein Misserfolg will ich es nicht nennen, aber da, wofür Ubisoft ordentlich einen reingewatscht bekommen hat, die Grafik nicht so gut ausgesehen wie vorher, viel generisches Open-World-Zeug und nicht eben dieses, ja, ich habe mir immer davon erhofft, so eher Open-World, aber so in einem Überwachungsstaat, wo auch diese Paranoia deutlich und klar wird, aber eigentlich ist es nur GTA mit einem Handy gewesen, ne? Wo du dann irgendwie Schabernack anstellen kannst, von dem, was ich bisher gespielt habe, auch nicht so lange. Das war ein bisschen der Startpunkt für die eher nicht so erfreuliche zweite Jahreshälfte für Ubisoft. Ja, Ubisoft hat sich richtig in die Nesseln gesetzt, das hat damit angefangen und auf das andere gehen wir gleich noch ein. Vielleicht dann lieber ein Spiel fertig machen sollen, statt drei halbfertiger noch zu veröffentlichen. Das stimmt, ja. Also kannst du 3,5 mal so viel Kohle verdienen. Aber es weiß auch keiner, ob es sich finanziell jetzt gelohnt hat, oder? Es hat oder? Sich finanziell gelohnt. Okay, es ist eines der, ich glaube, bestverkaufend für Ubisoft gewesen. Die haben gleich so 4 oder 5 das Millionen. Das ist denen doch scheißegal, was ja, das was Ding ist Kritiker aber, sagen. Ey. Für das ist es denen scheißegal, aber damit haben sie die Möglichkeit sich dann genommen, beim nächsten Titel Geld zu verdienen. Das Ding hat sich nur so gut verkauft, weil alle drauf gewartet haben und der Hype da Wobei, gewesen ist. Wobei, das könnte man ja auch über Assassin's Creed sagen. Da war ja der erste wohl auch ein bisschen fragwürdig. Genau. Dann ging es durch die Decke. Oh Gott, heißt es, kommen mit 20 Watch Dogs-Teile. Die haben irgendwann mal gesagt, sie möchten das im Wechsel machen. Ein Jahr Assassin's Creed, ein Jahr Watch Dogs. Das ist ja jetzt schon nicht mehr. Jetzt machen sie schon. Jetzt haben sie zwei Assassin's Creed dieses Jahr und ein Watch Dogs. Und nach Unity ist ja jetzt schon dieses neue geleakt. Dieses, wie heißt es? Victory. Victory. Stimmt. Schämst du dich wenigstens langsam mal, dass du die Reihe so lange unterstützt hast, Fabian? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll zu ihrer Verteidigung. Ich hatte es ja rausgesucht letztes Jahr für das Black Flag und Assassin's Creed ist ja nicht so alt. Ja, das Ding gibt es seit Ende 2007 und da gab es 13 Spiele in der Serie bisher, in so 6 bis 7 Jahren. Da sind aber auch Mobile und Dings jetzt mit rein. Zwei Mobile-Sachen. Und 3DS oder DS-Spiel. Und ein DS-Spiel. Aber das du hast, alleine wenn du von Assassin's Creed 3 Teile hast, ne? Plus Spin-Offs und allem dran. Stimmt. Also es ist schon überstrapaziert. Watch Dogs hat es leider inhaltlich nicht ganz so gut geschafft. Ein sehr cooles Game gab es aber im Mai noch mit Mario Kart 8, was ich jetzt aktuell noch mal ein bisschen spiele, vor allem, weil es so eine richtig coole Online-Funktion hat, dass du selber Turniere erstellen kannst mit so regelmäßigen Zeitpunkten und Leuten einfach einen Code gibst und nicht über Freundeslisten das und so weiter gehen muss. Und rein spielerisch, ey, was für ein Top-Game. Das macht schon echt Spaß. Und dann der DLC war geil, der jetzt rauskam. Hast du ja auch geholt, oder? Nee, noch nicht. Mach mal, das sind geile Fahrzeuge, 8 neue Strecken gleich. Und hier so Link mit Motorrad und alles. Link mit Motorrad, es gibt diesen Blue Falcon aus F-Zero und so. Ah, ich habe schon Bock drauf, muss ich eigentlich machen. Das macht echt viel Spaß, ist auch eines dieser wenigen Wii U-Spiele, die es dieses Jahr gab, aber dafür dann auch richtig gut. Also ja, kann man auch nur jedem empfehlen. Ja, ich kann da auch nur sagen, ich werde da regelmäßiger demnächst mal ein bisschen so Turniere online machen, so bei Twitch und so weiter. Oh, da bin ich auch dabei. Ja, da werde ich auf jeden Fall das nochmal ankündigen und so weiter und da können wir das gerne mal online spielen und andere Leute sind auch gerne eingeladen, das werde ich dann nochmal dann weiter promoten, wenn es soweit ist. Aber ich wollte auf jeden Fall online ein bisschen mehr drüber machen, weil es einfach so viel Bock bringt. Der Juni, natürlich im Sommer werden die Spieler ein bisschen weniger und so viel richtig Großes ist da nicht rausgekommen. Ultra Street Fighter gab es jetzt mit 5 weiteren Kämpfern, die neue Version, mittlerweile wahrscheinlich wieder ein bisschen hinfällig, jetzt wo Street Fighter 5 angekündigt wurde. Für bald Murdered Soul Suspects ist im Juni rausgekommen, das habe ich durchgespielt. Habe ich mich persönlich drauf gefreut, als untoter Detektiv seinen eigenen Mord aufklären. Leider ein bisschen halbgares Spiel rausgekommen mit so 5-6 Stunden Spielzeit und nicht viel dran, nervigen Geister-Encountern, die ein bisschen an Metal Gear erinnert haben und alles so eine Story, die auch aus einer TV-Serie irgendwie so American Horror Story oder sowas so stammen konnte. Ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben und es hat auch das Studio gekillt quasi, Airtight Games, die es entwickelt haben. Ich habe es gerade nochmal einen Steam-Key bekommen für, glaube ich, umgerechnet 1,5 Euro oder sowas. Da gab es so einen Überraschungsbundle von Square Enix und da war das mit drei, weil konnte man für 6 Euro so 5 Steam-Keys kaufen. Danach hat sich rausgestellt, was es ist. Ich würde auch nicht viel mehr als 5 bis 10 Euro dafür ausgeben, wenn man Interesse an dem Genre hat. Leider nicht dazu gekommen bin ich zu Divinity Original Sin bisher. Klassisches Rollenspiel auf dem PC, was sehr hoch gehypt ist, so ein bisschen Baldur's Gate-Stil mit Koop-Gameplay, wo man zu zweit als kleine Figur zusammen da unterwegs ist. Also ich wollte es nur mal erwähnt haben für die Fans natürlich hier, wir konnten in der Zeit keine Sendung machen im Juni, dass wir es dort mal entsprechend würdigen und leider auch nicht die Gelegenheit haben, selber zu spielen. Aber, ja, das stimmt, das hat mich im Nachhinein auch geärgert, dass wir da die Sommerpause hatten und dass wir das Spiel dann nicht so berücksichtigt haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich vorher, das ist ja Divinity, gibt es schon einige Ableger von dieser Reihe. Ich hatte das nie so auf dem Zettel, dass das für so hochqualitative Spiele auch steht. Nee, die waren nicht immer so die höchst bewerteten oder im höchsten Kurs bei den Rollenspielfans. Und das aber soll das jetzt sehr, sehr gut sein. Ich kann aber auch sagen, das ist ein kleiner Insider-Gag, dass wir haben dazu mal ein Video für DE aufgenommen. Da habe ich aus verschiedenen Kreisen der Leute, die an der Produktion beteiligt waren, gehört, dass es nicht so unterhaltsam war und deswegen haben wir es dann hier online gestellt. Okay, das Spiel nicht unterhaltsam. Ich weiß nicht, irgendwas, da sind wohl einige Faktoren zusammengekommen, die zu einem nicht gerade Hochgenuss dann beigetragen haben und dann haben wir das online gestellt. Ich erzähle auf der Weihnachtsfeier, wer dabei war. Das muss man aber auch sagen, hier nicht speziell nur auf hier gemünzt, wenn man natürlich so Videospielproduktionen und solche Previews dann macht und Spiele, wo man spielt. Ich habe auch Videos selber gemacht, wo ich danach gesagt habe, nee, lass mal. Ne? Ich habe nicht richtig. Und wie ist dann trotzdem das Avril Lavigne-Video online gekommen? Das ist doch perfekt, oder? Es gab ein Avril Lavigne-Video, ja. Moment, du hast das gerade geraten. Ja, ich dachte, ich habe gedacht, Bryan Adams, Avril Lavigne oder John Bon Jovi. Ein Video über das schon gemacht. Nur Bon Jovi habe ich noch nicht live gespielt, aber das muss ich demnächst nochmal machen. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles klar, manchmal hat man einfach nicht direkt den Zugang zu dem Spiel, ne? Auch wenn das dann aus unterschiedlichen Faktoren ist, wo man vielleicht liegt es an einem selbst, vielleicht an dem Spiel, was die Kombination nicht da ist. Und da muss man auch sagen, da wird man keinen damit was Gutes tun, wenn man solche Videos dann online stellt, einfach weil man sie produziert hat. Zumal ich glaube auch, dass das ja ein recht zähes Spiel ist, wo man sau viel machen muss und auch ewig viele Stunden im ersten Dorf verbringt, was sich jetzt glaube ich für so ein kurzes Video nicht anbietet. Also schätze ich einfach mal. Eben. Also nicht, dass wir es unter ferner Liefer machen wollen, aber es ist im Juni erschienen und hat dort sehr viele Fans gefunden. Also die es gekickstartet haben, haben sich auf jeden Fall gefreut. Company of Heroes 2 gab es im Juni zusätzlich noch. Nachfolger, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er kommt, nachdem der erste Teil sehr gut angekommen war in der Fanbase, aber keiner es gekauft hat. Jetzt gab es das Strategiespiel von Sega in der zweiten Version für den PC. Ich hatte es bei mir auf dem Tisch liegen. Ich glaube, du hast sie mal mitgenommen zum Angucken, Simon. Wahrscheinlich noch nicht gespielt. Ja, ich bin nach Hause, hab direkt den Key eingegeben. Und dann nie wieder angeguckt. Nee, und hab dann gemerkt, dass ich mit Bells Account noch eingeloggt war, weil das der Rechner von der Arbeit war. Und so habe ich Bell einfach mal schön Company of Heroes 2 eingetragen. Das wird hier vom Gehalt abziehen. Ja, ich denke, finde auch, kann man auch mal doppelten Preis machen. Aber zum Vollpreis, nicht zum Discountpreis. Sie hat es ja von mir bekommen, ist ja viel mehr wert, als wenn sie es kauft. Ja. Ich weiß nicht, wie gut natürlich Company of Heroes 2 ist. Für den ersten habe ich aber sehr, sehr viel positive Sachen gehört. Der Nils, wenn er jetzt hier wäre, würde es loben. Ich weiß, dass er es liebt. Der Dennis auch. Das hat so eine ganz spezielle Miniaturschlacht-Atmosphäre, die andere Spiele von der Physik auch, der gefühlten Physik nicht erreichen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Nee, also da sollte man auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich wette, dass in den aktuellen Steam-Sales bestimmt ein vernünftiger Preis dafür nochmal kommt, weil es jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Ein Spiel im Juli, weil sonst gab es nichts, was wirklich so richtig interessant wäre, aber Last of Us Remastered auf der PS4 ist rausgekommen. Mit eins meiner Spiele letzten Jahres gewesen. Ich habe mir die PS4-Version jetzt zuletzt nochmal gekauft, weil relativ günstig das immer online jetzt verkauft wird. Also ich habe so für knapp $20 mir die US-Version geholt und da ist der Left Behind, hieß der DLC, der ist da schon mit drin in der PS4-Version, die man kaufen kann. Super Umsetzung, 60 Frames, immer noch ein richtig geiles Spiel und die bessere Version vor allem, weil auf der PS3 du ja ein bisschen Grafikprobleme hattest, ne? Von wegen Auflösung und Framerate und so weiter. Braucht man viel dazu sagen oder so? Also Last of Us ist Last of Us. Ja, ich habe den DLC sehr genossen, der mit dabei war, mit diesem Vergnügungspark und, ja, der war und sie und ihre Freundin, das war, war irgendwie schön, da nochmal zurückzukehren irgendwie zu dem Ganzen, bevor alles so schlimm wurde. Hat was. Ich hab da speziell, als wir das, was wir vorhin besprochen haben, wo wir im Appcast darüber geredet haben, Fabian, als Uncharted 4, als ich es gesehen habe, es sah aus wie Uncharted 4, aber das sind die Leute oder zumindest viele Leute, die an Last of Us mitgearbeitet haben. Nicht, dass ich in Last of Us 2 sehen will, aber dass sie wieder zu so ein bisschen generischeren dann zurückkehren, ne? Von Leuten, die, von denen ich viele Stücke drauf halte, ne? Dass die irgendwas richtig Cooles und Interessantes machen. Vielleicht hätte ich auch lieber nochmal eine neue IP oder so, ja, gesehen. Aber Uncharted braucht sie auch. Uncharted braucht auch. Uncharted buttert das Brot, ne? Ja, und ich finde auch, ich freue mich wirklich auf den vierten. Ja, ich auch. Ich hoffe, absolut. Sie haben gute Leute, die sich einfach wieder so geile, weiß ich nicht, Level-Anfänge und Enden ausdenken wie im letzten Uncharted. Allein diese ganze, man hängt am, war das ein Zug, war das ein Bus? Wo er ein Zug am Ende, also wo er am Anfang drin dranhängt. Nee, das war am Anfang vom zweiten Teil, war das der Zug, mit dem er über der Bergspitze hängt. Okay, ich bin im Panzer war der drin. Okay, ich habe es ein bisschen gerade verwechselt, aber ich finde, die haben immer sehr geile, so wie die frühen Indiana Jones Teile. Die haben irgendwie abgefahrene Settings, wo man gerne wissen will, wie es weitergeht. Also ich sage immer noch, der zweite ist mein Lieblingsteil bei Uncharted, einfach ja, vom Pacing auch, und ja, von den Setpieces, genau, her und so weiter. Wenn sie diese Stimmung einfangen, bin ich dann auch d'accord damit. Ich hoffe, dass sie zumindest danach wieder zu was ein bisschen verwirklichen. Ne? Ich brauche dann auch kein Last of Us 2. Nee, also das brauche ich auch nicht. Aber allein aus der kreativen Energie bin ich mir sicher, dass da viel Cooles entstehen kann. Der August auch nicht so berauschend, was jetzt Spiele angeht, also rein richtig große Sachen. Du hattest so kleine Kickstarter-Geschichten wie Shadowgate, die rausgekommen sind. Sacred 3 habe ich keine Sekunde angeguckt bisher. Shadowgate hast du vielleicht mal die alten Versionen gespielt, oder? Nein. Ich habe mich gerade gemeldet, weil ich in der Zeit noch ein anderes Spiel in Erinnerung habe, was wir gar nicht auf der Liste haben, aber ich wollte also erstmal... Du kannst ruhig reinwerfen dann, ja. Das kennt jetzt wieder keiner. Du kennst es vielleicht ein bisschen Trant, weil du so ein bisschen mich von früher kennst. Tesla Effect. Du weißt, was es ist, Gregor, nehme ich an? Ja, das ist so, du bist auf einer Insel und da musst du so Physik- und Logik-Puzzles machen, ne? Klingt total logisch, aber nein. Das ist überhaupt nicht das? Nee, dann denke ich an was... Es klingt wie ein Spiel, was demnächst rauskommt, ja. Ich dachte, dass das Tesla Effect ist, dass du also auf einer Insel bist und dann sind so Logik-Puzzles aufgebaut und dass du die lösen musst. Ich habe gestern einen Trailer gesehen zu genau sowas, wo man mit so einem gelben Boot strandet und dann ist man wie ein bisschen wie bei The Forest. Sowas, ja. Insel. Ich dachte, das mal so. Oder redest du von hier Fedora Project? Ja, exakt. Ich wusste es, dass du es irgendwann... Ich habe es gekickstartet, natürlich. Under Killing Moon, wie heißt es nochmal? Jack Murphy, Tex Murphy. Genau, das neue Tex Murphy Adventure. Und der Witz ist auch, ich habe es auch gebackt, aber ich musste es mir trotzdem kaufen. Du hast nicht den Key bekommen? Ich habe drei Projekte, ich habe extra nochmal nachgeguckt und die zwei, die ich gebackt habe, habe ich nie einen Key bekommen. Sicherlich ist der Fehler irgendwo auch bei mir, aber irgendwo verstehe ich es nicht ganz, warum das so schwer ist für mich als jemand, der es gebackt hat. Einfach, die sollen mir eine PM schicken über das System von Kickstarter und mir einen Key geben. Aber nee, du musst dich dann irgendwo anmelden und wenn du dich später da anmeldest, als sie es gerne hätten, kann es sein, dass du vielleicht nicht mehr zu dem Kreis der Leute dazu zählst, die einen Key kriegen. So war es bei Tex Murphy. Und ich habe den E-Mails geschrieben, die beantwortet wurden. Okay, das ist schade. Ich habe auch. Das ist echt frech. Das ist, ja, aber man muss mit dem DAO. Ich bin der DAO. Man muss mit mir rechnen. Ich bin zu blöd für alles. Man muss irgendwie mir schon ein bisschen. Ich zahle ja. Das ist die Krux bei Kickstarter. Ich musste auch, ich glaube, bei Tesla Effect tatsächlich und bei dem Broken Sword, also dem Baphomets Fluch, dort gucken, weil die sind rausgekommen. Ich habe es nicht gemerkt. Und ich dachte, wo ist denn mein Key? So war's bei Tesla Effect. Bei Wasteland 2 auch. Und ich hatte zum Glück irgendwie noch eine E-Mail, die sie mir geschickt hatten, die ich noch nicht gelöscht hatte, weil das keine Werbung oder so ist, wo es drin steht. Aber ich hätte nicht gewusst, wo ich es dann nochmal herbekomme, dann E-Mail-mäßig. Ist es denn, taugt es einigermaßen? Ja, genau. Kurz zur, oh Gott, wie erklärt man das? Es ist eine Adventure-Reihe, die hat als Text-Adventure Mean Streets, glaube ich, damals und Martian Memorandum oder so begonnen und wurde dann zu so einer Art Grafik-Adventure und wurde von da dann ganz schnell mit einem der Lead-Entwickler, der einfach dann vor die Kamera gesprungen ist, wurde es zu so einer FMV-Detektivgeschichte in einem, ist es Detroit? Ich glaube, Detroit der Zukunft. Ja. Aber schon Detroit ist ja schon eine assige Stadt und es ist quasi Detroit der Zukunft. Und es ist wirklich die assigste Stadt, die du dir vorstellen kannst. Aber halt für ihn ganz cool, weil er hängt da mit Mutanten und so, weil da überall Nuclear Waste und es gab einen Atomkrieg und so, ist ja alles wurscht. Ist alles Vorgeschichte. Und er hängt da mit Mutanten in dieser schäbigen Straße rum und ist halt Detektiv und natürlich ist er so eine Art Al Bundy. Er ist einfach kompletter Loser und kriegt, und Chris Jones heißt er, glaube ich, ist halt der Darsteller in dem Fall und gleichzeitig einer der Entwickler der frühen Version und ist halt auch einfach schon seit Anbeginn dabei. Und das Geile ist irgendwie, dass er den so gut spielt. Also dass er ist kein guter Schauspieler, aber er spielt diesen Detektiv irgendwie so, dass man es ihm abnimmt, obwohl er kein guter Schauspieler ist. Und war es nicht so, dass bei dem letzten Titel Pandora-Effekt, wie es hieß, der ist ja doch irgendwie so Cliffhanger-mäßig erschossen worden, ne? Das ist nämlich das Ding. Es gab einfach ein also das alleine, also es gab eine Zeit, wo die sehr populär waren, die Spiele, und dann kamen wirklich mehrere raus, also so gab es innerhalb von 3 Jahren auch 3 Teile, das erste war, glaube ich, hier Under Killing Moon, was man so kennt, mit irgendwie 8 oder 10 CDs, 12 CDs irgendwie so. Sowas, ja. Und ab da Pandora-Akte gab's noch, und dann das letzte, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es auf jeden Fall auch gespielt und am Ende wird Tex Murphy erschossen und das ist auch noch ein Cliffhanger und dann kam 8 Jahre oder 16 Jahre, ich weiß nicht wie lange, aber es kam ewig nichts. Und jetzt haben sie eins gecrowdfundet. Und so, und jetzt komme ich zum Spiel und ich versuche dann auch, es kurz, ich bin ein bisschen, ja, bitte, das ist schon also, so ein Ding, was mir am Herzen liegt, ja, aber bitte, ich habe es auch nicht weit genug gespielt, um schon richtig eine Meinung zu haben. Aber ich habe es letztens angefangen auf dem Mac, weil es da läuft und es ist schon lustig, weil das Tolle an der ganzen Serie war immer, dass man eine 3D-Umgebung hatte, in der man rumlaufen konnte. Dann hast du früher einfach Leertaste gedrückt, wenn du ein gewisses Bild sozusagen eingerichtet hattest und dann konntest du in diesem Bild, als wäre es eine Grafik, Sachen aufmachen, Schubladen aufmachen, alles nehmen, benutzen und dann musstest du wieder Leertaste drücken, dich wieder bewegen, was anderes angucken, wieder Leertaste drücken. Das haben sie natürlich heute nicht mehr. Stattdessen ist es halt so ein Mix aus, du kannst dich bewegen, kannst alles benutzen und dann sagt die Stimme von Tex Murphy irgendwas dazu und es gibt wirklich allein im Büro, was auch geilerweise noch genauso aussieht, wie man es kennt von vor 12, 15, 16 Jahren. Und auch immer noch ein Faxgerät steht, was einfach saulustig ist, weil es einfach 2047 spielt oder so. Es gibt sogar, nein, Moment, er hat, glaube ich, am Anfang gar keinen Fax oder so und dann muss er es reparieren lassen oder irgendein Mist. Also er ist einfach der schäbigste Privatdetektiv ever. Und es ist ein Mix aus neu gedrehten Filmszenen, wo er natürlich erkennbar älter ist und den frühen Szenen, die man in den alten Teilen gesehen hat, was gleichzeitig Leuten, die neu anfangen, so ein bisschen in die Story einführt, ohne dass sie den alten Shit, der wirklich heute nicht mehr so gut aussieht, dass sie den noch spielen müssen. Das Tolle an dem Spiel ist irgendwie dieses Detektivische, die Filme sind lustig, die Charaktere sind alle ganz nett. Es kann für einen zu viel sein, wenn man nichts von all den Teilen davor gespielt hat, weil es irgendwie alles versucht, so ein bisschen so als Wrap-up irgendwie dem Spieler einzutrichtern. Und weil man natürlich, man wacht auf, müsste eigentlich tot sein. Und dann hat er, Tex Murphy, wie immer, seine Erinnerung verloren und muss quasi rekapitulieren, was eigentlich passiert ist. So. Und dann, jetzt bin ich auch ruhig. Aber ich finde, das Spiel hat einen ganz extremen Charme, immer noch. Und erinnert einen natürlich wunderbar an damals. Und ich liebe es als Kickstarter-Projekt. Das sind die besten Sachen, die über Kickstarter kommen können. Alleine das, wann würdest du im Jahr 2014 ein Full-Motion-Video-Adventure? Ey, das würde niemand machen. Das kannst du wirklich nur machen, weil es halt Fans gibt, die auch noch wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht. Und es ist sicher in keinster Weise auf der Höhe seiner Zeit, aber es ist schon deutlich besser als alles, was man damals in der Serie gespielt hat. Also, warum nicht? Ich habe quasi einen technischen Sprung gemacht und spiele denselben Shit jetzt mit ein bisschen besserer Grafik so. Ja, ich habe es auch auf der Halde zusammen eben mit Broken Sword, eben dem Baphomets Fluch, dem neuen, was dazugekommen ist, was ja auch über Kickstarter gekommen ist, genau wie Shadowgate, was so diese uralte vom Mac und PC und NES damals und Gameboy habe ich das Adventure noch, wo du quasi aus der Ego-Perspektive dann hingegangen bist und dann warst du konntest alle 5 Sekunden sterben, wenn du das Falsche gemacht hast. Das war das Lustige, so die Tode fast schon auszugucken, was bringt dich da dort im Spiel um. Das gibt es jetzt in der neueren Version über Steam nochmal rausgekommen im August. Metro Redux gab es, die Metro 2033 plus Last Light, den Nachfolger jetzt mit besserer Grafik nochmal, aber auch für den PC und für alle möglichen Systeme dazu. Olli Olli war ein Download-Game, so ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ich das gab es aber, glaube ich, schon im Januar, kann das sein? Also hier steht August bei mir drin, aber es kann sein, dass vielleicht eine Umsetzung im August gekommen ist. Ich glaube, das gab es zuerst für die PS Vita und das war auf jeden Fall früher als Herbst, ja. Ja, zumindest, okay, aber ich habe... Also Olli habe ich eigentlich durchgezockt. Das war ganz geil, weil es auch günstig war. Man kann sagen, was GTA 2 für GTA 3 ist, ist Olli Olli Olli für Tony Hawk, weil es ist einfach ein Skateboard-Spiel mit einer ähnlichen Mechanik, nur in 2D und in Pixelgrafik. Und die Tricks machst du so ein bisschen wie bei Skate, dass du halt den Stick nach unten ziehst und dann nach oben flippst oder nach links drückst und so. Und so machst du deine Flip-Tricks, kombinierst sie mit Tasten und das ist alles darauf aufgebaut, halt so ein 2D-Level abzufahren und musst da verschiedene Challenges erfüllen. Also entweder geht's halt darum, 5 Spraydosen einzusammeln oder natürlich irgendwelche Highscores zu knacken oder auch nicht einmal den Boden zu berühren und so Sachen. Der Boden ist Lava. Und, ne? Hat einen echt geilen Flow und eine super geile Musik und für 7 €, die es damals schon gekostet hat, war, konnte man da, glaube ich, nichts falsch machen. Oder was hat es gekostet? 10 oder so? Für es war günstig, glaube ich, war auf jeden günstig. Fall. Ne? Und, ja, also ein cooles Spiel und ist auch so ein richtiges Unterwegsspiel. Also es muss zumindest auch noch Umsetzung da geben. Ich würde es auch dann gefühlt lieber auf der Vita spielen, als jetzt auf irgendwelchen Heimkonsolen von dem, was ich gehört habe. Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass dieses Stickflicken besser ist auf der Vita. Wenn du einen richtigen Stick hast und nicht den Vita-Stick. Ja, aber es ging auch auf der Vita gut. Ja. Hat Bock gemacht. Ja, und August war nochmal Danganronpa 2, aber da habe ich ja im ersten Verbund da noch mit erklärt. Das habe ich in der Gamescom in die Hand gedrückt bekommen, zum Glück, weil ich auf dem Event dort war, in der Besprechung von NIS America dort. Und ich musste mir die Vita vom Budi ausleihen, weil ich meine daheim gelassen habe. Ich auf der Busfahrt dann nach Hause dann, wo wir im Auto waren. Es ist illegal, sich mit einer fremden Vita zu bewerben. Es ist ganz merkwürdig. Ich weiß. Ich bin zu spät eingestiegen, glaube ich. Ja, Budis Playstation wieder nicht mit. Ich habe nicht gesagt, ich bin Daniel Budimann, Entrepreneur und Lebemann. zumindest ist so ein bisschen meine ganzen Spielstände jetzt auf Budis wieder drauf und ich muss zu Hause immer von vorne anfangen. Im September, dann hatten wir auch den großen hier Gamescom-Spieleflut mit neuen Sachen dann dort vorbei. Gab es auch ein bisschen noch kleinere Titel, mit Ausnahme eines ganz großen gegen Ende hin. Kleinere Sachen, sowas wie Velocity 2X oder Velocity 2X. Stimmt, gab es auch mal bei Plus, habe ich mir auch runtergeladen. Was so eine auch Art cool. Mischung aus 2D-Shooter, aber auch so Puzzle-Game ist. Ne? So ein Game, gut. Was auch auf Mega Drive wieder rauskommt. Das ist einfach so eine coole Idee. Da hätte ich mir fast gedacht, wenn das nicht so Indie-mäßig aussehen würde, wäre es noch geiler. Also die Musik ist so schon cool, aber es sieht halt einfach arg spillig aus, so sehr reduziert und so, das ist nicht so reizvoll, aber dass du quasi da eine Mischung hast aus einem Top-Down-Raumschiff-Spiel, wo du quasi so Geschicklichkeitsrätsel lösen musst. Dein Raumschiff kann sich an die Stelle porten, du kannst, während der Screen scrollt, musst du halt mit dem Stick irgendwie dein Abbild irgendwo hinlenken. Dann drückst du einen Knopf und du wirst dorthin geportet. Und so musst du dann halt verschiedene kleine Challenges irgendwie bewältigen, zum Beispiel irgendwelche Leute retten. So, oder man muss halt über Barrieren springen durch diesen Teleport. Und dann kann es sein, dass du nahtlos in so ein Sidescroll-Ding reingehst, was so ein bisschen Metroid-mäßig anmutet. Und da hast du dann auch einerseits diese Teleport-Mechanik, aber auch hast so Ballern mit dem rechten Stick wie bei Geometry Wars. Und verschiedene coole Sprünge und Dashs. Also es ist ein Spiel, was wirklich nur darauf basiert, diese vielen Aktionen möglichst flüssig miteinander zu kombinieren und dann, dieses Ranking am Ende jedes Levels geht auch auf Zeit. Und da kommt der Spaß her, dass du dann halt möglichst schnell durch ein Level so rushst und alle Aktionen cool aneinander reißt. Es hat so den Anspruch ein bisschen von der Musik- oder Rhythmusspiel eben, ne? Angewandt auf genau, die Sachen. So ein bisschen, wenn du dann einmal dieser Flow, wo man dort reingerät, wenn man dann im Flow mit diesen ganzen Elementen ist, dann fühlt es sich auch auf einmal dann auch irgendwie, genau, du rennst durch und machst in diesem einen Run, musst du dich porten, Edelsteine einsammeln, Boden unter dir wegballern, damit du weiter runterfällst und so. Und das muss alles recht flott gehen. Und dann bist du wieder in diesem Weltraumlevel, musst da hinporten, da was abballern und so. Also cool gemacht. Ja. Eines der For-Free-Dinge auf PlayStation Plus gewesen. Auf der PS4 kriegt man ja jeden Monat mindestens ein Indie-Game, weil die noch nicht so viele große Spiele haben zum Rausgeben. Das letzte, was jetzt kam, war Injustice, der Prügler für die PS Plus-Spiele. Auf jeden Fall eins der interessanteren. For-Free gab es das nächste Game nicht, aber zumindest auch eines der interessanteren, auch aus dem Ubisoft-Programm mit Valiant Hearts. Das Puzzle-Adventure-Game, so aber mehr ein bisschen Puzzle im Ersten Weltkrieg mit der Comic-Optik dann gewesen, was eine sehr ungewöhnliche Kombination ist. So, was auch ungewöhnliche Kombination ist, ist, dass hier wieder so ungefähr so eine 1-Liter-Kaffeetasse auf die Live-Regie gestellt hat, die hier steht. Nein, die stellst nicht unter die Live, nein. Aber ich denke mal lieber wo ganz woanders hinstellen. Ich hake da gerne ein mit Valiant Hearts, wenn ich darf. Das war ja auch ein Spiel, ich wollte es vorhin eigentlich schon sagen bei Child of Light, aber dann war das Thema so schnell durch, was auf dieser Ubi Art Engine läuft, was diese tolle 2D-Engine ist, die sie eigentlich für Rayman Origins und Legends benutzt haben, wo ich mich frage, warum sie nicht viel mehr so geile 2D-Spiele machen, weil das angeblich damit relativ einfach ist, solche 2D-Assets ins Spiel zu bringen, also 2D-Konzeptzeichnung. Und Valiant Hearts ist an sich ein recht simples Spiel, was es mittlerweile übrigens auch für Tablets und so gibt, wo man So im Grunde genommen so ein kleines Grafik-Adventure mit ein paar Geschicklichkeitselementen, wo man verschiedene Leute durch den Ersten Weltkrieg begleitet, die aus verschiedenen Nationen stammen und deren Wege sich dann immer mal wieder überschneiden zwischendurch. Und ich habe auch einen kurzen TV-Beitrag zu gemacht und das war sehr, da hatten wir nicht viel Platz für und ich hatte auch nicht so viel Zeit. Es war ein recht simpler Beitrag, der im Wesentlichen aus Ingame-Material bestand, aber ich fand es auch dem Spiel angemessen, weil es sehr ernst auch ist und weil es auch sehr anrührend und emotional ist und weil es einen ganz tollen Soundtrack hat. Und wenn man das spielt, das ist natürlich so ein bisschen ein Spiel, wo man schon merkt, dass sich die Katastrophe von Anfang an so ein bisschen abzeichnet und wie es ausgehen wird. Und es hat auch so viele Elemente und Zutaten, die natürlich auch so ein bisschen dafür prädestiniert sind, so auf die Tränendrüse zu drücken, weil es dann auch so einen treuen Hund gibt, der die Leute begleitet und sowas und der dann auch mal da irgendwie in so einem Stacheldraht sich verfängt. Und es ist wirklich alles sehr, sehr traurig und ich habe das Ende des Spiels gesehen und das war für mich mit so wirklich das Emotionalste in diesem Jahr, was ich ansonsten nur vielleicht mit der ersten Staffel von Walking Dead, also von dem Spiel, vergleichen könnte. Das kann ich jedem empfehlen. Es ist als Spiel wirklich nichts Besonderes. Es ist sehr ein konventionelles Spiel, was so hier und da mal so ein bisschen an Lost Vikings erinnert. Du hast dann halt manchmal auch zwei Charaktere, kannst ein bisschen hin und her wechseln, die unterscheiden sich in den Fähigkeiten und so ein paar kleine Physikrätsel, aber es ist wirklich sehr, sehr schön, es sieht schön aus, ganz tollen Soundtrack, tollen Erzähler, also auf jeden Fall sich mal für ein paar Euro anschauen. Ja, ich habe es mir für die Xbox 360, warum auch immer, gekauft. Nee, ich weiß warum, weil ich da gerade Credits hatte und es es günstig mal gegeben hat, wobei ich die sonst nie für irgendetwas einschalte, aber ich denke mal, auf allen Plattformen wird man das ähnlich in der guten Qualität dann haben. Wenn man es dann spielen will. Trant, ja, von dem haben wir dich gerade weggerissen hier. Und Simon hat natürlich auch schon ordentlich was gespielt, aber Destiny ist im September. So weißt du, dass du mich davon weggerissen hast. Weil immer, wenn wir irgendwo, ich will mal Trant anrufen, was ist bei ihm los? Dann geht hier Kollege Olli im Schnitt kurz rein bei PlayStation 11 und sieht mal, du bist online mit Destiny. Ey, ich will einfach eine Unsichtbarkeitsfunktion haben. Du kannst es einstellen, dass du nicht gesehen wirst. Das dürfte nicht wissen, dass ich das immer spiele. Das dürfte nicht wissen. Aber zumindest, Destiny hat ja gerade, oder ich will es nicht Shitstorm nennen, weil das auch wieder dann gleiche andere Gedanken dann hier dort macht, aber gerade ist ja The Dark Below, der DLC, erschienen. Und der wird irgendwie momentan zerrupft sehr. Ne? Und das war ja bei Destiny auch ein bisschen für jemand, der außenstehend ist. Ich habe zwar viel so Gemecker in der Richtung gehört, hey, Destiny ist nicht das Ganze, was wir uns vorgestellt haben und die Level sind so kleiner und die Raids sind schnell durchgespielt und was ist mit der Level Cap und dies und jenem und allen, aber jeder spielt's. Jeder spielt's, weil es saugeil ist. Ohne Ende. Saugeil, so. Okay, das ist jetzt sehr subjektiv. Ich kann das eigentlich nicht wirklich jemandem empfehlen. Ich kann das nicht einschätzen, wem das gefällt, weißt du, weil also es sagt auch jeder, der es spielt, so viele motzen darüber und trotzdem trifft man sich immer wieder, um das zu spielen. Oder was heißt, man trifft sich? Man spielt das auch ganz gern mal alleine, aber es ist schwer, in Worte zu fassen, warum das die Leute spielen. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, so, du spielst Destiny, das ist doch scheiße, und dann wüsste ich gar nicht, wahrscheinlich würde ich ihm eher beipflichten. Aber es ist trotzdem so cool. Und ich glaube, also wenn ich mal aus meiner Sicht das verfolge, ich habe mal am Anfang was ganz anderes erwartet. Die haben das immer so großmundig angepriesen. Du hast diese ersten Concept Arts gesehen, was vom Style her so geil war, weil das diesen gemäldeartigen Touch hatte. So, das hat dieses, weiß ich nicht, so Pastelltöne und das sah alles nicht so videospielmäßig aus, sondern eher wie so ein Science-Fiction-Riesen-Panorama-Poster, was sie da alles gezeigt haben. Sah einfach sehr wertig aus. Und wenn sie dann noch gesagt haben, das wird ein riesengroßes MMO, da habe ich mir auch gedacht, okay, ich werde aus dem Turm rausgehen und ein Riesenland erkunden. Ich werde ganz viel entdecken müssen und so. Und ich vielleicht kann man ja auch noch im Weltraum fliegen. Sie wollen da verschiedene Planeten anbieten. Wahrscheinlich fliegt man da physisch hin, unterlebt unterwegs noch Sachen, nimmt vielleicht Leute mit, hat ein eigenes Raumschiff, muss da dann den ganzen Planeten zu Fuß erkunden und so. So habe ich mir das vorgestellt. Und im Endeffekt ist es das ja gar nicht. Es ist einfach, dein Hub ist der Turm, der voll klein ist, wo NPCs rumstehen, die immer nur dieselbe Scheiße, also eigentlich machen sie gar nichts, die stehen nur rum. In diesem Hub passen nur 16 Leute, das heißt, mehr als 16 Leute wirst du da nicht antreffen. Und über eine Ladepause kommst du ins Orbit und dann auf den Planeten runter. Das ist überhaupt nicht offen. Und die Planeten selber sind auch nur relativ überschaubare Gebiete, die du schlauchförmig abläufst und die alle miteinander verbunden sind, diese einzelnen Areas. Aber es ist keine offene, große Welt, die du erkundest so. Und das sind alles so Sachen, die habe ich schon bei der Beta gemerkt. Kacke, das ist ja irgendwie überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist ja einfach ein Shooter, wo du die Gänge abläufst, ballerst Zeug weg und wie Borderlands. Nur Borderlands war ja schon relativ offen. Borderlands war ja auch relativ groß und ähnlich wie bei so einem Fallout oder so, bist du da auch mal in Ecken gegangen, wo du gedacht hast, oh cool, was ist denn hier? Ich such's mal ab und so. Was bei Destiny halt gar nicht ist. Also da mal randommäßig irgendwo hingehen, ist eigentlich relativ nutzlos. Und das hat mich alles irgendwie am Anfang enttäuscht. Und ich glaube, es hat auch ganz viele andere Leute enttäuscht, weil sie sich was anderes erwartet haben. Und dann hat man nach der Beta immerhin noch gehofft, so, okay, vielleicht ist ja die Story cool. Also, hey, ja, weil Halo war jetzt eigentlich auch nie der beste Storyteller, aber immer wenn du das irgendwie zusammengefasst hast, hat man gemerkt, so, die haben geile Sachen sich ausgedacht, so mit diesen außerirdischen Rassen, die dann eine Religion verfolgen und deswegen so fanatisch unterwegs sind, die sich auch zu einem Kollektiv zusammengeschlossen haben. Und die haben sich zumindest mehr Mühe gegeben als sonstige Spiele, das hat man zumindest dann erwartet, dass sie das ja bei Destiny auch machen. Das habe ich erwartet, ja genau, zumindest das hatte ich auch meinen Entwickler gefragt, kriegen wir mehr mit über die Gefallenen, das waren die ersten Feinde, über die man was gehört hatte und so, und da habe ich gedacht, so, okay, bei der Beta stehen die nur rum und ich baller sie ab und dann sind sie weg. Und dann habe ich gehofft, naja gut, vielleicht gibt es ja so Zwischensequenzen wie bei Halo 2, wo man dann mal in dieses Innenleben der Allianz reingucken konnte, wie sind denn die da so organisiert, was ist denn das für eine Kaste? Ach, guck mal, die Prutes, die machen ja die Typen ja, an und wollen die selbst, Macht übernehmen, voll geil. Der selbst der Feind sich uneins ist so genau. Ein bisschen, aber es gibt ja gar nichts. Bei Destiny ja. Ist nicht so. Da gibt es zwar auch Fraktionen, aber keiner erklärt dir was und das ist einfach nur Kanonenfutter und das ist die Scheiße. Also ich bin jetzt schon wieder, obwohl ich 24/7 spiele, bin schon wieder im Rage-Modus und können eigentlich nur motzen. Weil dir Looten und Leveln gefällt, aber alles, was du gesagt hast... Und auch da könnte ich motzen, aber... aber alles, was du gesagt hast, sind die Dinger... Weshalb ich Destiny irgendwie wirklich versucht habe auch und weiß nicht, bis 15, 16, 20 habe ich Level gespielt, fertig, dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Und heute tut es mir fast leid, weil Leute mich fragen, erste Bock, und ich muss ehrlich sagen, nee, ich möchte nicht. Vielleicht ist Destiny auch einfach weniger das Spiel, sondern der Treffpunkt, damit man alle ein bisschen schnacken und klönen können und mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Das ist es wohl. Ist das die digitale Raucherpause, ja? Wo die vielleicht. Leute einfach hingehen, selbst wenn man nicht rauchen will, dass man einfach ein bisschen abhängt. Ja, aber sehr wie Kettenraucher, weil ich meine, du spielst ja nicht 5 Minuten, sondern du sitzt dann halt da an so einem Quest auch eine Dreiviertelstunde. Also ich rede noch mal kurz über diesen Loot-Kram, der so doof ist, weil eigentlich, also Diablo ist vielleicht das positivste Beispiel, was so Belohnungsgefühle angeht. Du zockst kurz und es fällt garantiert irgendwas Geiles und so. Und wenn nichts Geiles fällt, dann kannst du es wenigstens zerlegen, hast trotzdem was von. Bei Destiny ist alles so RNG, weißt du, Random Number Generator nennen sie es alle. Du bist völlig dem Zufall ausgeliefert und es ist scheißegal, was du machst. Du kannst einfach nur am Laufband Pech haben. Du kriegst bei PvP Belohnungen und da regen sich alle auf, dass die schlechtesten im Team manchmal Exotics bekommen. Du kannst einen Boss 500 Mal machen und kriegst immer noch nicht das, was du suchst. Du kannst Materialien brauchen. Also es gibt Möglichkeiten, entweder Shards oder Energie zu bekommen. Energie brauchst du für Waffen, Shards für Rüstung. Du kannst Pech haben, dass du immer nur das kriegst, was du nicht brauchst. Also du bist völlig dem Zufall ausgeliefert und das ist einfach so frustrierend so. Weißt du, dass du versuchst, etwas zu finden und du hast einfach keine Chance, wenn du einfach, wenn Fortuna dir nicht gewogen ist. Das ist sau frustrierend. Und andere Leute, die vielleicht nur sich einmal in der Woche einloggen, kommen dann am nächsten Tag rein, wie ich glaube, Johannes ist so einer bei uns, der so die gelben Sachen nur hinterhergeworfen kriegen, weißt du? Das sind dann die Leute, die man zu Recht hassen muss. zu Recht. Das ist einfach die Scheiße an Destiny. Ich finde es aber insofern gut, um da jetzt nochmal irgendwie ein Gegengewicht zu bringen, weil dadurch, dass die Sachen so selten sind, ist es einfach nach wie vor ein geiles Glücksgefühl, wenn du was Tolles findest. So. Dir geht's Herz auf, wenn du irgendwo was Gelbes oder Lilanes aufploppen kriegst und denkst dir so, geil, ich hab's, Mann. Wohingegen das bei anderen Spielen einfach, manchmal verliert es einfach an Wert. Wenn du Sachen so einfach kriegst, dann sind sie irgendwann nicht mehr so geil. Und deswegen finde ich das Loot-System dann doch wieder ganz cool. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich Destiny gar nicht mehr anders haben will. Also, dass das so ein kleiner Turm ist, wo auch gar nicht so viel zu tun ist, dass die Welten eher begrenzt sind und die Missionen auch so ein bisschen repetitiv und auch das Loot-System. Irgendwie habe ich mich dran gewöhnt und finde es cool und würde auch gar nicht. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, wie cool wäre es, wenn man ein eigenes Raumschiff hätte und müsste da vielleicht auf dem Weg zum Planeten kleine Missionen erledigen, dass man, keine Ahnung, man lädt einen Trupp ein, muss vielleicht im Weltraum noch eine Station entern und so, ballert sich dann dadurch und so. Ist vielleicht cool, aber eigentlich könnte man da auch Gefahr laufen, dass das Spiel dann wieder verwässert und komisch wird. Und so wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil es einen geilen Flow hat. Du loggst dich täglich ein und dann machst du so Beutezüge. Das sind so kleine Kärtchen, die machst du eigentlich nebenbei. Das sind so Quests wie erledige 10 gefallene Majors oder so. Und die machst du neben einer Mission her. Und das ist so dein Daily Business. Das machst du manchmal mit Leuten zusammen und quatscht dabei so ein bisschen über, was sie gerade erlebt haben. Das ist so ein richtig schönes Kaffeepausenspiel. Währenddessen levelst du halt deine Waffen und das musst du auch machen, um dann bei diesen wöchentlichen Aktionen fett aufgerüstet zu sein. Das ist quasi das Ziel jede Woche. Wöchentliche Aktionen sind einerseits so schwere Strikes, also kurze Boss-Missionen, die aber sehr schwer sind. Dafür musst du cool sein. Und natürlich die Raids. Und da komme ich jetzt zu des Pudels Kern, was Destiny so geil macht. Also alles, was man da macht, zielt eigentlich darauf ab, geil für die Raids aufgestellt zu sein. Und die sind fucking geil. Ich sag jetzt einfach mal, das sind Ich weiß nicht, ob ich da übertreibe. Und es gibt so viele coole Erlebnisse, die ich mit Videospielen hatte, aber die zählen mindestens zu den Top 5 der besten Videospiele, die ich je hatte, diese beiden Raids. Und leider auch nur diese ersten Versuche, weil das sind einfach lange, große Missionen, die verflucht schwer sind und wie bei MMOs üblich auf Teamwork ausgerichtet sind. Das heißt, es sind 6 Leute drin und diese Mechaniken, die da zum Tragen kommen in jeder Phase, sind einfach so designt, dass die Leute explizit absprechen müssen, was sie machen und dass da auch keiner Scheiße baut. Zum Beispiel muss man sich da auf Plattformen stellen, diese Plattformen verteidigen und wenn ein Gegner in diese Plattform reinkommt, dann baut sich im Hintergrund die Säule nicht mehr auf, die sich aber aufbauen muss, damit du in diese Kammer reinkommst. Deswegen müssen alle Leute sich absprechen, so, hier kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner, müssen wir abballern und wer es verrafft, der ist halt der Blöde. Okay, Wipe, neuer Versuch. Und so geht es dann weiter. Bei einem Boss müssen die Leute zum Beispiel sich absprechen, der eine muss so kleine also alle müssen so kleine Lichter in so einer Kammer abballern, weil wenn sie die vergessen, dann werden sie alle infiziert und dann macht der Boss so ein Negationsritual und alle wipen. Deswegen müssen diese Lichter alle rechtzeitig abgeballert werden, bevor sie verschwinden. Gleichzeitig musst du aber auch die Gegner abballern. Und ich rede jetzt viel Scheiße, was keiner nachvollziehen kann, aber diese Koordination und dieses blind in so ein Raid reinstolpern und rausfinden müssen, wie man das jetzt schafft und sich so Stück für Stück, das ganze Team, sich darauf zu konzentrieren, okay, wie machen wir das jetzt? Geh du doch mal dahin und beschützt das Ding und du stellst dich da rein, während ich das Schwert nehme und hau den kaputt. Wenn man dann merkt, dass sich bei solchen langen Sachen, dass diese eigenen Ideen fruchten und zu einem Erfolg führen und man sich Stück für Stück immer näher rankommt und der Boss irgendwann nur noch so ein Viertel Energie hat, obwohl man am Anfang gar keine Aussichten hatte, das ist sowas von unfassbar geil und wenn es dann klappt, dann fühlst du dich wieder King. Ich muss einfach nur kurz das, um das nochmal irgendwie zu beschreiben, vom DLC gibt es jetzt einen neuen Raid, dann bin ich auch ruhig. Grotas Ende heißt es. Die Hive sind quasi so diese ekelhaften Knochenmonster, die den Mond in Beschlag genommen haben. Die wohnen da und wollen auf die Erde und die haben sich da niedergelassen und haben den ganzen Mond ausgehöhlt. Und in Destiny gibt es so einen Riesenkrater, der heißt der Höllenschlund und da wohnen die ganz tief drin. Quasi, man kann sich den Mond wie einen Käse vorstellen und alle Löcher sind voll mit den Hive. Und der Raid dreht sich darum, dass man runter muss in diesen Hive und den König der Hive killen muss, der Krota, der ist beschworen worden und den sehen die als ihren Gott an und die Hüter sind auch schon irgendwie in der Vergangenheit alle dran verreckt, das ist ein ganz schlimmer Typ und es beginnt so, dass man runterfällt in diesen Teufelsschlund und dann ist man in der ganz dunklen Suppe. Es ist alles dunkel und sobald du aus deinem einzelnen Lichtstrahl rausgehst, hast du irgendwie Gewicht der Dunkelheit, kannst nicht mehr Doppelsprung machen, kannst keine Skills mehr einsetzen, läufst nur noch ganz langsam und während du in dieser stockdunklen Finsternis bist, kommen von überall Viecher an und überrennen dich wie bei Alien, weißt du? Also es ist quasi wie bei Alien 2, wo sich die Marines durch so einen Alien-Bau schlagen müssen und von allen Seiten kommt Bedrohung und alle 6 müssen alle Richtungen abdecken irgendwie, um das zu schaffen. Ich habe mich verlabert. Ich wollte eigentlich den Endkampf erzählen. Also ich bin auch schon bei 10 Minuten ausgestiegen. Nein, okay. Komm ey, ich habe mich verlabert. Ich bin einfach so begeistert davon. Komm, gleich haben wir es fertig. Du warst gerade so schön drin. Nee. Ich bring's zum Endkampf. Das musste ja auch mal raus. Ich muss kurz den Endkampf irgendwie erklären. Also wir haben den Raid zum ersten Mal blind versucht, haben freitags angefangen, haben uns durch dieses Labyrinth gekämpft. Samstags hatte keiner Zeit. Sonntag ging's dann weiter. Da haben wir dann nochmal irgendwie 6 Stunden versenkt, um die zweite Phase zu schaffen. Jetzt waren wir schon bei über 10 oder so. Und dann waren wir am Sonntag beim Endboss, wo wir gemerkt haben, okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen am Montag weitermachen. Also wir haben insgesamt, glaube ich, 14 Stunden in diesen einen Raid versenkt zu 6 und haben alles blind rausgefunden, wie es funktioniert, was eigentlich schon echt so geil ist, weil normalerweise liest du den Guide durch, alle wissen, wie es geht und man muss nur trainieren. Das aber selber rauszufinden, ist eigentlich das Reizvolle und man freut sich, wenn man es dann wirklich schafft, weil das echt komplizierte Mechaniken sind. Und bei dem Boss war es dann so, da erkläre ich kurz den Endkampf, das ist der große Kroter in der Mitte, der ist so grün und hat ein Schwert. Den müssen alle abballern, dass er sein Schild verliert. Dann kurz davor muss man einen kleinen Schwertträger, der unten am Boden ist, aber auch hart ist, den muss man wegballern und dann muss einer dieser 6 Leute das Schwert nehmen. So, und wenn das Schild von dem fetten Boss runtergeballert ist, schnappt sich der eine Schwertträger das Schwert, fliegt heldenhaft hoch, dann ertönt so eine Hero-Musik. Also immer nur, wenn man das Schwert nimmt, so wo man merkt, so, okay, du bist jetzt der Held, du bist der Einzige mit dem Schwert, der jetzt auf diesen riesen Gott losgeht. Da haben sie gleich nochmal so ein bisschen Action gemacht. Und während das Schild unten ist, geht der Typ in die Knie und kann nicht mehr. Und der Schwertträger muss hingehen, muss ihm irgendwie möglichst viele Hits mit dem kleinen Schwert reingeben. Ach so, ja, Mikro in die Hand, Entschuldigung. Und muss aber dann auch schnell wieder abhauen, weil wenn sich der Krota erholt, dann holt er mit seinem Riesenschwert aus, was ungefähr so hoch ist wie ein Haus, und kriegt dich. Das heißt, Es ist eine Timing-Frage. Wie schnell bist du bei diesem Boss, während er in die Knie geht? Und wie schnell kannst du ihm möglichst viel Damage geben, bevor er dich kaputt macht? Und das hatten wir wirklich, ich glaube, von abends 9 Uhr bis morgens um 3 Uhr gemacht, unter der Woche. Und ganz viele, also wir mussten auch 2 Leute auswechseln, weil viele am nächsten Tag arbeiten mussten. Und dann haben wir verzweifelt gesucht, so, ey, kannst du uns helfen? Wir sind kurz vor Ende, aber wir müssen, uns laufen die Leute weg, wir müssen das jetzt noch schaffen. Dann haben wir 2-mal Leute ausgewechselt und haben es dann um 3.11 Uhr geschafft. Und das war so geil, weil wir waren das erste Mal so weit, dass der wirklich nur noch ein Viertel Energie hat. Und das hat nur geklappt, weil das Timing stimmte, weißt du? Die Leute haben ganz schnell den Schwertträger weggeballert. Ich habe ganz schnell das Schwert genommen, bin hochgeflogen. Dann haben die ganz schnell das Schild von dem Boss weggeballert. Und ich bin wirklich sehr schnell auch zum Boss geflogen, habe ihn gekillt. Also habe ihm Schläge ausgeteilt. Und das war einfach eine Timing-Geschichte. Und das Problem ist, wenn der Boss irgendwann nicht mehr in der Mitte geht, sondern geht nach rechts, dann haben meine Kollegen keine Chance mehr, das Schild wegzuballern. Und das war in der allerletzten Phase. Wenn man zu lang braucht, dann setzt die Wut ein, den Rage-Modus, und dann hast du quasi verloren, weil er dann einfach ganz unfaire Attacken spammt. Und dadurch, dass er dann nach rechts gegangen ist, haben wir gedacht, so, fuck, wir haben es verrafft. Also wir hatten ihn wirklich fast unten. Und aber alle haben so in freudiger Erwartung gekluckst, so, wir haben jetzt nach 6 Stunden, also nach 14 Stunden insgesamt, haben wir ihn fast down, und alle haben schon diese Loot-Items am Rand aufploppen sehen und sie wollten es unbedingt schaffen. Und dann haben alle wie ein Roboter funktioniert, weißt du? Ungeachtet dessen, dass die jetzt abgeknallt werden können, haben sie alle trotzdem noch weiter auf den Typen geballert, der keinen Schaden mehr hatte. Ich musste wie ein Roboter einfach ihm hinterher springen, auch obwohl überall Schüsse herkamen. Und während er gerade so seinen letzten Alles-Kill-Move macht, haue ich trotzdem noch meinen letzten Schwertschild drauf, und es hat funktioniert und er ist zerbröselt. Und eigentlich war es ein Vibe, weißt du? Er hat so einen Move gemacht, wo wir alle eigentlich draufgehen. Und im letzten Moment, ich kann das nicht beschreiben, sowas muss man irgendwie sehen und hören, dass es dann noch geklappt hat, dass wir den gekillt haben, in so einer, nach so einer ekelhaften Phase, so nach 14 Stunden harter Arbeit und Absprecherei und Training. Das ist so ein geiles Gefühl, ich kann das einfach gar nicht beschreiben, so. Das, okay, ihr seid alle weggepannt, ich bring's nein, so nicht rüber. Ich war schön super spannend, ich hab's ja alles mitgeschrieben auf meinem Handy. Also ohne Scheiß, diese Erleichterung danach, daraus, so einen ja. Krampf, es ist wirklich ein Krampf, einfach das dann hinzukriegen und dann auch diese ganzen Items zu bekommen und so, das ist wirklich das Allergeilste. Also sowas sind natürlich die Momente, die einen dann catchen natürlich, ne? Wenn du dann selbst durch, du hast ja auch am Anfang ausgeführt, die Sachen, die daran nerven, die nicht so gewesen sind, wie man sich es vorgestellt hat, und irgendwie läuft ja dadurch auch mal die Faszination klar, warum das Leute auch noch Tag und Nacht spielen. Das entlohnt ja. Für alles, ey. Du, also diese ganzen repetitiven Sachen machst du einfach, um dann für diese dicken Aufgaben gewappnet zu sein, und das macht dann halt einfach Spaß, wenn du weißt, so, okay, ich habe jetzt... Du brauchst halt leider auch die guten Sachen. Die Leute fragen, hast du die Icebreaker voll aufgelevelt? Ja, hab ich, Mann. Deswegen machst du das. Deswegen machst du dieses Daily-Business-Scheiß, laberst ein bisschen gemütlich mit Leuten, hast eine schöne Zeit irgendwie, Stunde pro Tag. Und dann gibt's immer die Belohnung irgendwie in der Woche und freust dich fett drauf. Und das ist einfach auch spielerisch und vom Belohnungsgefühl her einfach geil. Alles klar. Puh, tut mir leid. Ich glaube, nee, macht nichts. Wenn das raus musst, das musst du ja mal raus, ne? Und gerade für Destiny, ich meine, es kann viel darüber gequatscht werden. Es wurde viel darüber gequatscht. Und die Leute werden uns nicht vorwerfen, dass wir Destiny nicht genug gewürdigt haben hier aus. Fabian, du hast mich hier aufgeschrieben, ja. Das kam in EU später ein bisschen raus, viel aber später. Ich habe es im September gespielt, weil ich es über Kickstarter geholt habe. Shovel Knight gab es im September, ein Spielreminiszenz so an die alten Mega Man-Spiele auf dem NES, auch im NES-Look gemacht. Aber man spielt so den sogenannten Shovel Knight, du bist ein Ritter, der eine Schaufel in der Hand hat, die dann und damit so Special Moves machen kann, die so wie so ein Pogo-Stick benutzen kannst, wie bei DuckTales, oder damit irgendwie dann Gegner hauen kannst. Und es hat auch so einen Schwierigkeitsgrad wie die alten Mega Man-Sachen. Es ist natürlich nicht auf dem NES, aber hat ein bisschen eben den Look mit den Farben und der Komposition, aber eben wie so ein NES-Spiel, was richtig geil ausschaut. Ich habe es auf dem PC gespielt. Das hat mir da schon ziemlich Spaß gemacht. Der Schwierigkeitsgrad ist aber auch sehr knackig. Und du hast jetzt die Konsolenversion nochmal gezockt, ne? Ich habe durchgespielt und ich hatte am Schluss, ich habe es jetzt, also es gibt eigentlich auch schon länger in Amerika für 3DS und Wii U und ist komischerweise jetzt aber hier bei uns erst Ende des Jahres rausgekommen. Und ich hatte da echt Vorbehalte gegenüber dem Spiel, weil es mir so extrem kalkuliert vorkam, weil das sieht halt wirklich 1A aus wie ein altes Mega Man-Spiel mit, wo sie halt nur einen Ritter statt einem Roboter reingebaut haben, und weil es halt auch so Chiptune-Musik hat und es hat diese Überlandkarte, die so ist wie bei einem alten Mario, und es hat so Bosse, die dir dann wieder irgendwie neue, oder du kannst da neue Fähigkeiten finden in jedem Level, um dann wieder andere Bosse zu besiegen. Also es ist so unglaublich auf Retro-Spiele einfach ausgerichtet, Und ich wollte es echt nicht mögen, aber es ist tatsächlich ein geiles Spiel, es hat einen geilen Flow. Es ist von Leuten, die heißen, glaube ich, Yacht Club Games, also so wie Yacht Club. Der Yacht Club irgendwie. Das sind ehemalige Leute von Way Forward. Das ist so ein Entwicklerstudio, das öfter mal so ganz gute 2D-Spiele macht, gerne auch mal für irgendwie Handhelds. Und ich kann das echt nur empfehlen, es hat wirklich richtig viel Bock gemacht, weil es toll ausbalanciert ist. Es ist so ähnlich eigentlich wie das, was ich vorhin schon mal bei Donkey Kong Country gesagt habe. Es ist halt recht oldschoolig, es ist auch sehr herausfordernd, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es echt ein tolles 2D-Spiel und ich habe das auch nochmal durchgezockt jetzt und das macht echt Spaß. Ich weiß, dass es jetzt auch angekündigt ist für Sony-Plattformen, soll es demnächst kommen. Und da gibt es irgendeinen, wie auch immer, gearteten Bonus, der was mit Kratos zu tun hat, glaube ich, von God of War, habe ich gelesen oder gehört. Das war doch auch in einem Trailer auf dieser PlayStation Experience zu sehen, ne? Ja, das kann sein. Da ist irgendwas mit Kratos dann noch und es ist echt ein geiles Spiel. Kann man für einen PC wahrscheinlich auch ab und an mal bei einem Sale für, keine Ahnung, 3 bis 5 Euro kaufen. Gab es da nicht auch das Gerücht, dass ein neues God of War kommt in irgendeinem Tweet? Naja, es wurde doch, die God of War-Entwickler, ich glaube bei Santa Monica Studios machen sie es ja in den USA dort für Sony, dass es da hieß, ja, wir arbeiten an einem neuen God of War, aber keine konkreten Sachen. Weiß ich gar nicht, ob ich Bock drauf habe, so. Mal gucken. Ja, mal gucken. Also der Ascension, der war ja okay, aber da war das Feuer nach dem dritten God of War schon ein bisschen weg. Aber das ist ja auch schon 2009 gewesen, das letzte richtig große God of War. Wenn du jetzt die Spin-offs nicht bedenkst und so auch für PS4 mit vielleicht nicht nur eben stumpf Action-Gameplay wie es vor, also stumpf war es nie, aber das ist vielleicht sich auch ein bisschen abhebt. Können wir schon vorstellen, dass es wieder interessant dort wird. Im September aus, über Hyrule Warriors brauchen wir nicht so viel quatschen, finde ich. Über Dynasty Warriors haben wir ja schon ein bisschen geredet, über das Extreme Legends, whatever das gewesen ist, hier eben mit Nintendo-Charakteren. Es ist das gleiche, Dynasty Warriors-Konzept. Von mir wirkt es ein bisschen, wo ich reingespielt habe, strange, dass du so viele Charaktere auf einmal siehst und dass die ganzen Zelda-Moblin-Gegner dann einfach wirklich so Kanonenfutter sind. Du gehst dahin, machst mit Link dann deinen Schwertstreich und da fliegen 500 Gegner gefühlt weg. Ne? Und es ist alles immer so groß und gewuselig und so weiter. Es scheint nett zu sein, ich würde es auch vielleicht noch mal ein bisschen weiter probieren, aber wenn du Dynasty Warriors nicht magst, dann wirst du damit auch nicht überzeugt werden. Fantasy Life gab es dann mit dabei, das habe ich fast komplett durchgespielt, für den Beitrag damals auch noch gemacht, Rollenspiel oder so, ja, Rollenspiel Lebenssimulation für den Nintendo 3DS gewesen, von Level 5, die das Spiel schon mal auf der ganz alten Xbox als True Fantasy Online angefangen haben und nie beendet haben, jetzt ist es für den 3DS rausgekommen und du hast dann eben ein Action-Adventure mit Echtzeit-Gameplay, aber du kannst auch ich glaube 12 oder 16 Jobs dann parallel machen und du kannst dann das Spiel als Krieger durchmachen, aber du kannst auch der Bäcker sein oder du kannst was auch macht der ein Bäcker dann? Der Bäcker hat so spezielle Quests. Das ist eine Frage. Ja. Oder, naja, ich glaube, es gibt nicht speziell einen Bäcker jetzt dort, aber wenn du einen Bäcker hättest, dann wären die Quests, dass du Brot backen musst, plus aber dann auch wahrscheinlich auch das Weizenmehl besorgen musst in Dungeons und solche Geschichten. Ne? Wenn du so Mineralogist bist, dann holst du eben Edelsteine aus Kerkern raus, während du die Story weiterläufst. Und so. Es ist nett, es ist knuddelig und es war vor allem so ein schön positives Game, ja, weil dort sind selbst die Feinde höflich und nett. Ja? Dann gehst du irgendwie zu einem Land, wo da der dunkle Prinz oder sowas dort sitzt und der empfängt dich erstmal und sagt, ey, ich hätte euch gerne selbst begrüßt, ja, aber wir haben gerade so ein bisschen Trubel, aber ey, ich bin's voll toll, ich hoffe, wir haben neue Freunde gefunden. Also alles sehr konterkariert gegenüber der Negativität. Online? Ist das ein Online-Spiel? Es gibt Online-Parts, wo du mit anderen Leuten zusammen dann koop-mäßig losgehen kannst, aber es ist nicht pur Online-MMO-mäßig. Es ist ein Offline-Game, wo du online mit anderen Leuten unterwegs deine Raids sozusagen machen kannst. Probier es aus bei Gelegenheit dran, ich weiß, du warst ja ein bisschen interessiert dann dran. Mir hat Spaß gemacht. Für da, wo es gekommen ist. Das gleiche wie bei D4, Dark Dreams Don't Die. Das ist das Nachfolgespiel von Deadly Premonition, was es für die Xbox One exklusiv gegeben hat, ein Grafik-Adventure. So absurd wie Deadly Premonition, auf Kinect ausgelegt. Ich habe es mit Kinect gespielt und es hat sich unfassbar träge angefühlt, dass man musste Point-and-Click mit Kinect machen, indem man mit der Hand so greift und Sachen anklickt und alles. Und das war ein bisschen nervig, aber die Story ist schön abgedreht um so Detektive, die durch Gegenstände in der Zeit zurück- oder vorreisen können. Und dann Geschichten verändern und so weiter. Kann ich empfehlen, wenn ihr Xbox One hat. Oktober kommen aber dann die richtig geilen Sachen und Shadow of Mordor ist im Oktober rausgekommen. Ich weiß, Simon, du hattest ja auch schon mal hier für Game One dann dir das nochmal vor der Kamera angeschaut, aber ich weiß auch, dass es zu einem deiner Liebsten dieses Jahres zählt, das Spiel, ne? Ja, ich will gar nicht zu viel reden. Wir haben auch dazu ein Nachspiel aufgenommen. Das hast du mit Schröck gemacht. Das war auch sehr schön, das war sehr unterhaltsam. empfehlen, sich das anzugucken, weil da so in so erschöpfender Breite über das Spiel nochmal gesprochen wurde. Plus wir zeigen auch meinen aktuellen Spielstand sozusagen und einen neuen jungfräulichen Spielstand, um also beide Perspektiven vorher, nachher zu sehen, um ein Gefühl für die Dimension des Spiels zu bekommen, weil da dann doch schon viel passiert. Ich versuche es einfach kurz zusammenzufassen, einfach nur mal so mein Erlebnis. Ich habe das Spiel gespielt. Generell Open World mag ich immer, dieses Batman-artige Kampfsystem, wo man einfach jederzeit das Gefühl hat, man ist Herr der Lage und eigentlich mehr oder weniger allmächtig, weil du sofort siehst, wenn jemand auf dich einprügeln will. Passt perfekt dazu, dass man später als Elbgeist noch verschiedene Fähigkeiten bekommt, die halt in einem normalen Herr-der-Ringe-Spiel nicht drin sein sollten, die aber im Kontext durchaus Sinn machen, dass das so ist und gleichzeitig eben auch mehr Spielspaß generieren. Also, dass man sich mit dem Bogen auf jemanden zielt und sich dann dorthin teleportieren kann. So wie es lustigerweise mal bei Battlefield 2 war für die alte Xbox, da gab es einen Soldatwechselmodus und du konntest quasi in jeden Soldaten einfach durch Buttondrück reinspringen und warst dann der Soldat und so konntest du dich quasi auch ganz schnell über die Map bewegen. Fand ich immer noch eine gute Idee. Oder wie bei Driver. Oder ja, stimmt. Driver. Stimmt, genau. Driver San Francisco. Finde ich eigentlich, damit wird viel zu wenig gemacht eigentlich mit so einer Art von Modus. Naja, ist ein bisschen abgeschwurft, ist auch egal. Ich fasse mich kurz. Es endete so, dass ich das Spiel einfach endlos lang gespielt habe. Also für meine Verhältnisse am Stück so mehrere Tage, 20 Stunden ungefähr. Auch so, dass man nach Hause kommt und sich richtig freut, weiterspielen zu können. Die Art von Spiel. Und mein Antrieb war erstmal, man hat diese Warchiefs und es sind davon echt viele, 20, mein Antrieb war, alle zu töten. Und das versuchst du dann ein paar Stunden, bis du irgendwann merkst, ja okay, das funktioniert und es ergibt unglaublich viel Spaß, wenn man erst die Burg des Gegners sozusagen belagert und dann seine Vasallen killt, um ihn rauszulocken, dann gegen ihn kämpft, ihn erledigt, alle anderen kriegen Panik, rennen weg, man ist irgendwie einfach der Chef. So, das macht wahnsinnig Spaß, aber dann habe ich gemerkt, fuck, das bringt gar nichts, weil die wachsen immer nach. Also die wachsen nicht nach auf illegale Weise oder so, sondern die einfachen, auf Ork-Weise. Die einfachen Popelgegner werden dann nach und nach befördert und irgendwann hat man den Laden wieder voll. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das Spiel geht ja noch viel weiter. Es gibt noch eine zweite Map sozusagen, auf der noch viel mehr passiert. Dann habe ich erst gelernt, dass man die Gegner überreden kann. Und dann habe ich, also überreden nicht, sondern auf seine Seite ziehen, beschwören sozusagen. Und dann habe ich erst angefangen, das Spiel richtig zu spielen, so wie es gedacht ist. Nämlich, dass man sich der ganzen Feindestruppe bemächtigt. Und ab da habe ich dann nochmal dieselbe Zeit investiert. Und keine Sekunde davon möchte ich missen. Irgendwann ist es dann auch gut. Ich bin jetzt kein 100%-Spieler oder so. Ich brauche das dann nicht. Aber ich habe alle relevanten Sachen, alle Tiere habe ich gezähmt, die cool waren, alles andere relevant habe ich gemacht. Tolles Spiel. Es ist erstaunlich, weil ich habe genau das Gleiche damals zu Trant mal gesagt. Ich habe da auch einen TV-Beitrag zu dem Spiel gemacht, dass ich dann froh war irgendwann, dass ich das noch weitergespielt habe. Weil klar, wenn hier TV-Beiträge gemacht werden, wir spielen nicht alle Spiele komplett durch. Das ist utopisch und oft auch gar nicht machbar. Und ich war auch so völlig überrascht, dass du dann nach der Hälfte des Spiels, was echt schon lang ist, da ist also normale Kampagnen in Spielen sind ja heute eher so, dass sie so einen einstelligen Stundenbereich abdecken. Und da hast du halt echt schon 12 Stunden oder so gespielt. Und auf einmal geht so eine neue Map auf, die auch nochmal anders aussieht. Die ist viel grüner so, da ist viel mehr Natur so drin, die ist nicht so grau-braun. Und dann kommt halt wirklich erst dieses Ganze, du beherrschst diese Leute und kannst dir quasi so eine Truppe dann auch, also nicht anheuern, sondern du kannst sagen, hier, du mit deinen Orks, du folgst mir jetzt, damit ich diesen anderen Ork angreife. Da kommt dann noch so viel mehr Tiefe in dieses ganze System und es macht auch alles Sinn. Und generell Sinn machen ist bei dem Spiel eigentlich echt auch so ein gutes Stichwort, weil es ist schon am Anfang wirkt es komplex, weil du viel machen kannst, auch auf dem Controller, aber es gibt kaum ein Spielelement, wo du denkst, das ist jetzt überflüssig, auch der Skilltree, da gibt es nur Fähigkeiten, wo du denkst, geil, das kann ich auch mal cool einsetzen, hier jetzt so ein... Das kann man echt mal loben, nicht nur so 3-4 Dinger, sondern alles da ist alles perfekt ist cool. Nutzbar. Du fragst dich auch wirklich mal, oh, soll ich mir jetzt das kaufen oder das freischalten, weil alles davon ist geil und also das Spiel, da stimmt halt einfach echt sehr, sehr viel dran und das haben wir wahrscheinlich auch schon 7-mal jetzt gesagt an verschiedenen Stellen. Ich hätte es vorher, obwohl ich das schon kannte, weil ich schon mal auf einem Event gespielt hatte, nicht gedacht, dass es so polished und so ein hochwertiges Spiel wird, weil die Entwickler, die haben zwar immer ganz coole, erwachsene Actionspiele gemacht, aber nicht auf so einem hohen Niveau, wie jetzt das Mordor war. Also das ist echt ein tolles Spiel. Ist also nicht überraschend, dass es jetzt so gut geworden ist, aber mich freut es eben, dass ein Spiel, was einen leicht anderen Ansatz verfolgt hat. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, das Game ist ab 16 freigegeben hier. Ne? Nur dadurch, dass es Orks sind, es ist schon mit eins der brutalsten, die Ich finde dann immer, es ist sehr relevant, auf welche Art man die Gegner erledigt. Und da ist Shadow of Mordor brutalitätstechnisch ganz weit oben. Das haben sie schon, da haben sie schon Mühe gegeben. Die haben sich schon durchaus überlegt, wie sie es machen. Es ist ja auch nicht so einfach, das alles als Animation dann zu bauen. Nee, das muss man auf jeden Fall. Wer will, wie gesagt, Nachspiel auf gamemon.de, nochmal eine Stunde mit Video und allem, lohnt sich, finde ich schon, weil man da recht viel sieht. Und Schröckerts Meinung habt ihr ja auch nochmal, so den Filmfan, der was dann dazu sagt. Ja, da wollte ich nur mal schnell. In der Top-20-Liste, in der Sondersendung ist es auf Platz 3 gevotet gewesen. Also auch außerhalb ist es sehr gut angekommen, dann auch hier in der Community dort aus. Im Oktober rausgekommen, 2 Monate vor der Wii U-Version war Super Smash Bros. Für den 3DS. Fand ich auf dem 3DS nicht so gut spielbar, ehrlich gesagt, weil dort einerseits das Schiebepad mit den Knöpfen und so weiter, ich fand es anstrengend, drüber zu spielen. Und der Bildschirm war mir viel zu klein für das kleine Mini-Gewusel. Dann da ändert nichts daran, dass es ein gutes Spiel natürlich ist. Aber jetzt die richtige Wii U-Version ist draußen. Wenn es jemand spielen will, wird es auf der Wii U gezockt werden. Das ist halt auch, ich glaube, jetzt in dem Kreis hier. Das darf ich jetzt sagen, weil ich habe auch schon Nintendo sehr viel gelobt für verschiedene Spiele. Von uns würde aber jetzt, glaube ich, keiner hier sagen, dass das ein gutes Spiel ist. Weil, also ich habe das schon jetzt über, und das geht jetzt schon, glaube ich, über 2 oder 3 Jahrzehnte, weil ja schon den ersten, ich glaube in den 90ern kam wahrscheinlich schon Teil 1 fürs N64 raus. Ich habe das immer versucht, mich dahinzusetzen und nachzuvollziehen, warum Leute das so faszinierend und gut finden. Und ich kann es einfach nicht. Ich habe es auch jetzt mal versucht auf der Wii U. Und am 3DS waren es genau die Gründe, die du schon gesagt hast. Da ist es sehr kleinteilig. Der Online-Modus hatte eine ganz furchtbare Performance am Anfang, deswegen kam der für mich auch gar nicht in Frage. Und du hast Ruckler auf dem 3DS. Ich finde es einfach so ein Durcheinander und du fliegst die ganze Zeit rum und du willst dich dann zwar trotzdem auf einen Charakter einspielen, aber ich werde mit dem Spiel leider einfach nicht warm. Also wir haben es ja auch schon des Öfteren gesagt und es ist einfach so eine Geschichte, entweder fängt ich das Spiel oder nicht. Ich kann es in der Hinsicht nachvollziehen, die Gamecube-Version damals, meine Geschwister haben die komplett durchgespielt, ja. Ich habe denen den Gamecube gegeben und die haben einfach alles zu 100% da irgendwie rausgeholt mit den Special-Modes und den Sachen und alle Kämpfer freigespielt und alle Trophäen gesammelt und alles, einfach weil da so viel drin ist vom Inhalt her. Mir hat das Spielprinzip nie so wirklich vom Kampf her zugesagt, weil wenn ich Prügelspiele, dann will ich lieber ein bisschen was gefühlt präzises wie Street Fighter dann haben oder die SNK-Sachen. Hier ist es eben mir alles ein bisschen zu weich und floaty oder wie man es nennen darf. Ich habe beim 3DS habe ich nie das Gefühl gehabt, zum Beispiel jetzt, okay, wie spiele ich das richtig? Bei der Wii U auch Version. Ich musste erstmal das Pad weglegen nach 1-2 Runden, weil ich glaube, ich spiele das falsch, weil meine Daumen tun alle weh und so müsste das nicht sein. Und das Beste am Spiel für mich war das Minigame mit dem Sandsack, wo man einfach einen Sandsack mit einer Baseballkeule 500 Meter weit kicken muss. Ja, ich finde irgendwie, es wird zwar nie stattfinden, aber wenn sich die Serie ein bisschen mehr an sowas wie Power Stone orientieren würde, einfach nur an der Art, wie da ein Level aufgebaut war, dass man Einblick hatte, viele Möglichkeiten hatte, aber eben auch nicht überfordert war mit all den Items, Möglichkeiten und auch Explosionen und so ein Shit, nur dann riesig groß waren, wenn sie wirklich, wenn eh egal war, was passiert, weil der Gegner vorbei war. Also es für den Gegner vorbei war dann mit dem Move. Also ich meine, ich will jetzt nicht das Spiel loben, als wäre das jetzt irgendwie das absolut geilste Spiel oder so, aber im Vergleich zu Smash Bros., finde ich, hat das mir so viel mehr Spaß gehabt und ich hatte mehr Übersicht und es war eingängiger für jeden, der das Spiel neu angefasst hat und sowas gibt's heute nicht mehr. Stattdessen ist dieser 2D-Effekte-Matsch, der mir nicht viel bringt, der mir zu unübersichtlich ist. Aber gut, vielleicht auch da wieder auf gamemon.de kann man sich zum Beispiel auch von Tim ein Video angucken, wo er das... Der ist ja Feuer und Flamme. Dafür. Wo er Feuer und Flamme ist und erklärt, warum das so geil ist. Und ich bin mir sicher, dass eine Menge Fans da draußen das eben uns erklären könnten. Wir 4, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, haben da einfach nie den Zugang gefunden. Und irgendwann muss man auch nicht mehr mit allem sich anfreunden. Ich muss kein Plants vs. Zombies spielen. Ich glaube, da kann man aber auch nach außen hin, man muss dafür Verständnis zeigen. Wir gehen ja auch nicht auf Leute hin und machen die madig, weil die spielen und die spielen mögen oder nicht mögen. Wenn wir mit Smash Bros. Nichts anfangen können, bedeutet das nicht, dass Leute, die es geil finden, dass wir die scheiße finden. Ne? Also ich glaube, viele Leute beschweren sich dann in den Comments, dann, wie könnt ihr es wagen und das und das und das. Nein, ihr könnt das Spiel gerne mögen. Wir können es auch gerne nicht mögen. Ja, ne? Kannst du jetzt gleich zu dem Kingdom Hearts Remake überleiten? Oh ja, das kann ich dann auch machen auf jeden Fall. Zumindest auf den 3DS hätte es aber allgemein für mich nicht sein müssen. Die haben es nur gemacht, weil sie kaum Wii U's verkauft haben und die eine Plattform haben, wo sie auch Spiele absetzen wollen. Meines Erachtens. Im Oktober gab es zwei große Horror-Games. Ich habe beide komplett durchgespielt. Wir können gleich mal im Detail über die einzelnen quatschen. Das eine war Alien Isolation, das andere The Evil Within. Ich weiß, The Evil Within hier, Simon Fabian, ich habe es ja schon recht weit gespielt in der Schrecksekunden-Rubrik. Ich beneide euch nicht ganz dann dort, weil ich habe es auch schon eben komplett durchgezockt und auch ein Let's Play und so weiter drüber gemacht. Das ist schon ein Spiel, was dir richtig an die Nieren gehen kann, weil du da sehr viele Paniksituationen hast. Ich habe mich nicht gefürchtet bei dem Spiel, also Horror war da nicht wirklich dann vorhanden. Es ist eben quasi für mich das Resident Evil 5 von Shinji Mikami, nur dass die Lizenz nicht drauf ist. Das merkt man auch deutlich vom Pacing von den Leveln aus her. Wo aber viel drauf gesetzt wurde, Situationen, wo du Insta-Kill hast, wo dich ein riesiges Monster verfolgt und du unter Panik Sachen schnell machen musst, agieren musst, sehr, sehr viel stützt darauf, aber kann dir auch sehr, sehr viel Arbeit zunichte machen, dass du bis 10-mal an dem Gegner geschaltet, musst den trotzdem machen, sonst geht das Spiel nicht weiter. Nur noch Zeitlimit und Beschützermissionen, dann ist das beste Resident Evil aller Zeiten. Ja, also ey, ich habe meinen Spaß dann damit gehabt, aber wenn ich das jetzt hier konkret für so eine Reihe dann durchspielen müsste, das ist nicht das Spiel, was dafür geeignet ist, weil du brauchst mal einen Monat Pause zwischen manchen Leveln. Sag mal, es ist nicht möglich, dass ich jetzt während des Podcasts mit jemand anderem mal das Mikrofon tausche, ist eher ungünstig für das Abmischen später, oder? Weil es kommt mir vor, als wäre das echt so aus Blei. Ich echt schon. Ach so, nein, du kannst im Arm, weil es so schwer ist, diese Tür zu halten. Also es kommt, wenn du es mal lange hältst, ist es, glaube ich. Stimmt, ja, es ist nicht so leicht. Das ist auf jeden Fall. Du musst mit beiden, so wie ich, mit beiden Händen abschließen. Ja, ich mache halt wie ein alter Mann. So, okay, ja, wir können gerne nochmal gleich oder tauschen. Ich lege mich einfach so in der Embryonalhaltung auf dem Boden und leg's vor mein Gesicht. Falls dein Handy fällt noch runter. Ja, wir sprechen das noch ab. Fürs, ja, sorry, aber ich wollte dich nicht rausreißen. Aber ich wollte auch noch ein paar Sachen zu Evil Within sagen, bevor du schon wieder abhackst jetzt. Oder müssen wir fertig werden? Nein, wir können gerne noch über Evil Within reden. Ich wollte eigentlich nur den Ball an Trant weitergeben, weil ich habe mich bei jeder Folge Evil Within gefragt, sitzt der Trant eigentlich auch zu Hause und spielt das und wie findet er das? Ja, hätte ich gern gespielt, aber ich lasse mich immer so schnell beeinflussen von negativen Stimmen und was ich halt gesehen hatte, was mich am meisten genervt hat, ist dieses seltsame Blickfeld von dem Spiel. Hm. Einerseits bedingt durch die Balken, was man ja beim PC irgendwie wegpatchen konnte, aber auch weil, ich glaube, entweder ist die Kamera zu tief oder zu nah dran, der Charakter zu groß, irgendwas, das kann ich schon nachvollziehen. Ich habe mir mal so ein paar Livestreams auf Twitch angeguckt, wo ich gemerkt habe, so ey, wenn der Typ mal in eine enge Gasse kommt und dreht sich um, dann ist das scheiße. Dann sieht es einfach erstmal unübersichtlich aus und du musst justieren und du hast einfach nicht genug im Blick. Du hast weniger im Blick, als du willst. Und das merke ich schon beim Zusehen, das vergällt mir das Ganze ein bisschen. Und ich habe einfach schon so viele stressige Sachen drüber gelesen, diverse Missionen, die einfach so frustig sind, weil man entweder Munitionsmangel hat oder sowas. Ich habe mich schon öfter mal durch so Spiele gebissen und solche Kritikpunkte waren dann meistens gar nicht so schwerwiegend, aber leider vergällt mir das im Vorfeld dann immer ein Spiel anzufassen. Vielleicht hätte ich Bock. Es ist schade, wenn du solche Sachen liest, weil speziell du hast Resident Evil 4 so sehr gemocht, ne? Und es ist konsequent weiterentwickelt von Resi 4, aber als wenn es die ganzen 5, 6, 10 Jahre dazwischen nicht gegeben hätte. Ne, also der ganze Fortschritt, der im Horror gemacht wurde und so weiter, als ob Mikami in seiner eigenen Blase ein bisschen gewohnt hat. Und stell dir vor, der Level bei Resident Evil 4, wo du auf den Aufzug warten musst und dieses untötbare Monster dann da ist. Das ist ein knaller Moment bei Resident Evil 4, weil beim ersten Mal hast du richtig Panik. Ne? Warte mal, das untötbare Monster bei 4? Der eine Gehilfe von dem Salazar oder so, von dem kleinen Typen ist doch dieses eine untötbare Monster. Du musst auf den Aufzug warten und du wirst verfolgt und musst das Ding umschmeißen, damit es dann eingefroren wird und so weiter. Aber stell dir das als ganzes Spiel vor, ne? Scheiße. Du hast zwar auch normale Sequenzen, aber sehr oft solche Dinge hin. Und das ist eben das, was so ein bisschen daran zehrt. Nee, sowas gefällt mir auch nicht. Die bringe ich gern hinter mich und nehme sie dann mal mit, aber will sie nicht ständig haben. Ey, du hast 5, 6 verschiedene Charaktere, die auf ihre eigene Art dich da so verfolgen, ne? Und wo du dann dieses Gefühl. War auch bei Dead Space immer scheiße, das Regenerationsmonster. Dieses Gefühl, was ich dann auch bei Shootern so habe, du kommst in irgendein Gebiet und siehst, es ist ein großer Raum und überall sind kniehohe Barrieren aufgebaut, wo du ganz genau weißt, ich werde hier jetzt lange, lange Zeit verbringen. Na? Und das ist auch bei Evil Within so, du kommst in einen Raum und siehst verschachtelte Treppen, die ineinander gehen und irgendwelche Schalter, die du umlegen musst. Oh Gott, das wird jetzt anstrengend. Ja, das ist echt schlimm. Also ich weiß nicht, ich habe da echt viele Kritikpunkte an dem Spiel. Ich weiß, dass du auch immer viel gemeckert wurde daran, dass Simon und ich uns da nicht richtig auf das Spiel einlassen und dass wir natürlich auch immer die gleichen Fehler machen. Und ich will ja jetzt auch ich will mich da jetzt auch nicht rechtfertigen oder so, aber man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dass wenn wir das spielen, dann spielen wir das, wenn wir Glück haben, oder haben wir es einmal pro Woche gespielt, manchmal auch nur einmal alle zwei Wochen. Natürlich hat man komplett die Steuerung vergessen, man hat komplett die Story vergessen und auch wo wir waren. Und natürlich machst du auch Fehler und du sitzt halt auch, es ist schwer, sich auf so eine Horroratmosphäre einzulassen, weil du sitzt in einem beleuchteten Studio und du unterhältst dich dabei dann noch. Natürlich sind das nicht die optimalen Voraussetzungen dafür, so ein Spiel gut zu spielen, was wir sicherlich auch nicht gemacht haben. Aber trotzdem, das Spiel hat einfach auch gravierende Schwachpunkte und die kann mir auch keiner wegdiskutieren, der sagt, oh, ist voll geil und Mikami hat wieder das super Horrorspiel abgeliefert. Das ist es einfach nicht. Es ist bestenfalls ein okayes Horrorspiel, was aber auch sehr, sehr frustrierend ist, einfach auch unnötig teilweise. Man merkt es ein bisschen an den Kritikern unter diesen Videos, die wir produziert haben, dass erst alle furchtbar am Meckern sind, weil sie gerade auch das spielen und weiter sind und sagen, oh, es wird noch geil. Das und war alle ja voll so, easy ihr bis spielt dahin. Das falsch und ihr müsst das und das. Und dann merkst du aber, wie die Leute, selben Leute weitergespielt haben und irgendwann es auch nicht mehr so geil finden. Ja. Und dann einfach plötzlich ruhiger werden und sagen, ja, okay, da haben sie auch recht. Und nö, habe ich jetzt mal pausiert. Ja, ja, irgendwie so. Du merkst schon, dass am Anfang alle noch so Hype-Trainer voller Fahrt und dann immer mehr Leute abspringen. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass bei ihnen keine Kamera draufgehalten wird, wenn sie die ersten 15 Versuche haben. Das ja eh, im ja. Spiel. Und dann das Einzige, woran die sich erinnern, ist, ich habe den Boss geschafft, war doch voll easy. Ja, es ist ja auch einfach nur, das Spiel selbst hat halt auch viele, ja, haben wir ja gesagt, viele Mankos und das mir fällt einem nun mal auch auf, auch wenn man das Spiel mag, dass nach einer gewissen Länge sich da einiges ansammelt, an Punkten, die einfach ein bisschen doof sind. Also ich kann aber nochmal sagen, für alle Leute, Folge 13, da sind wir an der Stelle gewesen dran, wo wir dann einen Checkpoint vor einem Endgegner direkt hatten, wir hatten einfach keine Munition mehr, also fast keine, wir konnten ihn damit nicht besiegen. Und das Spiel hat viele solcher Stellen, wo es dich einfach irgendwie hängen lässt und du dann einfach hilflos bist. Und ich habe diesen Endgegner besiegt, nämlich wir hatten noch eine so eine Stielgranate, die du einfach so auf den Boden wirfst und dann prallt sie so ab und fliegt irgendwo hin. Und ich habe den damit dann besiegt. Das war die letzte Munition, die wir hatten. Das gucke ich mir immer wieder gerne an. Und das ist auch sicherlich das Highlight dieser Spielreihe und da wird auch nichts mehr drüber gehen. Wird es doch bleiben, ja. Ist auch. Ich muss sagen, ich habe knapp 16,5 Stunden gebraucht, um es auf normal durchzuspielen. Viele Frustmomente mit bei gewesen. Der Endgegner vom Level 10, eine der schlimmsten Sachen, die ich seit langem gespielt habe, weil er einfach so anstrengend war, auf Dauer. Davon habe ich auch gehört. Was ist da nochmal genau? Das ist so ein riesiges Monster, was sich vorher in anderen Welten verfolgt, was so eine Art Mischung aus vielen anderen Monstern ist und du bist in so einer Tiefgarage. Ja, und da gibt es so Autos, unter denen du dich verstecken kannst und es darf dich nicht in freier Laufbahn sehen und du musst ungefähr 17 Magazine in das Ding vollpumpen. Und ich habe es auch noch mit diesen Granaten übrigens geschafft und ungefähr im 7. oder 8. Anlauf, nachdem ich auch schon pro Anlauf irgendwie so 10, 15 Minuten gebraucht habe. Diese Dinger, es hätte gerne weniger auf solche Momente setzen können und gerne halb so lang sein. Ja, das wäre für mich dann okay gewesen. Fabian, ich überlege, glaube ich, auch, ob wir ja das weitermachen oder nicht, als Reihe. Heißt es nicht knallhart durchgenommen? Psst, nein. Entschuldigung, es war kein knallhart durchgenommen. Haben wir von Anfang an nämlich schön vorsichtig als Schrecksekunden genannt. Vorsichtig, genau, Schrecksekunden ist das Wichtige. Zumindest das andere große Game, das habe ich dann auch eben durchgespielt, wie schon erwähnt, war Alien Isolation, womit ich persönlich mehr Spaß gehabt habe als mit The Evil Within. Hat einer von euch mal ein bisschen ich länger? Ich habe es nicht so lang gespielt, irgendwie 3 Stunden vielleicht, aber das fand ich auch cool. Da ist mir auf Dauer ist mir das ein bisschen zu anstrengend mit dem ewigen Verstecken und Schleichen. Da wünsche ich mir irgendwann dann einfach mal einen Raketenwerfer oder sowas. Aber das fand ich an sich, war das sehr, eine sehr schöne Spielatmosphäre, super. Fand diesen 70er-Jahre-Look echt geil, muss ich sagen. Und auch die Synchro ist mir da deutlich besser im Gedächtnis geblieben, weil die haben wir bei Evil Within gar nicht angesprochen. Das ist auch, glaube ich, eine der unemotionalsten Synchronisierungen. So, da wird überhaupt nichts vermittelt in den Zwischensequenzen. Und Alien fand ich da auch deutlich, deutlich besser einfach. Also, ich mag vor allem den ja schon tausendmal angesprochenen futuristischen Retro-Look mit runden Buttons, normalen Bildschirm noch, irgendwie echten Dingern, die man in die Wand reinsteckt und rumdreht und so. Also dieser haptische Look, der gefällt mir wahnsinnig gut. Auch die ganzen, wenn man den Scanner benutzt oder auch das alles so fizzelt, so VHS-Fizzle. Ich finde es absolut geiler Look und ich würde mir wünschen, dass es mehr so Spiele gibt, die halt mal so ein bisschen einen Schritt zurück machen vielleicht, um die Welt mal ein bisschen anders darzustellen, als sie im Moment, weil überall ähnelt sich ja alles mit Hologrammen und Augmented und flachen Bildschirmen. Ja. Aber gleichzeitig gibt es ja auch sowas wie Steampunk. Also ist ja eigentlich die Frage, warum man nicht sowas wie Alien Isolation, jetzt nur die Idee der Technik dort, weiterdenken könnte mal. Oder mal was völlig anderes. das gefällt mir sehr gut. Das, da haben sie echt Stil bewiesen und das war doch von Sega, oder? Das war von Creative Assembly. Aber ja, generell, Sega hat oft bei so Spielen, da erinnere ich mich jetzt an Overkill, House of the Dead Overkill, hat oft so ein paar geniale Einfälle, was so ein bisschen das Look and Feel von so Spielen angeht. Finde ich toll. Gefällt mir gut. Ja, Sega ist da eh immer recht vorherrschend und die experimentierfreudig, ja, was es angeht. Aber um noch einen Satz zu sagen, ich finde es auch auf Dauer ein bisschen wie auch Outlast und so. Einfach zu viel vom selben. Also es macht Spaß, aber dass das Monster einen dann irgendwie permanent verfolgt, auf immer und ewig, und man immer neu sich verstecken muss, das nutzt sich leider, wie erwartet, ja auch schnell ab. Also es ist auf jeden Fall, ich würde auch den Look auf jeden Fall als primären Punkt dann anerwähnen, warum das Spiel so gut ist. Ne? Also diese ganze Welt ist schon gut realisiert und auch die, lustigerweise, die werden dort Hiwis genannt. Das sind diese Pre-Bishop-Roboter. Weißt du, die Roboter bei Aliens sind normalerweise recht menschenähnlich. Man ist auf dieser Station unterwegs, Sevastopol, wo aber die so eine Billo-Variante ist. Ne? Also das ist von der Firma geführt, die nicht so gut wie Weyland Yutani ist, und die können sich eben nur Roboter leisten, sie aussehen wie Crash-Test-Dummies mit so einer Zeltplane drüber, und die heißen alle Hiwis, und alles so dieser dreckige Look und dieser 70er-Jahre-Retro-Schick wird vernünftig eingefangen. Wie du aber auch erwähnt hast, Simon, das Spiel geht mir auch zu lange im Endeffekt, weil erstmal, wenn du hinter diese Formel rausgekommen bist, klar, das Alien hat eine KI, die ein bisschen eigenständig agiert, wie musst du dich da verstecken, keine Geräusche machen, dies und jenes und alles, ist es auch unvorhersehbar sozusagen. Ne? Du weißt, dass das Alien nie unter konkreten Gesichtspunkten agiert, sondern dass es auf einfach Teufel komm raus einfach mal die Richtung wechseln kann, wenn es in die andere Richtung gegangen ist. Und irgendwann verlierst du so ein bisschen die Angst. Da ist es einfacher, weniger diesen Schleichmodus zu machen, sondern dass du dich von einem Safe-Punkt zum nächsten hangelst und einfach mal, ich dashe jetzt mal. Ne? Und vielleicht klappt es die ersten 5 Male nicht, aber es ist wesentlich leichter, 5 Male zu sterben und einmal es zu schaffen, als sich nur schleichend durchzuversuchen und am Ende abzukratzen. Na, und wenn davon ein bisschen weniger drin gewesen wäre, die KI ein bisschen doch, nicht gescriptet gewollt, aber jedenfalls dieses Ungescriptete hat genervt nach einiger Zeit, hätte ich es auch noch weit, weit höher dann angesehen, aber trotzdem, ich habe Spaß damit gehabt und dafür, dass es, ich spoilere jetzt nicht, was das Ende ist, aber es gibt kein Ende innerhalb des Spiels, es hört einfach mittendrin auf. Das ist ja doch gespoilert. Nee, nicht gespoilert in der Richtung, weil ich glaube, die wollen DLC verkaufen. Was nicht passiert. Ja, aber ganz okay, genau. Jetzt weiß ich, dass ich es nicht mehr zu Ende spielen will, wenn es kein Ende hat. Also wenn, dann müsste noch irgendeine Szene oder sowas folgen. Jetzt weiß ich ja schon, was nicht passiert. Nee, du weißt ja nicht, was nicht passiert, sondern du weißt, dass dann nicht passiert, was passiert. Nee, aber ich weiß schon, was nicht passiert. Spoilers. Alles passiert nicht. Genau, alles passiert nicht. Ja. Stell dir was Cooles vor, das passiert nicht. Ganz genau. Das sollte noch kommen, und wenn die das als DLC verkaufen, dann ist es ganz, ganz böse Sega, das sollen die nicht machen. Stellt euch mal vor, man könnte individuell, die würden das offen lassen, und dann könntest du entscheiden, könntest dir wünschen, was sie dann noch, das könnte ja immer eine ähnliche Situation sein, nur ein Dialog zwischen zwei Personen, und du könntest dir wünschen, was die Personen dann da sprechen und wie die Geschichte aufgelöst wird, und dann könntest du dir das runterladen für als kostenpflichtigen DLC. Das wäre doch für die easy Arbeit, das zu machen und so individuell. Oder wie, du bist aber noch nicht mehr überrascht von. Ja, stimmt, aber dann machst du wie bei Walking Dead, dass die Mehrzahl der Entscheidungen der Leute dann einfach entscheidet, wie das Ende ausgeht. Aber dann muss halt nachprogrammiert werden, natürlich. So und so viele Leute wollen das und das. Und dann wird das halt gemacht, so. Okay, im Oktober ebenfalls rauskam Trant, Bayonetta 2. Ich war nie großer Fan von Bayonetta, muss ich sagen. Das ist genau die eine Reihe von Platinum Games, die mir einfach zu anstrengend ist. Zu anstrengend und einfach alles vollgeklatscht. Ich kann anerkennen, wie gut designt das Spiel ist und auch die Gegner ist manchmal. Ich habe es durchgespielt, weil ich den Beitrag dann auch hier gemacht habe und so weiter. Ich muss aber sagen, Platinum Games gefällt mir in Sachen wie Metal Gear Rising wesentlich besser, ne, was vom Spielprinzip her angeht. Das ist jetzt im Oktober rausgekommen, hat sich jetzt, ich glaube, solide verkauft auf der Wii U, und zumindest, was ich davon mitgenommen habe, visuell ist es eins der besten auf der Wii U und ist exakt das, was man im ersten Teil auch bekommen hat, nämlich Wahnsinn auf dem Bildschirm. Hm. Also ich fand's cool. Ich habe eigentlich gedacht, dass es was ein bisschen anders wird als der erste Teil, aber im Grunde ist es der erste, nur mit neuen Levels und neuen Waffen. Aber eigentlich, es gibt keine schwerwiegenden Neuerungen so oder grundlegende Änderungen im Gameplay. Ja, Gameplay hat gut funktioniert, es funktioniert jetzt auch gut. Ich hatte auch großen Spaß mit, hab's auch mehrmals durchgespielt, um diverse Sachen halt rauszufinden, aber irgendwann dann auch keine Lust mehr gehabt. Aber ich fand's halt einfach cool, wie das Kampfsystem ist ja eigentlich der der Kern der ganzen Sache, wie das auch wieder funktioniert. Da kannst du mittendrin Waffen switchen und kriegst dann immer, wirst immer belohnt. Und was auch, glaube ich, manche Leute schon beim ersten nicht so cool fanden, ist, dass es halt in so Kapitel unterteilt ist, in Verse, und du kriegst dann immer ein Ranking danach. Aber eigentlich ist das, was so diesen Wiederspielwert hochhält. So, dass du weißt, okay, hier habe ich den Abschnitt saugeil geschafft, den muss ich für die Platin-Trophäe nochmal spielen. Und es gibt auch so versteckte Abschnitte. Das heißt, wenn du irgendwann mal ab Vers 5 nochmal zurück zum Anfang gehst, dann findest du da Vers 6. Und so hat das Spiel dann noch so ein paar Geheimnisse zu entlüften, die du auch lüften musst. Hat das Spiel ein paar Geheimnisse zu enthüllen? Ja, okay, ihr wisst, was ich meine. Oder die man lüften kann vielleicht. Ja, genau. Also das macht nochmal Spaß. Weißt du, wenn du siehst, okay, ich habe Vers 5 und Vers 7, wo ist denn Vers 6? Okay, finde ich da. Also es ist ein cooles Spiel, hat auch echt eine geile Grafik und ach stimmt, ja, ist eigentlich auf der Wii U mit so das hübscheste Spiel, kann man ja sagen. Visuell ist super auf jeden flüssig, Fall. Große Panoramen, abgefahrene Gegner und alles blitzschnell und geile Effekte. Also kannst du auch so auf einer stärkeren PS4 oder Xbox One laufen lassen und keiner wird sich beschweren. Aber ich finde, man merkt deutlich, dass es kein PS4 und Xbox One Titel wäre. Einfach, aber was aber die Wii U angeht, nicht auf im Sinne von so, oh, hier sind die Texturen aber matschig oder nein, nein, es also flimmert wie Sau. Rein was so auf der Wii U wirst du nichts Besseres visuell finden, rein von dem Detailgrad her, und es findet seine Fans auf jeden Fall, und zumindest, dass es diesen Titel gibt, ist ja schon ein kleines Wunder dafür, dass sich der erste kaum verkauft hat. Was ich diesmal halt auch nicht so cool fand, waren die Zwischensequenzen, die haben dich auch, glaube ich, ziemlich genervt, ne? Also im Grunde ist es einfach immer nur lustig zu sehen, was die sich ausgedacht haben, aber spannend ist es nicht wirklich. Und es war beim ersten Durchspielen, wenn du dir alles anguckst, war die Balance zwischen Spielen und Angucken einfach nicht so, es war fast 50-50, würde ich fast sagen. Ja, wenn ich nicht für den Beitrag gemacht hätte, hätte ich die Zwischensequenzen rigoros übersprungen, selbst beim ersten Spielen. Wenn ich das höre, das Spiel bei Bayonetta 2, dann muss ich immer sofort an Sophia denken, wie sie mit ihrer schrillen Stimme auf dem Skateboard durch das Studio rollt. Das hat sich mir auch ein bisschen ins Gedächtnis eingebrannt. Ja, und dann dazu diese Sing-Sang-Betonung. Aktiviere die Hexenzeit! Ja. Kann man sich in Folge 300 nochmal angucken. Kann man sich in Folge 300 und in dem Making-of auf Game One sehen, natürlich. Das hatten wir ganz schön früh in der Sendung. Ich habe nämlich eben gedacht, wieso war denn Alien in Folge 302? Und ob Bayonetta wir Bayonetta 3. vergessen hatten, aber das hatten wir einfach sehr früh schon. Wir hatten es sehr früh und es war unter Auflagen natürlich, dass wir jetzt inhaltlich nichts von den späteren Level zeigen, aber das hat sich, ich habe es ja vorher dann durchgespielt, zum Glück irgendwie nicht auf das ausgewirkt, auf das, was wir erzählen konnten über Spiel. Im Oktober, Simon, du hast hier auch nochmal angestrichen und ich habe jetzt auch gerade damit angefangen auf der Xbox One, war Sunset Overdrive, was ich jetzt persönlich nicht so richtig für mich als Highlight auf dem Schirm hatte, weil ich nicht genau mir vorstellen konnte, okay, da bist du herum, ballerst ein bisschen, machst ein bisschen so Skating-Action und so weiter, aber im Endeffekt hat es mich jetzt auch, wo ich ein bisschen ausprobiert habe, es ist Open World, ne, aber so ein bisschen gemischt mit so richtig, ja, so Bubblegum, Pop, alles übertrieben, plus ein bisschen Tony Hawk-Elemente mit drin, mit dem ganzen Sliden und Gliden und so weiter, und es sah für mich ziemlich cool aus bisher, ne? Ich habe es aber nur angespielt. Ja, ich habe es auch, ich habe mich nach dem ersten Trailer sehr gefreut, weil ich irgendwie dachte, dass dieser ironische, lustige, flapsige Stil sich auch durchs Spiel zieht, was auch irgendwo stimmt. Aber es ist mir dann doch zu wenig gewesen davon und irgendwie zu viel gegrindet, zu viel permanentes, endlos Geballer. Wie gesagt, ich weiß auch, Tim zum Beispiel fand es auch geil, aber ich habe mehrere Stunden dabei zugeguckt und ich fand es nie interessant. Also ich habe es mir dann letzten Endes nur angeguckt und das war es auch. Aber du musst Bock auf Punktjagd haben, oder? Ja, es sind auch viele Fehler. Sammel X von denen, schieße ja. X von denen ab. Es ist halt ein bisschen, es ist schwer, jetzt mal alle Gegner zu finden in all dem Gewusel. Es ist, finde ich, ein bisschen wirklich zu sehr. Einfach nur einmal so mit der Kamera den Bildschirm abscannen in 360 und auf alles ballern. Und das machst du irgendwie die ganze Zeit, weil du ja manchmal sogar musst du was beschützen und dann fährst du in einem Grinder um dieses zu beschützende Ding die ganze Zeit rum auf deinen, also auf den Füßen ja eigentlich. Ja. Und ballerst halt einfach in alle Richtungen. Also da irgendwie, also ich fand ein paar von den Charakteren lustig und so die Dialoge dazwischen, aber da finde ich ein Saints Row um Klassen origineller. Es ist lustig, dass du jetzt gerade Saints Row sagst, weil es ging mir jetzt im Moment durch den Kopf, ich fand das Spiel halt von vornherein schon nicht so sympathisch, weil ich diesen ultra grellen Look nicht mochte und dann halt auch diese Trash Saints Row Charaktere dazu. Das macht mich immer nicht so an. Obwohl Saints Row 3 zum Beispiel war echt auch ein gutes Spiel, aber mir ist immer dieses total überdrehte, ist mir irgendwie ein bisschen zuwider. Ich habe da keine Lust, dann die Spiele überhaupt anzufangen, obwohl die sicherlich auch gut sind. Und wahrscheinlich würde mir Sunset Overdrive auch gefallen. Aber es hat von Haus aus erstmal viel mitgebracht, um mir super unsympathisch zu sein. Ja, schön zusammengefasst, mir auch. Ich kann es bei so Spielen nie leiden, wenn du Das ist nur ein Beispiel, aber wenn du so Charakter selbst basteln kannst und dann haben sie da ganz viele dumme Items. Hahaha, ha, ha, das ist lustig. Oh, guck mal, wir haben eine Kuhbürste als Waffe. Hahaha. Ha, ha. Ja, und diese Bierhut-Geschichte ja, genau. Ja. Und Brillen. So, und das ist mein Charakter. Und das ist eine Frau mit einem Bart. Crazy, wow. Oder? Wow, in Unterwäsche. Ja, und Ringelsöckchen. Krass, oder? Naja, und mich hat auch Leute irgendwie immer gestört, auch wenn das in einem Zusammenhang mit einem Videospiel dumm ist, dass der halt nur mit Schuhen auf Geländern grindet. Was soll denn das? Und dass Autos als Trampoline benutzt werden. Ist wirklich blöd, ne? Ich meine, ich weiß, die aber Monster sind für dich okay, aber dass er in Schuhen grindet, also bitte, da hört es aber auch. Ja, doch, ich meine, bei Jet Set Radio hast du immerhin Rollerblades und bei Tony Hawk ein Skateboard. Der hat aber gummierte Schuhe. Es gibt auch keinen Grund, warum er nicht einfach Rollerblades anhat. Also so, das hätte man genauso machen können. Und dann das konnte der Editor nicht darstellen, das war ihm zu flippig. Ne, aber ich meine, who cares, weißt du, dass die Rollerblades anhaben oder so. Ja, aber das ist ein dummer Kritikpunkt, aber mich hat es immer ein bisschen, das war mir dann zu sehr, da haben sie mir zu viel drauf geschissen, wie der jetzt über die Geländer kommt. Ja, und mir ist es zu viel von dem Begleiter. Hätte ich zumindest auch ein paar kleine Raketenantriebe hinten gesehen oder so. Ja, ich werde auf jeden Fall trotzdem noch mal ein bisschen dann reinschauen, weil im ersten Moment sieht es auf jeden Fall aus wie ein Spiel, mit dem ich Spaß haben könnte, aber so auch wie die Elemente erwähnt hat, da kann schnell bei so einem Abenteuer, wenn die Mischung, die Balance nicht richtig stimmt, ne? Wenn du immer das Gefühl hast, du machst das Gleiche und du reißt nicht so wirklich was, dich auch wieder schnell rauskicken. Ich habe es auf jeden Fall auf der Xbox bei mir drauf. Im November können wir auch gleich mit dem Exklusivtitel für die Xbox weitermachen. Da sind die großen Highlights natürlich gekommen, die großen Sequels, die dann da waren. Die Halo Master Chief Collection ist da gewesen. Die ersten vier Halo-Teile für die Xbox waren nochmal aufgehübscht, hatten 60 Frames und 1080p. Speziell Halo 2 jetzt das erste Mal in neuem Gewand mit neuen Texturen. Der Multiplayer-Modus funktioniert, glaube ich, bis heute noch nicht richtig, was eine ganz große Schande ist. Von Microsoft aus her. Mir war es ein bisschen egal, weil mir der Singleplayer wichtig ist. Da habe ich kurz in Halo 4 reingespielt bisher und das sieht eigentlich alles fein aus, wie sie es umgesetzt haben und alles auch gut spielbar und allem drum und dran. Ich weiß ja nicht, für wen es sonst aber geeignet ist. Also ich freue mich darüber, dass ich die alten Sachen nachholen kann, weil ich außer Halo 1 nicht viel lang gespielt habe. Multiplayer interessiert mich eh nicht, also passe ich da wahrscheinlich ganz gut rein. Für die Leute, die alten Multiplayer zocken wollen in verschiedenen Varianten, ist es natürlich ganz krass, dass die Geld für was bezahlt haben, was nicht geht. Ja, das stimmt. Das ist echt auch schade, weil Halo stand immer dafür. Das war auch mit so einem Vorreiter in Sachen Online-Shooter, Performance auf Konsolen, über die ganze Xbox-Zeit hinweg. Und jetzt haben sie halt das so verkackt bei der Master Chief Collection. Vielleicht war das halt damals auch, dass Bungie damit mehr Erfahrung hatte, als es dann bei 343 Industries, wo das jetzt entwickelt wird, ist. Ist wirklich schade drum, weil an sich finde ich die Collection auch eine schöne Idee. Und mir würde ja auch der ganze Solo-Part von allen Spielen, da hast du wahrscheinlich, keine Ahnung, schon so viel Stunden Spielzeit mit, finde ich auch geil, aber ich verstehe auch die Enttäuschung bei ganz vielen Leuten darüber, dann gab es auch ständig neue Patches und dann wieder neue Versprechen und Updates der Entwickler und die haben sich da, glaube ich, ganz viel Kredit verspielt. Das war ja sogar so, das war ausnahmsweise, kann ich jetzt noch mal kurz eine Anekdote einwerfen aus der Game-On-Produktionszeit, dass es mal nicht unsere Schuld war, was natürlich niemand geglaubt hat. Wir hatten nämlich auf Einladung von Microsoft, ich glaube einen Tag oder so vor Release, sollte es ein Multiplayer-Battle geben, wo wir hier vom Game-On-Team gegen andere Videospiel-Journalisten in Deutschland spielen. Und das hatten die, glaube ich, für 17 Uhr oder so angesetzt und dachten dann so, es wäre eine gute Idee, dann mal zu der Partie einzuladen, so gegen 16.53 Uhr. Und es ging einfach gar nichts. Also es hat nichts funktioniert, das ist dann nicht zustande gekommen und wir mussten es dann wieder abblasen, obwohl wir es halt schon angekündigt hatten. Und sowas ist natürlich immer super ärgerlich. Und das ging dann halt noch Millionen Spielern auf der ganzen Welt leider in den Folgewochen genauso. Ist schade, weil das musst du halt beim nächsten Halo dann erstmal wieder korrigieren, diesen Makel oder auch diese Enttäuschung oder Frustration bei Leuten, die dann denken, oh, das kaufe ich mir jetzt nicht. Nur mal das ist markenschädigend eben, ja, das ist wirklich. Und gerade Halo ist eigentlich so ziemlich die einzig richtig große Speerspitze von Microsoft, auch immer noch. Ne? Und wenn das nicht verbuggt wäre, wäre es, glaube ich, ja eine richtig geile Sache. Ne? Total. Die vom Umfang her und wie sie es umgesetzt haben wohl, was ich gehört habe. Glaube ich, drin. Einfach. Und dass du aus vier verschiedenen Spielen mit vier verschiedenen Philosophien Multiplayer-Modi hast, ne, aus denen sich jeder dann reinversetzen kann, worauf er gerade Bock hat. Und das alles auf einem Paket. Das hätte eigentlich cool sein können, aber leider ist es nicht ganz so bisher gewesen. Mal sehen, vielleicht im nächsten Jahr können wir drüber reden, wenn dann die finale Version dann endlich da ist, vom Multiplayer aus gesehen. Call of Duty Advanced Warfare rausgekommen, natürlich Kollege Schröck, mal wieder große Kunst dann drumherum gemacht. Ein bisschen habe ich auch eingespielt. Ich glaube, Fabian, du hast es sogar durch zum Beispiel. Ne? Und ich hatte den Eindruck, zumindest nach dem Call of Duty Ghosts, was ja speziell rein vom Singleplayer vielleicht hier ausgesehen nicht so berauschend gewesen ist, dass das jetzt wieder einen interessanten Ansatz bietet und und mit dem Digital Kevin Spacey mal sogar mal in bessere oder ein gutes Beispiel dafür habe, was wir uns in Zukunft vielleicht vorstellen können, was so Videospielproduktion und Acting und so angeht. Ich werde den Singleplayer auf jeden Fall noch durchspielen, da bin ich mir sicher. Kannst du auch machen, also lohnt sich. Mach doch. Tut nicht weh, ist auch schnell vorbei. Und mach die Augen zu, es ist gleich vorbei. Ja, nö, also ich finde, diesmal muss ich den Singleplayer, haben wir ja auch schon, auch wie da wieder ein Nachspiel auf Gamon.de, deswegen kurz, kann ich auch loben. Ja, was soll man sagen, eigentlich ist alles ganz geil, Kevin Spacey ist cool, die Level sind cool, die Abwechslung ist cool, vielleicht jetzt, ich bin mit dem Ende, mit dem ganzen Ende der Reihe so ein bisschen nicht zufrieden, also mit des Teils, meine ich, und der Auflösung aller offenen Fäden bin ich nicht so zufrieden, weil ich da, um nicht zu viel zu spoilern, ich finde, dass die Charakterisierung von Kevin Spaceys Figur sich dann ziemlich beißt mit dem, was alles noch am Ende passiert. Da wird er dann mehr oder weniger, meiner Ansicht nach, zu so einer Art Videospiel-Bösewicht. Okay, wir brauchen jetzt einen Bösewicht. Ja, wer soll es denn sein? Ja, der Einzige, der noch lebt oder so. Ja, nehmen wir halt den. Der war schon immer. Mit dem, der da so cool Schauspiel ankam. Genau, ja, der okay. Ist doch eh Kevin Spacey so. Von dem erwartet doch eh, dass er böse ist. Und dann wird diese Bösartigkeit von diesem ultraintelligenten, mega reichen, mächtigen Mann nicht gut genug erklärt. Dass ich das, in meinem Kopf denke ich mir, ja, aber da hätte es jetzt wirklich, um das zu erreichen, 100.000 andere Möglichkeiten geben können. Und da fühle ich mich da ein bisschen für dumm verkauft. Trotzdem eine Empfehlung, weil es echt Spaß macht. Multiplayer-Modus kann ich nicht viel sagen. Habe ich mal reingeschnuppert so. Aber Singleplayer war wirklich cool. Ist auch viel Abwechslung drin. Jede Mission ist eigentlich dann wieder vorbei, bevor sie langweilig wird. Das ist wichtig. Ja. Es gibt auch ein bisschen Abwechslung tatsächlich. Es gibt mal so einen Flug durch so einen Canyon, der ganz geil ist. Es gibt diese, was sind das denn, so Jetbikes oder so, mit denen du so ein bisschen fliegen kannst, genau, durch die Stadt dann auch. Also das hat schon Bock gemacht. Also mir hat's auch gefallen. Ich finde es sogar, das stimmt schon, was du sagst. Am Ende wird Kevin Spacey dann ein bisschen komisch, weil er auch so ein bisschen seine Bedrohlichkeit verliert in seiner recht dummen Art, wie er dann handelt am Ende. Aber ich finde es eigentlich da sogar auch okay, weil sie versuchen nicht dann zum Ende, dass es immer krasser noch wird, sondern du hast das Gefühl, der eigentliche Climax war dann schon. Und dann gibt's halt noch so ein relativ unspektakuläres Auflösen dieses Konflikts mit ihm. Aber finde ich an sich auch okay. Generell habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sie nicht versucht haben, das alles noch krasser und noch bombastischer, weil da hatten wir, glaube ich, auch im Nachspiel drüber gesprochen, dass so ähnlich wie bei der Serie 24, dass du hast halt in der zweiten Staffel da einfach schon eine nukleare Explosion gehabt irgendwie. Und du kannst Sachen nicht einfach immer noch krasser und noch spektakulärer machen, sondern du musst dann einfach immer versuchen, die Charaktere oder die Sachen, die du hast, halt ein bisschen besser auszuerzählen. Da ist dann meistens schon mehr damit gewonnen, als wenn du noch irgendwie einen Terroranschlag mehr reinschraubst und so. Und von daher fand ich es völlig okay und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Mhm. Ubisoft hat im November zweierlei Sachen sozusagen gemacht, mit einem, wo sie dann was gut angenommen wurde mit Far Cry 4 und das andere war dann die große Katastrophe rund um Assassin's Creed Unity plus dann Rogue gewesen. Wer sich über Unity nochmal ein bisschen mehr informieren will, Folge, wie viele ist das gewesen? 305? Ich gucke gerade so nach. Ich glaube, es müsste die 305 gewesen sein. Da haben wir auch zu aller Genüge über den ganzen Shitstorm geredet und was da ist. Da sind die auch gerade momentan am Basteln und Machen und tun, das wieder einigermaßen auf Linie zu bringen. Auch schade, dass es eher einer der interessanteren Assassin's Creeds jetzt ist und mit dem Setting im alten hier Paris der Revolution. Das wäre das Erste gewesen, was ich mir sogar fast aus freien Zügen kaufen wollte, wenn nicht all diese Bugs aber irgendwie so. Ich glaube, wenn du jetzt halt noch, gib den noch einen Monat oder so, dann kannst du es wahrscheinlich kaufen und kannst es auch einigermaßen spielen. Aber also was man sagen muss, es war wirklich, der Zustand war wohl eine relative Katastrophe, als es rauskam. Aber man muss sagen, Ubisoft hat sich dann aber auch sehr bemüht, den Schaden da irgendwie dann noch zu regulieren, indem sie wirklich gesagt haben, die Leute, die sich das gekauft haben, und kriegen den Season Pass oder so, die haben ein Spiel bekommen. Ja. Eins von 6 Ubisoft-Spielen durften die sich aussuchen und nicht irgendwie Just Dance 2013, sondern die durften sich auch The Crew oder Far Cry 4. Und dann sage ich, ja, okay. Also ihr schenkt mir jetzt einfach noch ein Vollpreisspiel dafür, das finde ich einen legitimen Zug. Aber nichtsdestotrotz haben die sich halt auch keinen Gefallen damit getan, das Spiel so rauszuwerfen. Und ich hatte vorher, war ich, glaube ich, im Oktober oder so mit Dennis Richtarski und noch ein paar anderen Leuten hier auf einem Event von Ubisoft in Hamburg und hatte danach mit Dennis auch so eine Talkrunde gemacht. Und da hatten wir das schon gesagt, so dass die Performance nicht so obergeil gerade war. Da lief es auf der Xbox One. Hätte man denken können, es liegt noch an der Xbox One. Naja, das hast du jetzt gesagt, aber ja, hab ich gesagt. Nee, da war es schon so ein bisschen abzusehen, weil es echt schon kurz vor Release war und es ist komisch. Ich finde es schwer nachzuvollziehen, warum sie das dann in dem Zustand rausgebracht haben. Mhm. Ja, zumindest, hey, es hätte auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr im Topf verbringen können, damit noch vernünftig dann dran geköchelt wird und so weiter. Spätestens im nächsten Assassin's Creed wird sich dann das Niederschlagen, dass Leute nicht so in der ersten Woche vielleicht schon mal kaufen oder mal warten, bis das Ding rauskommt, ja? Und um da zu sehen, ob es überhaupt dann noch von so Fehlern geplagt ist oder nicht. Far Cry 4 hatte ich den Eindruck, da habe ich ein bisschen weniger jetzt gespielt als von Assassin's Creed Rogue. Ich bin auch nicht jetzt der größte Far Cry-Spieler, aber es schien mir vom Setting her interessant zu sein, dass du hast ja diese Himalaya-artigen so Anden oder wo du auch dann da bist mit sehr vielen Klimawechseln, die dabei sind, ein sehr, naja, interessant wirkenden Bösewicht mit dem Pagan Min, den Diktator, wo du dann da unterwegs bist. Ja, da kommt aber leider, habe ich hören sagen lassen, nicht so präsent vor und ist auch relativ unspektakulär wohl verteilt. Also das ist nur, keine Ahnung, aber man freut sich ja dann auf so einen coolen Bösewicht, der vielleicht irgendwie mal ein bisschen Abwechslung in das ganze übliche Protagonist-Antagonist-Spiel, was man ja kennt, mittlerweile bringt. Und scheinbar ist es nicht so. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe es nicht so weit gespielt. Noch nicht. Hast du es überhaupt schon gespielt? Ja, ich habe es halt mal auf der Gamescom habe ich es mal eine Stunde gespielt. Ich habe auch schon dem Tim, wie so oft, zugucken können dabei. Ich habe natürlich den Beitrag gesehen. Ich habe natürlich Far Cry 3 auch so ausgiebig gespielt, dass ich ziemlich genaue Vorstellungen habe, was mich da erwartet. Und komischerweise, ich habe es mir sogar gekauft. Jetzt vor einer Woche für 40 Euro für die PS4 und ich habe es aber noch nicht gespielt, weil irgendwie hatte ich noch nicht diesen Moment, wo ich sage, oh, jetzt fange ich mal an. Ich habe vielleicht auch Angst, dass es mir nicht gefällt. Ich weiß nicht so recht, warum eigentlich. Ich kann dir sagen, ich erinnere mich daran, dass du damals den Dreier auch so toll fandst. Du hast ja auch mal diese Minute in der Sendung gemacht zu den Türmen, zu diesen Geräuschen. Ja. Und das gibt es da auch im Grunde genommen, spielst du halt nochmal Far Cry 3, nur halt in einer interessanteren Welt. Du hast mehr Abwechslung da drin und ich finde auch, also ich habe es nur ein paar Stunden bisher gespielt. Mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass sich die Story-Elemente oder auch der Bösewicht nicht so stark sind, wie sie hätten sein können. Im Gegenteil, ich finde, dass zum Beispiel der Auftakt ist genau das, was damals auch dieser lange Trailer war, wo man in diesem Bus sitzt, wo man dann angehalten wird, okay. Dann gibt es diese Schießerei, dann kommt Pagan Min aus dem Helikopter, sagt, hey, Kumpel, dich kenne ich ja noch, und dann kommt dieses Lied und man steigt da ein und fliegt weg und danach gibt es so eine Dinner-Szene bei dem zu Hause, die so ganz unangenehm ist, weil du dort schon merkst, was das für ein Psycho ist. Und es ist schon eigentlich vom Storytelling her für ein Videospiel echt gut und es ist, finde ich, auch gut auf Deutsch synchronisiert. Und es gibt da auch, das kann man, glaube ich, hier mal spoilern, weil es hat eher auf jeder Newsseite gestanden, da gibt es zum Beispiel gleich am Anfang ein lustiges alternatives Ende. Da kannst du nach 10 Minuten schon den Abspann des Spiels sehen, wenn du einfach... Wenn man nicht mitmacht. Genau, oder? Nee, wenn du dich nicht widersetzt quasi, es gibt da nicht, ich spoilere das jetzt mal für euch, das ist wirklich kein Spoiler, weil es ist der Anfang des Spiels. Es ist die ersten 5 Minuten, ja. Der muss dann irgendwann, geht der weg und du hörst halt die ganze Zeit durch so Schreie und so, wie er halt so einen foltert. Und dann sollst du als Spieler halt aus dem Haus rennen und flüchten und dann wird die Story so richtig in Gang gesetzt. Und wenn du einfach die ganze Zeit an dem Küchentisch da sitzen bleibst und wartest halt so ab, dir den Folter, dann kommt er nach 10 Minuten wieder und sagt so, ja gut, alles klar, ich bin jetzt fertig. Und dann, weil du bist eigentlich auf der Insel, um die Asche von deiner verstorbenen Mutter zu zerstreuen, und dann nimmt er dich mit in so einen Raum und dann kannst du es da machen, dann ist das Spiel vorbei. Genau, du musst dich eigentlich im Rest des Spieles zu diesem Ort hinkämpfen, damit du die Asche deiner Mutter verstreuen kannst. Und wenn du dann wartest, dann fliegt er dich einfach hin. Ja, und dann sagt er irgendwie sowas von wegen, okay, und jetzt lass uns ein paar Leute kaputt schießen. Yeah, should I stay or should I go? Das ist halt wieder so ein Vorteil von Spielen, die können das machen. Bei einem Film sagt man sich ja öfter mal, ey Mann, wenn die Tussi an der Stelle weggerannt wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Ja, sollen sie doch mal so einen Film machen, wenn die Tussi wegrennt und alles wäre nicht passiert. Viel Spaß bei deinem tollen Kino, ja, du Arschloch. Meistens wird es in Spielen aber ja auch nicht dann aufgegriffen. Also da hast du echt nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Stanley Parable ist halt so ein Vorzeigebeispiel dafür, was passiert, wenn du dich mal anders verhältst, als es das Spiel denkt. Aber das finde ich cool, dass es halt auch mal in so einem Mainstream-Blockbuster halt wirklich auf sowas Rücksicht genommen wird, von wegen, hey, was machen wir denn, wenn der Spieler sich jetzt mal so und so verhält, wie wir es gar nicht vorgesehen haben? Und langer Rede, kurzer Sinn, also ich habe auf jeden Fall Bock, noch weiter zu spielen und es wird dir auch genauso gut gefallen. Es gibt auch die Türme, wo du wieder hochklettern kannst. Dann nur um noch eine Sache, ich finde super, ich freue mich jetzt schon drauf direkt, ich werde es wahrscheinlich morgen anfangen, aber weil ich das nur gerade noch gehört habe, was ich meinte war, dass Vlad aus Teil 3, Vlad, auch am Anfang auftauchte und dann aber tröpfchenweise immer weniger wurde und dann aber in der zweiten Hälfte eigentlich auch gar nicht mehr da war eigentlich. Naja, aber es gab auch einen Grund, warum er nicht mehr da war. Ja, meine ich ja, aber ich habe halt gehört, dass es so irgendwie so ähnlich wäre. Aber ey, wie gesagt, ich weiß es wie gesagt nicht. Aber ich hoffe dann auch. Ich habe es ja wie gesagt gekauft, weil ich weiß, als Spiel ist es gut, Aber hat mich aktuell halt irgendwie nicht gereizt. Ich bin, wie gesagt, gerade bei anderen Spielen irgendwie hängen geblieben. Mhm. Ja, was haben wir noch? Das letzte große Highlight, was auch gerade den Game of the Year Award bei den Game Awards dann in den USA abgestoppt war, Dragon Age 3 oder Dragon Age Inquisition. Sehr gut. Sehr gutes Spiel. Und das mich persönlich freut, nachdem den ersten Teil habe ich lang gespielt, den fand ich auch ziemlich gut. Der Zweier war ja eine ziemlich riesige Enttäuschung gewesen. Er sollte eigentlich das sein, was Mass Effect 2 gegenüber Mass Effect 1 gewesen ist, nämlich das Gameplay ein bisschen streamlinen, aber dafür ein neues Konzept finden, was richtig gut funktioniert. Und ich habe Mass Effect 2 geliebt. Dragon Age 2 wirkt alles so runtergebrochen und simplifiziert und below random Dungeons und die Charaktereentwicklung, alles hat sehr viel Kredit verspielt. Der dritte scheint jetzt wieder wirklich ein bisschen mehr in die Richtung des ersten zu gehen, aber richtig gut Rollenspiel zu sein. Ne? Das meinte ich vorhin, dass Dark Souls 2 halt immer noch so cool ist wie der erste, weißt du? Das verschaffen so wenige. Also der zweite habe ich auch gehört, dass der doof sein soll. Und ich fand ehrlich gesagt auch Mass Effect 2 deutlich schwächer als der erste. Und den dritten habe ich schon gar nicht mehr angefasst. Also Dragon Age war jetzt das erste Dragon Age, was ich gezockt habe. Ich habe leider den ersten verpasst und bin echt überrascht, wie cool das ist. Also einerseits hast du wieder diese extrem ausdefinierte Story, so diese ganze Welt mit den Fraktionen, die alle beschrieben werden, oft halt leider nur in Text, was nervig ist, aber manchmal auch in diesen Gesprächen so. Es werden halt einfach diese Beziehungen zwischen den Fraktionen dargestellt und welche Person macht was und wen müssen sie für ihre Sache gewinnen. Es geht ja darum, dass die eine Inquisition gründen, um... Alter, ich habe schon wieder vergessen, weil das so komplex ist. Ja, weil diese Risse sich öffnen. Diese Risse, ja, oder? Es ist auf jeden Fall ein Riss da, der quasi diese Dämonenwelt mit der echten Welt verbindet. Und nur die Leute, die ausgespuckt werden können, den schließen. So war das, glaube ich. Genau, das Held bist ja du. Eh. Der Held ist wieder rausgekommen und es stellt sich später raus, warum er diese Risse schließen kann. Aber deswegen ist er der Anführer der Inquisition. Und das ist alles ganz cool dargestellt, wie die dann versuchen. Es gibt auf der einen Seite der Karte so Adlige in Orlais. Das sind dann so Typen, die mit so venezianischen Masken rumlaufen. Alle so Puffärmelchen. Das sind halt die Bonzen, sag ich mal. Und auf der anderen Seite, das ist dann eher so diese kargere Landschaft, Ferelden heißt das, glaube ich. Du musst auf jeden Fall diverse Missionen machen, um halt Leute für deine Sache zu gewinnen. Und auch, das fühlt sich eigentlich ganz cool an. Also alles hat so eine Bedeutung. Es zielt alles auf etwas Größeres hin am Ende, um dem Ziel entgegenzukommen. Wohingegen ein gutes Gegenbeispiel ist Skyrim, wo man sich dann immer ärgert, so okay, ich habe hier viele geile Sidequests und kleine Geschichtchen, aber die sind so, irgendwann sind die auch verpufft, weißt du, so man hilft einem Bauer, einen Ring von seiner Alten wieder zu bekommen, die halt in der Gruft ist und ein Geist, dann bekämpfst den Geist, kriegst einen Ring, bringst den Bauer den Ring und fertig ist die Kiste. Aber es hat keinen Bezug mehr zum Rest der Welt. Das ist dann abgeschlossen und fertig. Und so ist es dann nicht. Das ist ganz geil. Gleichzeitig finde ich auch, dass es da viel zu tun gibt. Also es sind viele Landschaften, die alle unterschiedlich aussehen, mit richtig schön vielen Sachen zum Erledigen und ja, gut, über die Kämpfe, ich finde die gut. Es heißt, wenn man auf schwer spielt, muss man auch diesen Taktikbildschirm nutzen, dann wird's richtig cool. Ich laufe gerade so rum wie in Dragon's Dogma und hau einfach alles weg. Alles Platz. Und das macht mir eigentlich auch mehr Spaß, als wenn ich da jetzt jeden Kampf manchmal so austüfteln müsste. Also echt ein cooles Ding und für mich auch unter den Top 3 dieses Jahres. Ich habe mir meinen Charakter jetzt erstmal kreiert, ein bisschen angefangen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mein Weihnachtsspiel jetzt wird, weil ich kann mich vor ein paar Jahren noch zurückerinnern, ich habe auf gut Glück einfach mal Fallout 3 angelegt an Heiligabend, ja, und dann war das Jahr vorbei, ne? Also so das Gefühl, und das kann echt gut passieren mit dem guten Rollenspiel, und ich hoffe vielleicht ein bisschen auf den Effekt dort. Ich finde es sehr schade, es hat leider vom Release-Timing nicht ganz geklappt, dass ich das noch in die letzte Sendung mit reinnehmen kann, die letzte reguläre dieses Jahr vor den Specials und so weiter, weil ich wollte eigentlich machen, Nobody Expects the Dragon Age Inquisition, wollte ich für die Einspieler dann machen, einfach das aus Monty Python mit mit den Geschichten, was glaube ich ganz lustig geworden. Ich habe viel enttäuschte Kommentare gelesen, dass wir Dragon Age nicht drin hatten. Ja, es tut mir auch leid, aber manchmal timingmäßig ist es eben, wir müssen gucken, wie wir das von der Zeit her in die Sendung reinbekommen und wann die Releases sind, und speziell Dragon Age wollte ich nicht übers Knie brechen. Ne? Ich glaube, wir hätten es so zeitig gehabt, da hätte ich eine halbe Stunde spielen können und dann mal überlegen, was wir als Beitrag machen, ja, das ist ja wie das ausschaut. Und dann, wenn man dem nicht gerecht wird, dann lass es lieber vernünftig. Das ist auch groß machen. Leider. Nee. Und es ist zumindest nicht unter ferner Liefen dann gelaufen, weil selbst wenn wir es nicht in der Sendung hatten, ist es gut angekommen, und freut mich zumindest, dass das Franchise auch wieder dann ordentlich erstarkt ist dann dadurch. Ja, die Rest-Releases, die lohnen sich jetzt nicht dann wirklich groß im Detail drüber zu sprechen. Sonic Boom, ein sehr schlechter Sonic-Ableger von Sega. Ich weiß nicht, was die da anstellen. Also seit Sonic Generations kein richtig gutes mehr rausgekommen. Little Big Planet 3 war ganz cool, aber es ist eben Little Big Planet, so wie man es kennt, für PS4. Neue Pokémons gab es mit Alpha PS3. Und Omega. Und für PS3, für Little Big Planet 3, für PS4 und PS3. Neue Pokémon gab es für die Pokémon-Fans. Im Dezember jetzt hier aus hattest du The Crew nach langer Zeit released, oder ist du schon released jetzt? Released jetzt, ja. Hat mich nie groß geflasht. Super Smash Bros. Haben wir gesprochen. Über Kingdom Hearts je weniger gesprochen, umso besser. 2,5D. Und etwas, was jetzt hier nicht erwähnt ist, vielleicht können wir das als letztes Spiel dann mal kurz erwähnen, aber jetzt, ich glaube, gestern oder so, nee, vorgestern rausgekommen, Elite Dangerous ist die finale Version jetzt raus, sozusagen, nachdem das ewig lange in der Beta war. Leider der Singleplayer-Modus gestrichen, aber ich habe Elite damals gespielt und Frontier auf dem C64 und dem Amiga, und zumindest reinschauen möchte ich gerne, solange bis dann Star Citizen noch nicht draußen ist. So ein bisschen Space, Handel, Sim, Opera oder so, hätte ich schon Bock. Haben die es wirklich gestrichen? Weil es hieß vor ein paar Wochen noch, also ursprünglich war es ja angekündigt, also ihr könnt es auch komplett offline spielen, dann müsst ihr gar nicht das online sein. Das habe ich auch gelesen, so, dass das gestrichen jetzt, wurde. Dann hieß es ja, ihr müsst vielleicht doch mal online sein, damit das Universum mal updaten. Jetzt nicht mal mehr in Solo-Modus? Nee, die haben, also da, die letzten Nachrichten, die ich gelesen habe, Solo-Modus leider weg. Es ist einfacher, eine Welt zu machen und die Leute da reinzuschicken, als das alles zu programmieren. Ich mag es auch nicht. Ich mag keine Menschen. Es ist nur, man merkt halt, das ist für sie die einfachste Lösung. Ihr schreibt doch eure eigene Geschichte. Ja. Oh. Hier sind Handelsplattformen, da sind Planeten, hier sind ein paar Raumschiffe, dann ein paar Teile, Ressourcen, viel Spaß. Das ist auch das Beste. Nee, manchmal will man wirklich sich als Herr des ganzen Spiels fühlen, weil man gerade mit mega viel, weiß ich nicht, Sklaven im Lagerraum Richtung Sklavenplanet fliegt. Also und, das ist ein witziger Kurs gerade. Und nicht, dass dann der einer kommt mit seinem erarbeiteten achtfachen ausklappbaren Monsterraumschiff, der mich dann irgendwie erledigt. Genau. So ist es wahrscheinlich nicht, aber das ist das ähnliche. Wenn ich Prinzip. Zu Hause ein Buch lesen will, da lade ich mir auch keine 37 Leute dazu ein, die mir dabei irgendwie über die Schulter gucken. Ja, und die mir die Geschichte umschreiben. Ja, genau. Und plötzlich ist der Held nicht mehr der Held, sondern der ist irgendwie nur ein Nebendarsteller. Ja, und der sagt dann, oh, ich bin schon 10 Seiten weiter als du, guck mal, ich bin viel cooler. Oder du hast diese Star Wars MMO-Geschichte, wo du auf einmal alle sind Luke Skywalker, ne? Und schon ist nichts mehr Besonderes. Genau, es kommt wirklich drauf an, wie es am Ende ist im Multiplayer, wie die Leute es spielen, wie ernst sie es nehmen. Und bin gespannt. Ich würde es mir auch gerne angucken, weil ich hätte gerne Solo-Modus allein zum Üben und für die Atmo gehabt. Das ist eigentlich echt ein lustiges Bild, dass du jetzt gesagt hast, dass alle dann bei Old Republic Luke Skywalker sind. Da hätte man eigentlich so einen Einspieler machen müssen, so wie bei Being John Malkovich oder so. Luke Skywalker. Malkovich. Skywalker. Oder auch das Eminem-Video, Will the real Luke Skywalker please stand up? Ist mit dabei haben können, potenziell dort. Aber ja, wir wären damit am Ende angekommen und sogar 5 Stunden kürzer als im letzten Jahr. Nicht schlecht, ja, weil du nicht so viele Leute gefragt hast, deswegen. Nee, stimmt, aber wir haben auch, wir sind ja jetzt eingespielt, was das hier angeht, und wir haben trotz längerer Elogen, die auch mal nötig waren für Destiny, aber ich glaube, über die größten, interessantesten Titel und auch unsere Sachen, die wir quatschen wollten, das zusammengefasst. Ich höre ein bisschen immer über das Spielejahr 2014, dass viele ein bisschen enttäuscht sind in der Hinsicht. Man sagt ja immer ganz gerne, oh, so viele geile Sachen dieses Jahr rausgekommen, das war besser als letztes. Jetzt ist so die erste Fuhre der aktuellen Gen-Konsolen mit PS4 und Xbox One, wo sie jetzt für ein Jahr da sind, angekommen. Und ja, ich muss auch schon sagen, es gab ziemlich viele coole Sachen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Spielejahr ist, was ewig in Erinnerung bleiben wird. Nee, glaube ich auch nicht. Es gab viele Enttäuschungen, haben wir jetzt rausgefunden. Also einerseits gibt es eine Indie-Flut, die man begrüßen kann, aber ich finde das auch manchmal ein bisschen unbefriedigend. Und diese vielen verbuggten Spiele sind für mich auch so neu. Also so in der Masse hat man das gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt keins von denen gekauft, aber man hört es ja. Ja, und halt auch konzeptionelle Fehltritte. Also ich meine, na gut, ich mag Destiny, aber das ist eins davon, was Leute enttäuscht hat. Es gibt viele Flecken in diesem Jahr, also mir fallen auch, glaube ich, ein paar bessere Spielejahre ein. Und das mit den aber trotzdem war es cool. Mit den verbuggten Spielen, was du sagst, ist ja auch so ein bisschen was sogar von zwei Fronten kommt, weil du hast es zum einen bei so teuren Multimillionen-Dollar-Projekten wie Assassin's Creed, aber ich finde es auch zunehmend anstrengend, dass du halt so eine Welle hast an diesen ganzen Early-Access-Spielen auf Steam und so. Das fanden am Anfang alle geil, weil du hast gedacht, oh geil, ich kann das jetzt schon spielen, es kommt aber erst im Jahr raus. Aber mittlerweile fast jedes Spiel kommt dann irgendwie, ist jetzt im Early-Access, dann kriegst du jede Woche, klar, das betrifft jetzt die Spieler da draußen nicht so wie uns, aber ich kann mal ich kann wahrscheinlich meine Wohnung tapezieren damit, wenn ich mal ausdrucke, wie viel Pressemitteilung ich zu Elite Dangerous bekommen habe, seitdem das in verschiedenen Early-Access-Phasen war. Weil du hast dann die Spiele einfach, die begleiten dich so lange, aber ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Ich hole mir das Spiel dann, wenn es fertig ist. Ich will nicht vorher ein Spiel haben, wie wo dann nur einer von 17 Spielmodi drin ist und schon mal ein Raumschiff von 1000. Diesen Drang dazu, auch mit Steam Greenlight und so schön wie das alles ist und so, ich fände es begrüßenswert, wenn man wieder mehr fertige Produkte einfach bekommen könnte, wo ich dann nicht noch mal ein halbes Jahr lang irgendwie nachpatche oder Zeug nachgeschoben wird. Ja, die Unworte des Jahres sind wirklich Early Access und Stretch Goal. Ja, die kann ich alles nimmer hören, muss ich sagen. Remasters gibt es ja auch viele. Wobei ich das gar nicht so schlimm sehe. Also man kann drüber motzen. Ich finde es, mir ist wurscht. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute halt, also Firmen machen das, um halt nochmal Geld reinzuholen. Andererseits fühle ich mich von denen auch oftmals angesprochen. Ich würde auch sagen, also selbst auch viele Leute jetzt nicht vielleicht in diesem Kreis jetzt hier, aber wenn ich meine PS3 und meine Xbox 360 verkaufen würde, fände ich es trotzdem cool, ob ich noch The Last of Us spielen kann auf der PS4. Also zumindest, dass du da auf einer Konsole auch das Angebot von coolen Sachen und aus der alten Generation dann hast, dann finde ich es vollkommen okay. Du musst die ja nicht kaufen, die Remasters. No? Ich finde nur, es sollten nicht so viele Ressourcen für Remastered-Sachen abgelegt werden, weil klar, das ja dann doch viel, es frisst nun mal einfach viel von der Kreativität, sage ich jetzt einfach mal, einer Firma, einer Entwicklungsfirma, wenn die Hälfte der guten Leute bei irgendwelchen Remakes sitzen und dann Texturen neu anmalen. Also ich hätte gerne ein bisschen originelleren Kram. Vielleicht könnten wir jetzt ja nochmal, wenn wir demnächst mal mehr Zeit haben oder so, könnten wir die ersten zwei Folgen nochmal, die ersten 200 Folgen Game One nochmal in HD remastern, die es nur in SD gibt. Super. Das ist eine gute Idee. Holen wir irgend so ein polnisches FX-Studio dort rein, das dann einfach drüber traced. Ja, und oder also, uns einfach alle breiter zieht. Und wird alles noch overvoiced. Das fände ich sehr gut. Ja? Oder wir machen HD-Version bei uns bedeutet einfach, wir schneiden oben und unten was ab und wir haben 16:9. No. Das ist wie bei dem Resident Evil HD Remaster. Ja, genau. oder bei Evil Within. Dann wie ist das? Das wollte ich mich gerade mal sagen. Einfach. Aber das ist dann so, wenn du dich bewegst, je nachdem, welche Richtung, schwenkt das Bild so ein bisschen nach oben und unten. Die haben einfach das Bild gecroppt. Oh, genau, Gangster. Aber sie haben es gut. Die Information herkommen, was da sonst genau. ist, das geht ja nicht anders. Sie haben es dennoch ganz gut gemacht. So, und du kannst auf 4:3 schalten. Ihr beiden hattet es ja gespielt, das Resident Evil HD Remaster. Kommt übrigens, in Japan ist die PS3-Version schon draußen, Anfang des Jahres eben in der 20. Januar, freue ich mich sehr drauf. Also, könntet ihr denn, wenn ihr, was ploppt euch denn euch als erstes in den Kopf, wenn ich jetzt sage, so Game of the Year von den Sachen, die wir besprochen haben, habt ihr was, was euch dann in den Sinn kommt? Ich fürchte, dass du das jetzt fragen würdest, aber ist lange drüber nachgedacht und zu keinem Konsens gekommen. Es ist jetzt so hipstermäßig, wenn ich jetzt sagen würde, dass mir Shovel Knight echt mit am meisten Spaß gemacht hat, aber auch aus dem Grund, ich war oft dieses Jahr, nee, im Ernst, ich hatte oft auch einfach wenig Zeit oder wenig Nerv, dann mich an ein Spiel zu setzen. Es hat mich dieses Jahr auch wie kaum in einem anderen Jahr zuvor genervt, dass du, wenn du ein Spiel eine Woche lang nicht angefasst hast, gerade von den großen Spielen, dann weißt du, ich mach das an und dann ist da erstmal ein dicker Patch wieder, der installiert werden muss oder ich muss noch irgendwie einen Online-Code für irgendwas einlösen oder so. Und ich bin mittlerweile so ein Freund von so Spielen, die man mal einfach so konsumieren kann. Ich spiele doch gerne Handheld-Spiele, wo ich weiß, die sind so, wie ich sie bekomme. Am Anfang ist es fertig und es ist schnell gestartet und ich kann da schnell eine Stunde mit spielen. Und dann mache ich es wieder aus. Mir ist vieles an den großen Spielen dieses Jahr irgendwie auch ein bisschen zu überladen gewesen und so. Und ich bin da mittlerweile ein bisschen angenervt. Gerade das ist sicherlich auch so phasenweise bei mir. Irgendwann setze ich mich auch wieder hin und spiele wahrscheinlich auch Assassin's Creed nochmal und sammle da wieder alle Schatztruhen und so ein und installiere mir auch die App, damit die Schatztruhen alle aufgehen. Aber ich hatte einfach so einen Hang dazu, so kleine Spiele für zwischendurch auch gerne mal zu spielen. Und da fand ich das Shovel Knight einfach sehr schön. Übrigens auch noch ein anderes Spiel, was wir gar nicht angesprochen haben, komischerweise. Wolf Among Us hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, okay, ja, da finde ich es immer schwierig. Das ist jetzt dieses Jahr auch beendet gewesen, ne? Weil ich glaube, es ist der erste Part ist Ende letzten Jahres rausgekommen. Ja, vielleicht ist es sogar komplett letztes Jahr rausgekommen und ich verwechsel das gerade, aber ich hatte im Gefühl, das wäre noch neuer. Ja, also der erste Teil muss Ende letzten Jahres gewesen sein. Kann sein, dass ich deswegen nicht drin gehabt habe. Und Game of Thrones hatten wir auch nicht drin. Ja, aber Game of Thrones erste Episode ist ja noch nichts. Ja, stimmt. Ja, da kann man ja noch nicht wirklich drüber sprechen. Ja, aber nächstes Jahr zu Weihnachten sagst du dann, ja, das ist ja schon letztes Jahr rausgekommen. Eben, ja, das ist die Krux von Telltale. Haben sie Pech gehabt. Deine nicht-hipste Antwort ist natürlich Donkey Kong Country, ne? Ja, stimmt, dann nehme ich lieber das. Ist nicht ganz so krass wie Shovel Knight. Also Trant ist Destiny, ist klar, oder ist es Dark Souls 2? Nee, ist nicht klar. Ist eigentlich Dark Souls 2, aber auch nur aus dem Grund, also wie gesagt, bei Destiny hatte ich wirklich die beiden geilsten Erlebnisse überhaupt, aber es ist zu viel Scheiße. Also es ist zu viele Sachen, wo ich auch motzen würde. Deswegen würde ich sagen, es ist schon Dark Souls 2. Mhm. Simon, hast du was dir in den Sinn kommt? Rein von der Spielanzahl muss es für mich Titanfall sein, weil ich das definitiv am längsten gespielt habe dieses Jahr. Ich könnte jetzt auch noch sagen, sowas wie Last of Us Remastered ist auf jeden Fall mit drin oder auch wie Shadow of Mordor. Stimmt. Aber es gäbe jetzt nichts, was mich so, also ich habe ja auch viele Sachen nicht gespielt oder viele Sachen, die ich dieses Jahr gespielt habe, sind von letztem Jahr. So die richtigen Flash, so die Flashes hatte ich jetzt nicht dieses Jahr. Aber es gab, finde ich, für mich ein paar sehr gute Spiele, die ich sehr gerne sehr lange gespielt habe. Und mehr kann man ja eigentlich fast nicht erwarten. Ich überlege die ganze Zeit, das passt jetzt überhaupt nicht rein, ach egal, ich sag's trotzdem, ob Dominique Pamplemousse ein Spiel, das ihr sicher nicht kennt, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr? Ich glaube dieses Jahr, das war dieses Steam-Spiel, was mehr so eine Art kleiner Film auch war, so ein Schwarz-Weiß und diesen, ich weiß. Es ist also noch mehr, also das Arte der Videospiele, mehr, also der Computerspiele, mehr Azifazi geht auch nicht. Es ist, glaube ich, von einer Frau, die auch alle Stimmen spricht, alle Charaktere und auch vor allen Dingen sehr viel singt. Denn es ist ein Adventure, in dem alle Figuren aus Knete sind und in so kleinen Kulissen wie ein Adventure gefilmt werden. Und alle Dialoge sind wie ein Musical. Also es wird permanent gesungen, von vorne bis hinten, jede Frage, jeder Dialog. Und es ist alles von derselben Frau, die das so Cold Mirror-mäßig macht. Und ich finde es, ich habe es gespielt und dachte mir am Anfang, Gott, das ist ein Crap. Aber dann habe ich es wirklich lieben gelernt, weil es einfach so, es ist so schäbig klein, aber zeigt, was man mit einer geilen Idee, was eine Person machen kann. Und sowas finde ich immer sehr beeindruckend. Und ja, ich glaube, es ist bei Steam dieses Jahr rausgekommen. Kann sein, dass es schon länger existiert. Aber es ist auf jeden Fall für kleinen Preis und für 2 Stunden Spielzeit, weil mehr ist nicht drin, interessant und lustig. Und soll man sich mal eigentlich angucken, finde ich schon, kann man als Geheimtipp, kann ich das gerne weitergeben. Fällt mir nur ein, weil ich die ganze Stunde schon überlege, wann kam das jetzt raus. Vielleicht hätte es noch irgendwo im Juli, glaube ich, oder so, hätte es reingehört. Das wollte ich nur sagen. Kann man sich noch mitnehmen, Dominique Pamplemousse ist schnell zu finden und es ist ein unwiderstehliches Spielchen. Ein Name, der auf jeden Fall einzigartig ist und nicht The Revengeance of Assassins oder irgendwie sowas. Dann. Ja, genau, Assassin's Creed, Unity, Brotherhood, Anon Edition. Armored Edition. Anon Edition, okay. Ja. Bei mir fleuche ich noch ein bisschen hin und her, so konkret Game of the Year, weil da einige Sachen sind, ich bin das erste Mal in Dark Souls reingekommen mit dem Dark Souls 2 und das hat mir echt viel Spaß gemacht, obwohl ich mich bei etlichen Gegnern abgequält habe, 50 Versuche beim ersten Endboss gebraucht habe und so weiter. Aber auch South Park war sehr cool, die Danke an Ronpass. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, weil es kein vollwertiges Spiel war, aber PT, der Playable Teaser von Silent Hills, das war schon ziemlicher Hammer dann gewesen. Aber da muss ich erst nochmal mehr sehen, bevor. Also, ist bisher nur ein Raum mit einem Scare-Effekt. Aber rein für sich aus, also wenn man jetzt auch so diese Indie-Schiene, nicht, dass das ein Indie-Titel ist, aber rein vom Inhalt, du hast ein Game, was du eigentlich in einer halben Stunde durchspielen kannst, wenn du es oft durchspielen ist, aber die Art, wie es gemacht wird, die Atmosphäre, dieses drin, ich habe mich wesentlich mehr gefurcht oder wesentlich intensivere Stimmung bei 1,5 Stunden PT gehabt, als komplett in Alien Isolation und komplett in The Evil Within. Ja, und das ist auf jeden Fall etwas, was, vielleicht geht das bei einem vollwertigen Spiel dann auch ein bisschen verloren, wenn das Konzept dann auf einmal nicht mehr so frisch ist oder die Ideen, wie sie verbaut sind und dieses Überraschungsmoment, was mit drin ist, aber also das war schon ziemlich einzigartig gewesen und war schon ganz cool in der Richtung. Ich hoffe aber auch darauf, dass wir 2015 auf jeden Fall nochmal Sachen sehen, wo auch alle allgemein sagen können, ey, das war geil. Ne? Und nicht, dass so viel Enttäuschung bei dem einen oder anderen dann so mitschwingt. Ich habe viel Hoffnung auf Bloodborne beispielsweise. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass was kommt. Hast du noch was entdeckt, Fabian? Oder? Nö, eigentlich nicht. Ich frage mich aber gerade, beziehungsweise wollte ich das vorhin schon fragen, wann der Podcast eigentlich online geht. Ich würde sagen, dass der Podcast online geht. Normalerweise, wenn das jetzt länger geworden wäre, hätte ich den 2 geteilt und einen Teil an Heiligabend hochgestellt und einen an Silvester. Ich würde jetzt sagen, wir werden das habt ihr wahrscheinlich dann schon gesehen, an Heiligabend wird es ja die aktuelle Folge geben, die unsere Abschlussfolge sozusagen. Und ich denke, das sollte nicht am gleichen Tag dann laufen, dieser Podcast. Also schätze ich mal, ist der erste Weihnachtstag jetzt. Der 25. hätte ich jetzt angedacht, oder? Würde ich ganz schön finden. Ja, würde ich dann auch sagen. Haben die Leute gerade die Tränen wieder getrocknet? Tränen wieder ein bisschen getrocknet. Und schieben wir noch das hier nach, dann fangen sie wieder an zu heulen. Exakt. Aber zumindest, ich hoffe echt wirklich, ey, das ist jetzt natürlich auch, wir sind am Ende des Podcasts angelangt und natürlich nicht nur des Podcasts, sondern auch Game One an sich, kann man sagen, in der klassischen Form. Am Ende unserer Weisheit sind wir auf jeden Fall. Das sowieso, auf jeden Fall. Und wir haben es in der Folge ausgeführt und auch alles. Also danke an euch für diese 8 Jahre, die ihr uns nicht nur über die Podcasts, über die GameOne.de-Videos, über die TV-Sendung verfolgt habt. Es war uns eine Ehre, ne, dass wir dieses Zeug hier machen können, dass wir die Gelegenheit haben, das zu basteln. Und es wird ja, auch wenn der Name Game One nicht mehr draufsteht, ne, der Live-Channel ist am Starten, am Losgehen, da geht es ja auch bald richtig dann ab, schon ab 15. Januar, oder? 16. Januar, 15.? Ich dachte 15. Januar. 15. Okay, sagen wir 15. Ja. 15. Januar, und da werden wir auf jeden Fall mit ein bisschen anderen Voraussetzungen, mit ein bisschen anderen Namen und so weiter dort drauf versuchen, dann euch weiter dann so zu unterhalten. Und ja, wir werden auch selbst gucken jetzt hier. Ich habe den Podcast nochmal ausgepackt, damit wir dieses schöne kleine Ding hier Richtung Ende des Jahres dann nochmal haben und was die Zukunft bringt. Ich hoffe, dass ihr uns da auch noch treu dabei bleibt, ne, und dass wir auch coolen Scheiß machen können und dass ihr auch noch Spaß weiter daran habt. Würde mich freuen. Ja, danke. Ja, deshalb würde ich sagen... noch jemand? Wollt ihr noch für eure neuen Jobs Werbung machen vielleicht? Nein, ich kann doch nicht. Gucken uns das von außen an. Und wenn ihr damit alle reich werdet, dann komme ich auf mein mir zugesprochenes Anrecht zurück, dass die Tür ja immer offen stehen würde. Ja, aber es ist eine Schiebetür, gell? Du weißt schon, die kann... Nämlich dann, ist sie nämlich ja? dann zu, da sind unten lauter Geldscheine reingeklemmt, damit ich nicht mehr reinkomme. Ja, tut mir leid, die Tür geht nicht auf die Säcke voll mit Geld. Sind leider im Weg. Wir wollten gerade für dich aufmachen. Ja. Ich komme dann von außen auf. So rein und von oben wird so flüssiges Gold auf mich runtergeschüttet. Ja, wenn du weggehst, ja. Hier, hier ist das Geld, weg. Ja. Ehrlich. Aber auch speziell an euch drei nochmal Dank, dass ihr jetzt so kurz vor der Weihnachtsfeier nochmal euch extra die Zeit genommen habt, wo jetzt auch nochmal viel zu auch tun ist. Auch nur, weil hier gerade umgeräumt wurde. Nur deswegen. Ich bin auch noch ein bisschen krank und ich muss noch nach Hause, um meinen Laptop wegzubringen. Und die anderen sind schon alle besoffen. Es ist nämlich schon 6 jetzt. Ich denke schon. Wann ist denn die Feier? Ja, angeblich um 6 und jetzt ist schon 10 nach. Ja, ich gehe auch nochmal nach Hause. Ja, ich lasse mein Zeug nicht hier. Außerdem, wer geht als Erster denn auf eine Weihnachtsfeier? Also, ja, machen wir uns nichts vor, es wäre jetzt auch sinnlos, jetzt zur Weihnachtsfeier zu gehen. Nee, ich gehe auch nochmal kurz nach Hause, ich muss gucken, auch ob die... Vielleicht. Ich meine auch, ich warte, bis das Essen da ist und die Leute schon angenehm betrunken und dann gehe ich dahin. Aber ich habe auch gleichzeitig wieder Angst, dass das Essen dann schon leer ist, wenn man hinkommt. Oh. Ja, dann Riot gehen und nochmal trinken. Ich gehe jetzt sofort nach Hause. Dann werden das Geld hole ich mir zurück und dann trinkst du einfach 15 Gin Tonic. Ja, aber Gin Tonic ersetzt kein Hähnchen. Doch, 7 Gin Tonics. Da 7 Gin Tonics sind ein Hähnchen, doch. Die Alkoholiker-Nährwerttabelle. Ja, brauchst du erst ist das Hähnchen. Genau. Damit, Okay, Leute, ja, dann hören wir uns auch nochmal, Gregor, dir auch vielen Dank, dass du heute das nochmal ermöglicht hast. Das hat mich gefreut. Es ist immer so schön weihnachtlich. Es war eine Tradition. Ich habe das in allen Jahren, die ich hier war, glaube ich, immer gemacht. Gerne diesen Jahresend-Podcast. Wie du schon gesagt hast, es war vielleicht nicht das allergeilste Spielejahr. Trotzdem war es schön, mit euch heute nochmal hier zu sitzen und euch auch ein frohes Fest und alles Gute. Das meine ich jetzt sowohl an euch als auch an die Leute, die uns zuhören. Ja, vielen Dank. Dito. Schön gesagt. Und Trant wird uns gleich mit dem Klappmesser anstellen. Hast du gerade ein Klappmesser in die Hand genommen, Trant? Ja, nein, kommen Sie nicht näher! Nein! A dream come out of the sky. Suddenly free. Alles in Ordnung bei dir, Jackie? Okay, geht auch nicht. Ich bin okay, nicht nachlassen.